Tage wie auf Speed und lahme Montage. Es pisst wie aus Eimern an einem langweiligen Mittwoch. Nachrichten schauen und den Kuchen nicht essen. Eine eiskalte Wohnung mit feuchten Wänden. Ich sage, das ist Unterhaltung. Das ist Unterhaltung. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Da. In der Tat. Was ist dies? Was ist das? Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch am Tag der Freidenker. Wir begrüßen den Tag der Freidenker. Wir müssen willkürliche Autoritäten herausfordern, den Status quo in Frage stellen und logische und vernünftige Argumente gegen tief verwurzeltes Verhalten konstruieren. Ja, das sind die Ideen, wie wir die Gesellschaft weiterbringen mit mehr Freidenkern. Und damit willkommen am Sonntagabend. Da möchte ich jetzt letztes gerne mal im Januar den Unterschied erklärt haben. Was ist denn der Unterschied zwischen Frei- und Querdenkern? Weil ja, die keine Ahnung. Quer können sich nur horizontal bewegen. Genau, so. Der Freidenker kann auch mit dem Mainstream gehen. Wie beim Schach. Okay. Wenn er will. Nicht schlecht. Und was ist euch die Woche so passiert? Auch mein Land ist in den Krieg eingetreten, habe ich gehört. Ja, Böck hat den Mund ein bisschen weit aufgemacht, würde ich sagen. Wieso auch? Ach, Böcksche. Man muss sie lieb haben, nicht wahr? Ja, man muss sie ihre Fehler verzeihen. Ja, sie ist doch irgendwie niedlich und so, wie sie da versucht, auf der großen Bühne hier irgendwie hin und her zu stolpern. Ach, heute ist Tag des Maischips. Okay. Sagt der Dan. Ja, das ist auch richtig. Also Tacos könnt ihr gerne genießen mit einer diversen Anzahl an Soßen. Ich den ganzen Regenbogen. Soße habe ich noch, aber ich habe keine Nachos da. Verdammt. Ich habe kein Chipotle Baby. Für mich ohne Heuschrecken, bitte. You will eat the Tacos. Mehlwürmer. Lecker Mehlwürmer. Oh, Inspektor Nummer 5 hat natürlich recht. Gut. Der hat rausgefunden, wie das Least heißt, auch wenn das nicht Tuts Entertainment heißt, sondern That's Entertainment. Und es ist von The Jam. Genau. Tja, fangen wir an mit einem Artikel von Konstantin Kissin. Zukunft des Klimas wird in Asien und Lateinamerika von armen Leuten entschieden. Hm. Fand ich einfach interessant, dass Telepolis hier einen Artikel von Konstantin Kissin gebracht hat. Deutsch halt auch, der ist ja Brite. Ja, im Endeffekt haben sie ja seinen Debattenvortrag da an der Oxford Union einfach übersetzt. Achso. Ja, aber finde ich trotzdem interessant. Also er sagt, er will explizit mit den Woken sprechen und beim Klimawandel, sie wollen den Planeten retten und heute Abend und nur heute Abend werde ich mich ihnen anschließen und zu Füßen der heiligen Greta des Klimawandels beten. Ja, ich schließe mich dieser Ansicht an. Das tue ich wirklich. Was tun wir nun gegen dieses riesige Problem, vor dem die Menschheit steht? Was können wir in Großbritannien tun? Wir können nur eine Sache tun. Und wissen Sie warum? Dieses Land ist für 2% der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Die ist so auf verschiedene andere Länder auch zutritt. So. Das heißt, wenn Großbritannien jetzt im Meer versinken würde, würde das absolut nichts am Problem des Klimawandels ändern. So. Also er sagt einerseits, dass Problem des Klimawandels hat nichts mit reichen westlichen Ländern zu tun, um es zu verallgemeinern. Andererseits haben arme Länder ein Problem. Er sagt das anhand von Russland, dass es da nicht mal normale Toilettenanlagen gibt. Dann redet er über China, dass chinesische Wirtschaftsfortschrittsversprechen einfach für die Gesellschaft essentiell ist und dass sie den Klimawandel nicht so auf der Liste haben, dass wir deswegen machen können, was wir wollen. Und drittens, wenn wir jeden Tag im Leben meines Sohnes wird eine riesige CO2-Wolke in die Atmosphäre gepustet, aber trotzdem will man ja für seine eigenen Kinder immer das Beste wünschen. Und das war der Debattenbeitrag, wie er gesagt hat. Ja. Finde ich ganz interessanten Artikel, vor allem auf Deutsch. Ja. Das Video dazu habe ich nicht gesehen. Vielleicht lohnt sich das ja auch. Ach, da war der OPEX hin und wieder weg. Ich weiß nicht, ob das von armen Leuten entschieden wird, aber die sind hier, was sie hier meistens unterleiden, oder? Also, naja, aber die Entscheidung ist in gewisser Weise ja auch, weil die werden in den nächsten Jahrzehnten technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt machen, falls uns nichts dazwischen kommt. Und das heißt, die müssen eigentlich, die werden sich entscheiden, also nicht müssen, aber die werden sich entscheiden. Und wie ich den Menschen kenne, wird er sich nicht für weiter Darben ohne Strom und fließend Wasser entscheiden. Also, das, oder vielleicht wollen die Leute dann auch mal mobil sein, mehr oder solche Dinge. Ne? Also darf man nicht vergessen. Ja, wir müssen uns einfach neuen Menschen machen. Das wäre die beste Idee. Ja, können wir da gleich mit anfangen? Dr. Frankenförter. Vielleicht aus Maischips einen basteln. Oder eine KI. Darf man den Dr. Frankenförter-Song eigentlich, darf man auch Sweet Transvestite from Transsexual Transylvania sein? Oder keine Ahnung, ey, habe ich mich auch schon gefragt. Ob, ja, kommt das an. So ist das nochmal so anders? Also. So. Hallo, over at the OPEC Steinhaus. There's a mein Mikrofon wollte irgendwie nicht funktionieren, tut mir leid. Aber jetzt hören wir dich. Besser, als wenn die Stimme nicht funktioniert hätte, ne? Und wo wir gerade bei so Horrorfilmen wie Rocky Horror Picture Show sind, lass uns doch über Insekten im Essen sprechen. Genau, das hier war der Deutschlandfunk aus dem Jahr 2016, wo er uns erklärt, warum Lebensmittel aus Insekten nicht erlaubt sind. Warum das niemals kommen wird, ja. Nee, das haben sie nicht geschrieben, okay. Aber sie haben auf jeden Fall geschrieben, dass sich Deutschland natürlich penibelst an die Vorgaben der EU hält. Die da sagen, dass man das nicht darf. Und welche Gefahren gehen von Insektenprodukten aus? Okay. Es ist noch nicht ausreichend erforscht, welche Risiken von Insektenlebensmitteln für die Menschen ausgehen. Insektenlarven sind sehr fettreich. In ihren Fettkörpern könnten sich Schadstoffe wie Cadmium anreichern, das zu Nieren- und Knochenschäden führen kann. Insekten enthalten Allergenstrukturen, die Allergien bis zum anaphylaktischen Schock auslösen können. Und bei der Zucht von Insekten können sich Pilze und andere Erreger verbreiten. Bakterien, Viren, Parasiten, Maden und Insekten ernähren sich oft von Müll und Essensresten. Erreger, die da drin stecken, könnten dann in die Lebensmittelkette geraten. Hat der Deutschlandfunk uns noch 2016 erklärt. Ob wir auch in Deutschland in Zukunft Lebensmittel aus Insekten verzehren dürfen, steht also noch in den Sternen. Ja, würde ich gerade sagen, das ist doch ja. Stand was von der nicht erprobt, aber das ist doch eigentlich in Asien, ist das so gang und gäbe. Du hast es schon seit Ewigkeiten oder nicht. Wer einen Insektenburger essen möchte, muss wohl erst nach Belgien oder in die Niederlande fahren, weil, wie der Artikel hier sagt, diese Schweine da, die halten sich nicht an die glorreichen Vorgaben der EU. Also die waren quasi schon 2016 ja quasi Lebensmittel-Vogue und wussten schon, dass man die Bugs essen kann. Also kaufen kann man das jetzt auch seit einer Weile schon. Ich meine, gab es da auch so ein Produkt bei Höhle der Löwen oder wie das war? Ja, gab es dann eben auch tatsächlich im Kaufland oder so, gab es da so ein Regal oder eben so Insektenlebensmittel drin waren. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber das war dann noch gar nicht zugelassen, weil es doch gerade erst zugelassen worden. Ja, ich weiß nicht, die Zulassung betrifft dann wahrscheinlich, dass das heimlich rein darf oder so. Ich weiß es nicht. Heimliche Heimchen. Eigentlich eingestreut. Ja, ich weiß noch nicht mehr. Bezog sich jetzt nicht diese neue Zulassung irgendwie auf bestimmte auf Grillen, Insekten? Einer bestimmten von denen Sorte, genau. Waren vielleicht schon von denen auf Tiere einer Firma nur, ne? Auf einen. Ja, also laut der Novel Food Verordnung ist es so, dass die bestimmten Kategorien jetzt zertifiziert werden dürfen. Zertifiziert wurden jetzt 7 verschiedene Lebensmittelzusatzstoffe. Unter anderem halt auch Insekten, aber unter anderem halt auch andere Nano-Sachen, zusammengeschraubte Enzyme oder extrahierte Enzyme, wie ich es ja letzte Woche auch beschrieben habe. Und es geht nur um die Zertifizierung und die Zulassung. Und das ist ja jetzt interessant zu sehen, wenn Belgien und die Niederlande ein paar Jahre voraus sind, dann hat sich da ja vielleicht schon eine Industrie etabliert, die dann hier den Markt dominieren könnte bald. Und diese ganzen finanziellen Interessen darf man dabei nie vergessen. Es geht nicht nur um Eat the Bugs, ne? Und ja, korrekt, die alle Pilze und dann haben wir nicht so viele Menschen, die das Klima erwärmen, sondern es geht halt auch um finanzielle Interessen immer. Ne? So was aber auch. Ja, neue Geld. Ja, und you will also pay for the bugs. Zum Schluss muss ich noch sagen, dass ich das beim Argonaut gefunden habe. Also, Grüße gehen raus. Ja. Nice finding. Und der Urtiger weist noch darauf hin, dass beim Magenkauf auch die Haltungsform zu beachten ist. Nicht, dass die auf so Gitterstäben. Freilauf, meinst du, ja. Und wenn dann solche Insekten S-Firmen so Snacks verkaufen und es beim Launch zu Schwierigkeiten kommt, dann ist es ein Buggy-Launch. Ja. So. Aha. Ja. Ja. Ja, eine ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Ja, das müsst ihr sagen. Zahl der Messeangriffe in Zügen und Bahnhöfen hat sich verdoppelt. Kommen wir mal zu was Traurigem, zur Abwechslung. Jetzt durch diesen Mord an dem Pärchen in Norddeutschland, das ist das natürlich extrem im Fokus alles gerade. Im Jahr 2022 insgesamt 398.848 Straftaten in Zügen, eine Steigerung von 12%. 14.155 davon wurden als Körperverletzung eingeordnet. Ausschließlich in Zügen kam es demnach zu 82 Messerangriffen. 2021 waren es noch 44. An Bahnhöfen und Haltestellen waren es sogar 254, im Vorjahr noch 122. Daneben gab es 33 Angriffe mit Reizstoffen, was ein Plus von 6 Vorfällen ausmacht. Die Übergriffe mit sonstigen gefährlichen Werkzeugen wie Baseballschlägern lagen bei 97 Fällen, 7 mehr als im Jahr davor. Angriffe mit Waffengewalt, etwa mit Pistolen, sind dagegen nur leicht angestiegen von 3 auf 5. Die Anzahl der Sexualstraftaten erhöhte sich wiederum deutlich von 697 auf 857. Insgesamt wurden 5 Personen im Jahr 2022 getötet, im Jahr 2021 nur 2. Daneben gab es 6.747 Verletzte, im Jahr davor waren es nur 4.138. Auffällig ist dabei der Einsatz von Messern. 22 wurde insgesamt gegen 71 Tatverdächtige ermittelt wegen Gewaltstraftaten mit Messereinsatz in Zügen. 36 davon waren sogenannte Nichtdeutsche. 2021 waren es 6 von 25. Unter Delikten wie schwerer Körperverletzung, Raub, Mord und Totschlag lag der Anteil von Nichtdeutschen bei den Tatverdächtigen bei 55,5%. So mal, ne? Einfach mal so ja, als schöne Wasserstandsmeldung. Ich glaube einfach noch, dass die Leute irgendwas treibt, dass sie irgendwie absichtlich in den Knast wollen, weil sie da in Ruhe irgendwie versorgt werden oder sowas. Ich weiß es nicht. Denn Nuripur hat die Woche wohl im Fernsehen gesagt, man müsse den Leuten die Gesetze besser erklären. Ach so. Ja gut, ich meine, bei der Verschärfung zum Beispiel der Sexualparagraphen ist es ja schon ein bisschen kompliziert, ne? Wenn man an die unerhebliche, boah, wie war das denn, unerhebliche Belästigung denkt oder so, dann denkst du immer, was ist denn damit? Das ist doch nicht erheblich eben, ne? Aber ich ja. Verstehe aber nicht, wie man Leuten erklären muss, dass sie in einem zivilisierten Land mit Messern nicht, zivilisierten Land nicht auf Messern, mit Messern auf Leute einsticht. Das war nicht überall verboten, ne? Das will mir nicht in den Kopf. Also. Ja. Aber das ist ja alles nur Kokain im almanischen Diskurs. Kommen wir zu unserer kleinen Viertelstunde mit Mohammed. Wie jede Woche. Der hat schon ein bisschen Hänger mehr ersetzt, muss ich sagen. Schön, dass wenigstens einer von denen noch jede Woche Schwachsinn absondert, den wir besprechen können. In Anführungsstrichen schön, ja. Ganz tolles Bild hat er auch ausgesucht. Mit Erstaunen beobachte ich immer öfter, auf was ein Gros dieser Gesellschaft emotional reagiert und was halt so gar nicht juckt. Zum ersten Mal hatte ich diesen Gedanken, als ich mit einigen HamburgerInnen nach dem G20-Gipfel im Jahr 2017 sprach. Richtig traurig, melancholisch und seelisch verletzt erzählten mir die Hamburger Bürgis von der zertrümmerten Fassade ihrer Sparkasse. Ja, jemand sagte unironisch, unsere Sparkasse. Meist folgte darauf ein Hoffnungsschimmer, ein Regenbogen am Horizont, ein Lichtkegel durch die grau-depressive Wolkendecke der Hansestadt. Denn alle hatten sie das Spiegelvideo gesehen, wie Anwohner... innen im Kiez die Straße fegten, obwohl die Stadtreinigung schon längst alle Scherben beseitigt hatte, aber irgendwo findet sich immer ein bisschen Dreck. Es ist faszinierend, wie die Affekte einiger Menschen politisch stimuliert werden können. Und ich habe nebenbei auch verstanden, dass die Sparkasse diese komische Perle zu sein scheint, von der alle in Hamburg immer sprechen. Die haben unsere Sparkasse gesagt, wie abgrundtief bedauernswert und spießerhaft und bürgerlich. Das ist also fast nicht auszuhalten, diese Hamburger Menschen dort. Also da muss man schon, also als Journalist interessiert mich, was die Menschen bewegt. Nur ist es immer häufiger, eine Entfremdung zu erfahren, was sie kalt lässt. Wenn Cum-Ex-Bankiers, Wirecard-Manager, Profifußballer, AfD-Politiker oder Alice Schwarzer Unmengen an Steuern hinterziehen, regt sich die Masse nicht so auf. Ich weiß nicht, in welchem Land du wohnst, Mohammed, aber sowohl Alice Schwarzer hat Dresche gekriegt, als auch der Herr Hoeneß, als auch alle anderen Leute, die Steuern hinterzogen haben. Das mag die Gesellschaft insgesamt nicht so gern, wenn das passiert. Und dann wird natürlich der Hartz-IV-Empfänger, der halt bis auf die Hose ausgezogen wird, als Gegenszenario aufgebaut. Und dann kommt natürlich das, wo er eigentlich hin will. Reichsbürger mit Umsturzplänen. Für die almanisch-emotionalen Gehirnzonen wirkt das wie Melatonin. Ein paar Jugendliche, die ihr laut bürgerlichen Glaubenssätzen Menschenrecht auf Böllern ausleben. Kokain im gesellschaftlichen Diskurs. Ein paar Jugendliche, die ihr Menschenrecht auf Böllern ausleben. Mohammed, leben wir, ich habe wirklich das Gefühl, dass du in einer Parallelwelt lebst. Ich habe Leute gesehen, die haben Feuerwehr und Rettungswagen angegriffen. Also nicht nur die Polizei, sondern die haben die angegriffen mit Böllern. Bus in Brand gesetzt. Also Leute in Hinterhalt, also was war es, Feuerwehr oder Polizei, irgendwen oder einen Krankenwagen sogar in Hinterhalt gelockt. Ja, Grundrecht auf Böllern. Hahaha. Ha, ha. Dabei gibt es diese komische Differenzierung, wenn zum Beispiel PolizistInnen geklatscht werden, kann man daraufhin Fragen nach Vornamen der Angreifer stellen, alias es waren Ausländer, kochen die Emotionen über wie in einer heißen Kasserolle mit schneeweißem Milchschaum. Ich weiß, du kannst dir das erlauben, weil du of color bist, aber... Ich muss es trotzdem nicht appetitlich finden, wie du hier mit so Klischees spielst. Weil, also, das würdest du jetzt wahrscheinlich mehr. Das mache ich, weil ihr habt das ja jahrelang mit uns und meinen Eltern und an der Vorfahrt habt ihr ja auch Mohrenkopf gesagt und so. Aber trotzdem, das ist halt eigentlich so, funktioniert es halt nicht. Man kann eine schlechte Sache nicht mit einer anderen schlechten Sache. Naja, ich meine, wenn er wissen will, wie die Leute ticken oder was die Menschen bewegt, dann. Das ist, glaube ich, ziemlich unterschiedlich. Manche Sachen lassen die meisten kalt, klar. Manche sind dann eben eher mal von aller Gemeinheit oder von der Mehrheit, dass sie darauf abgehen, aber das hat sich dort wirklich bewegt, ey. Also, das ist ja. Haben die Angreifer bei ihrem Feldzug gegen die Polizei wie geil gerufen, blubbert die Milch höchstens ein bisschen vor sich hin oder bleibt ganz kalt. Nochmal, Mohammed, in welchem Land lebst du genau? Also, ich komme langsam nicht mehr mit. Du nimmst dir immer so, du denkst dir das so zurecht, ne? So ist das. Und wenn die Nazis was machen, ja, dann ist ganz still in Deutschland, da sagt keiner was. Nee. Da müssen dann die zugereisten Aktivisten uns darauf hinweisen. Ist ja auch überhaupt nicht ganz Gesetz, ne? Weil wir das ja so dulden und so super finden, dass wir da ja auch kein Gesetz dagegen haben. Ja. Mit dem einen kann man Wahlkampf und Quote machen, das andere ist halt langweilig. Und das hängt alles damit zusammen, was das Publikum triggert und wogegen sich viele in Deutschland immunisiert haben. Ja, das kommt vielleicht davon, dass man sich ständig Nazi nennt. Das kann bei vielen, glaube ich, inzwischen nach all den Jahren, das kann diese Wirkung haben, dass sie dagegen immunisiert sind, ja. Gefühle zeigen Deutsche nur bei Champs, wie ein Radiomoderator mit Blick auf die mutmaßlich arabischstämmigen Jugendlichen formulierte, die in der vergangenen Silvesternacht Feuerwehrmänner angegriffen haben sollen. Ich habe mir gerade im Mund gekotzt. Lustig ist das, weil kein Araber Cem heißt. Aber Emotionen müssen ja keine faktische Grundlage haben. Gott, oh Gott. Du bist so blasiert und arrogant und gleichzeitig auch einfach verlogen. Ja, du hast ja gesagt, dass es nur Araber waren oder so. Das ist echt ein bisschen hergeholt. Das ist wirklich traurig. Wirklich traurig. Und das ist, das gilt als Zeitung in Deutschland, als Medien. Der war bestimmt dabei, Silvester. Der ist auch in Berliner, oder? Ich weiß nicht, ob der Mohammed dabei war. Ja, ich mich mal aus. Der ist lieber mit seinem nicht weißen Freundeskreis zu Hause und dann gibt es Hummus und so. Und ein Safe Space. Ja. Humus oh Humus. Nein, ich sehe nur das A und das S und ich weiß schon, jetzt wird es wieder schlimm. Hier haben wir Tahera Amea. Das ist die Nachfolgerin von Anetta. Das ist die neue Chefin der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und hier geht es jetzt um einen Kreistag von Griefsmühlen, wo also sich dagegen ausgesprochen wurde, in die 400-Leute-Gemeinde noch 400 Flüchtlinge aufzunehmen. Entschuldigung, das 1600 Personen 1600? Hat die Gemeinde, meiner Meinung nach. Aber es ist immer noch so viel. Ja, aber ich glaube, ja gut, dass der Kreis dann wahrscheinlich, aber dazu gehört dann wahrscheinlich eine kleinere. Die sieht aber aus also, wie Annette Kahane, hat auch so ein starkes Kinn, so sieht nur aus, als hätte sie einfach andere Haare und ja. Was ist mit der Annette? Hat die sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen oder was? Nee, die hat den Vorsitz der Amadeo-Antonio-Verstiftung aufgestiftet. Genau. Sie ist mit dem Beltauer-Hund ausgezogen. Die wohnen jetzt in der Villa Kutterbund. Ja, aber weißt, mal schauen, was sie zu sagen hat. Weißt du, vielleicht ist sie ja besser. Sie hat Hispanistik und Philosophie in Tübingen studiert und in Barcelona und in Berlin. Sie arbeitet seit 2004 zu aktuellem und historischem Antisemitismus und Rassismus. Mhm. Für die Amadeo-Antonio-Stiftung ist sie seit 2016 Projektleiterin von Aktion Schutzschild. Und Aktion Schutzschild... ist das Gegenteil von Not Your Shield, oder wie? Betroffene von Gewalt in Selbstorganisationen, Gründung und Vereinen, bla bla bla. Heroes oder was? Ich hätte es gedacht, Flüchtlingshilfe. Rassistische Ressentiments, Rechtspol, das Übliche. Ja, auf jeden Fall lernen wir jetzt gleich, kann ich euch schon mal teasern, wie wir die ganzen Probleme lösen. Also haltet euch fest. Zugeschaltet ist mir jetzt Tahera Amer, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Guten Abend, Frau Amer. Guten Abend. Bei den Protesten und versuchtem Hausfriedensbruch am Kreistag Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern ging es gegen eine Unterkunft für Geflüchtete und einen Beschluss, der dazu im Kreistag beraten wurde. Wie ordnen Sie diese Übergriffe, die ja auch gewalttätig geworden sind, ein? Ja, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Das zeigt sich mal wieder. Das, was wir mit dem Sturm auf den Reichstag erlebt haben, haben wir jetzt auch erlebt. Ein Sturm auf den Kreistag sozusagen. Das ist eindeutige Verachtung der Demokratie und der Versuch, auch demokratische Prozesse in Frage zu stellen und das mit gewaltsamen Mitteln auch deutlich auszudrücken. Nun gab es Korrespondentenberichten aus Mecklenburg-Vorpommern zufolge schon seit Wochen zivilen Protest in dem 500 Einwohnerort Luft. Man hatte Schilder in den Vorgärten. Die Menschen sind offenbar gegen eine Unterkunft, die für 400 Personen geplant ist, weil sie glauben, dass eben mehrheitlich junge Männer und nicht überwiegend Familien kommen und sie selber eben mit 500 Einwohnern in dem Ort sich dem nicht gewappnet fühlen. Kann man da nachvollziehen? Ja, komisch, ne? Wann überhaupt auch sowas kommt. Vielleicht nur, weil das ständig so ist. Aber ja. Die beiden jungen Leute, die da gestorben sind in dem Zug, waren frisch verliebt. Gerade irgendwie ihre Berufsschule abgeschlossen. Frisch verliebt. Seit einer Woche zusammen. Kann man diese Ängste verstehen, die da in dem Dorf sind? Kann man die verstehen? 400 Was ist, wenn ich dir eine Schale mit 400 M&Ms gebe und eins davon ist vergiftet? Ne? Nimmst du M&Ms? Kann man eure dummen Analogien gleich gegen euch wenden? Dass diese Verhältnisse, Mengenverhältnisse Sorge auslösen? Also genau, wir reden ja jetzt hier auch über eine gewalttätige Eskalation und eine Mobilisierung und ein hohes Mobilisierungspotenzial von Rechtsextremen. Ich würde nochmal sagen, es ist was anderes, als sich damit auseinanderzusetzen. Es ist mir völlig egal, was Sie da gerade über die Leute gesagt haben und die 400 und die 400, also und überhaupt und die Ängste, das ist mir völlig egal. Ich bete jetzt hier mein Programm runter, da können Sie aber mal sehen, dass der Rechtsextremismus das größte Problem in Deutschland ist. Sturm auf den Kreistag, haben wir ja gesehen, ist ja wie Sturm auf den Reichstag angeblich. Na, also ob das wirklich so gewesen ist, weiß kein Mensch. Remember, 24th of January, ja, weißt du hier. Sorgen es geht. Ne? Also wenn ich sozusagen konkret von der Eskalation ausgehe, würde ich sagen, also die Mischszene, die rechtsextreme Mischszene, die wir hier da haben, die instrumentalisiert das gerne als Sorge und geriert sich als Kümmerer. Grundsätzlich ist aber natürlich vollkommen klar, dass man sich mit Sorgen beschäftigen muss und das geht dann aber in alle Richtungen. Also um wessen Sorge geht es hier? Es ist ja auch keine gute Infrastruktur vor Ort im Zweifelsfall. Also Mann, du kannst das doch nicht alles komplett negieren, ey. Das geht doch nicht, ich kann doch nicht einfach alles wegreden. Das gibt's das nicht, die Sorge der Leute. Das ist doch wirklich das Letzte, also wenn nur die anderen die Sorge hätten. Also sowas, ey. Unmöglich. Scheiße. Geriert sich als Kümmerer. Grundsätzlich ist aber natürlich vollkommen klar, dass man sich mit Sorgen beschäftigen muss und das geht dann aber in alle Richtungen. Also um wessen Sorge geht es hier? Es ist ja auch keine gute Infrastruktur vor Ort im Zweifelsfall. Also wie sinnvoll ist es, 400 Menschen in einer kleinen Gemeinde unterzubringen? Gibt es eine Infrastruktur für Beratung? Gibt es eine Infrastruktur für Betreuung? Gibt es eine Infrastruktur für Teilhabe? Was bedeutet das auch für die Ortschaft selber? Wie können Sie das stemmen? Das sind alles berechtigte Sorgen und sowas muss in demokratischen Prozessen. Wie können Sie das stemmen? Wie kommst du dazu, denen das aufzubürden? Was heißt das? Was sollen die stemmen? Sollen sie ihre Häuser vergittern oder was? Ich meine, diese Ignoranz, diese fucking Ignoranz. Gibt es eine Infrastruktur für Beratung? Gibt es eine Infrastruktur für Teilhabe? Ja, das ist die Frage, die sich die Leute stellen. Das sind die Sorgen, und dann 1:1 oder was? Ich meine, kann sich jeder einen mitnehmen oder was? Teilhabe. Bedeutet es auch für die Ortschaft selber? Wie können Sie das stemmen? Das sind alles berechtigte Sorgen und sowas muss in demokratischen Prozessen, in Aushandlungsprozessen, in Mitnahme und Transparenz natürlich geklärt werden. Aber dass jetzt sozusagen diese Sorge, dass sie sich gewalttätig irgendwie ausdrücken kann, als eine berechtigte Sorge zu empfinden, nein, das ist auf keinen Fall. Also Sorge drücke ich nicht mit der Verachtung der Demokratie, Menschenfeindlichkeit, Pyrotechnik und Gewalteskalation aus. Nein. Tja, was kann man präventiv machen, um solche Schulterschlüsse mit Ja, Sorge drücke ich nicht durch Pyrotechnik und Gewalteskalation aus. Ja, und dann spielen wir das Band mal ein paar Wochen zurück. Ne? Was hat es geheißen nach der Silvestergeschichte? Oder geh nach Lützerath. Geh nach Lützerath, ja, bitte, und sag mir, warum das von diesen Leuten noch hofiert wird, die sie Sorge vertritt. Sorge um den Klimawandel verleihe ich nicht mit Ablehnung der Demokratie und Pyrotechnik und Molotow-Cocktails. Ja, kann man auch sagen, stimmt. Rechts und auch mit Rechtsextremismus zu verhindern. Also präventiv kann man vor allen Dingen Transparenz argumentieren, sagen, warum ist das so, warum brauchen wir das, wenn wir jetzt von lokalen Situationen ausgehen, wem fühlen wir uns verpflichtet? Warum ist das so, warum brauchen wir das? Ja, das ist sehr demokratisch. Ja, wem fühlen wir uns verpflichtet? Das ist super demokratisch. Hallo, liebe Leute, die uns gewählt haben, unsere Interessen zu vertreten. Wir erklären euch jetzt mal, warum das so ist und warum wir das brauchen. Ich meine, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, da so viele Leute in so ein kleines Dorf zu schicken? Das ist doch schon eine Provokation oder so an sich. Ja gut, es gibt ja dieses Zitat von Annette Ackerhahne, dass sie, wenn sie im Osten unterwegs ist, das Gefühl hat, dass der immer noch zu weiß ist. Ne? Ja, wenn man solche Zahlenverhältnisse dann erschafft, dann provoziert man es aber nur. dass das Ärger gibt. Also, das ist ganz schön doof. Ja, keine Ahnung, vielleicht auch gewollt oder so. Weiß ich nicht. Ja gut, darüber kann man jetzt nur mutmaßen. Ich weiß ja nicht, was da in dem Bundesland für Regeln gelten, was sie da irgendwie beschlossen haben, wer wie viel Verteilung irgendwie abbekommt oder so. Keine Ahnung. Ja, wird sicher Veränderungen geben, klar. Welchen Idealen und Werten fühlen wir uns verpflichtet? Wie müssen wir unsere BürgerInnen vor Ort mitnehmen? Und man kann da auch auf die zivilgesellschaftlichen Initiativen zurückgreifen, die eine hohe Expertise haben. Ob das jetzt die mobilen Beratungs... die Kirche hilft, oder was? Die Kirchen helfen mit. Ja, nur die ganze Krake, die an der Amadeo hinten dran hängt, die hilft. Ja, Zivilgesellschaft ist so alles Mögliche, von Kirche eben und Gewerkschaft, tralalala, ne? Nee, die haben ja Jahrzehnte damit verbracht, ein Netz von diesen Organisationen, auch dieses Schutzschild-Ding, wo wir reingeguckt haben eben, ist auch wieder was gewesen, wo man Leuten zeigt, wie begründe ich meine eigene Organisation und ziehe Geld aus dem Staat. Und dann hast du eine weitere Vorfeldorganisation und noch eine und noch eine und noch eine. Und genauso funktioniert das und jetzt pumpen die Geld in ihr System. Fühlen wir uns verpflichtet? Wie müssen wir unsere BürgerInnen vor Ort mitnehmen? Und man kann da auch auf die zivilgesellschaftlichen Initiativen zurückgreifen, die eine hohe Expertise haben. Ob das jetzt die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus sind, ob das Organisationen der Kirche sind, ob das andere zivilgesellschaftliche Träger sind. Die Leute beraten, wie sie mit den Ausländern klarkommen sollen. Das ist auch eine ordentliche Beratung mal wert, oder nicht? Ich stelle mir das so ein bisschen wie bei Das Leben des Brian vor, so. Mobiles Rechtsextremismus-Beratungs-Bataillon! Die Rechtsextremen! Ja, das ist ja auch das Ding von denen, halt von Amadeo Antonio, was sie ja, wo sie ja Träger sind. Also ich weiß nicht, ob sie ausschließlich da Träger sind oder ob es auch noch andere gibt, die das auch machen, aber die sind auf jeden Fall auch Träger von diesen mobilen Beratungsstellen. Und auch da wieder, ne? Also ja, wir haben jetzt dieses Szenario, was können wir da machen? Ja, wie wär's denn mal mit einer mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus? Das würde doch das Problem bestimmt lösen. Das Ideenspektrum ist recht begrenzt. Ja. Ich hoffe, die haben auch schon eins da nach Bayern geschickt, wo der Bürgermeister letztens gesagt hat, es geht so nicht weiter wegen den vielen Einbrüchen. Da ist hoffentlich auch schon das mobile Rechtsextremismus-Beratungstelefonmobil unterwegs. Ich würde mich auch mal selbstständig machen, demnächst irgendwie als Hassberatungsstelle oder so. Als Hass. Ja, du brauchst nur ein Auto, dann kannst du sogar sagen, du bist eine mobile Hassberatung. Ja, genau, mobile Hassberatung. Yes. Vielleicht habe ich es aber noch falsch verstanden. In Wahrheit ist es ein Rechtsextremismus-Mobile. Was immer den Aktivisten aufgehängt wird und dann immer so angestoßen wird, damit es sich dreht und die Leute alle und es spielt und sagen, so leise oh. Und schlafen. Ja, genau. Das ist also das, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenken muss. Ja, das tue ich doch dann mal. Sind, die sich genau, ob das der Flüchtlingsrat ist, den man hier hätte auch vorher beratend zur Seite nehmen können, der Flüchtlingsrat in Mecklenburg-Vorpommern. Das gibt es alles, das hätte man alles nutzen müssen und das heißt eben auch Verantwortung zu übernehmen. Diese Möglichkiten gibt es. Warum und, soll ich einen Flüchtlingsrat irgendwas fragen? Das ist Verantwortung. Ich weiß doch, was der antwortet. Der ist nicht demokratisch gewählt, der ist kein Organ meines Staates. Es interessiert mich nicht. Ich will, dass Recht durchgesetzt wird. Und es kann ja wohl nicht sein, Leute eins zu eins irgendwo anzusiedeln. Ja, der Flüchtlingsrat heißt Verantwortung übernehmen, ja, den Fragen. Aber wenn irgendwas schiefläuft, dann ist es ein Einzelfall, an dem jemand Schuld hat und der auch nicht hätte verhindert werden können. Ja, stimmt, da sieht man niemanden, der Verantwortung übernimmt. Auch nicht, wenn der Typ eine Vorstrafenregister hat, das von hier bis Kairo reicht, dann funktioniert das auch nicht. Da kann er mehr hin, macht eine Rede oder sowas. Das ist ja auch die Merkel, der schon in Berlin, als dieser Weihnachtsmarktvorfall da war, hat die auch nie was zugesagt, so richtig. Ne? Ist ja nie offiziell hingefahren, soweit ich weiß. Ja, das hat sich eben so weiter. Gut, so, Frau Faeser hat gesagt, wie kann das sein, dass der noch im Land ist? Und irgend so ein Oschel von der FDP hat gesagt, das ist, weil die Vorgängerregierung nicht ordentlich gearbeitet hat. Da könnte ich ausrasten. Wie lange macht ihr die Scheiße jetzt schon? Und ich habe nirgendwo gesehen, dass ihr euch für 5 Minuten für die Abschiebung von Ausreisepflichtigen eingesetzt doch, habt. Doch, FDP. Doch, doch. Also das muss ich schon sagen. Wo denn? Ja, naja, der ehemalige hier Vize-Dingsbums, wie heißt es, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Herr Stamm. Der ist ja jetzt offizieller Abschiebebeauftragter. Und ja, also der hat im Endeffekt den Job. Das Problem ist ja, dass die Herkunftsländer die Leute nicht wieder annehmen und dass die schwer halt auszuweisen sind, wegen allen möglichen Problemen, die die machen und Zuständigkeitsfragen und lauter so ein Zeug. Also ich habe da schon so einiges gehört. Es ist ja alleine so, wenn du jetzt zum Beispiel aus Niedersachsen halt einen abschieben willst, so, dann fährst du den nach Frankfurt. Auf dem Weg nach Frankfurt verlässt du Niedersachsen. Niedersächsische Polizei darf aber nur in Niedersachsen Polizei sein, sozusagen. Mit anderen Worten, wenn der dann aufmuckt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen, dann müssen die quasi anhalten und dann die Polizei aus Nordrhein-Westfalen und Hessen, die muss dann einsteigen, weil die Warum macht dürfen das da. nicht die, warum macht das nicht die Bundespolizei? Ja, das wurde da auch diskutiert, wo ich das gehört habe. Und ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was Das will man da. doch auch nicht wissen, so Ich ein glaube, das ist auch so ein Ding, Kopf-Pinz-Gehirn, dass, ja, die Alter. wollen es auch teilweise natürlich auch nicht und so weiter und so fort. Na, also, das ist ein kompliziertes Thema. Aber ja, also, es ist aber nicht so, dass die FDP da noch nie was getan hätte. Wie gesagt, der Herr Stamm, der ist der Abschiebeman und der hat auch da in Nordrhein-Westfalen halt keine schlechte Bilanz dafür gehabt, nur ja, es ist halt schwer, die Leute wieder Bringt halt auch loszuwerden, nichts, wenn die größtenteils wegen Ministerin da dem. reingrätscht und Dinge hoheitlich verhindert. Ne? Das hat sie ja auch schon gemacht. Also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, oh je, wie konnte der noch im Land sein, ist wirklich eine der blamabelsten Nummern, die die Faeser bisher gebracht hat, muss ich Ja, sagen. das ist ja schon ihr, die am liebsten noch ein paar Regeln dazu schreiben würde, warum die Leute bleiben dürfen und so. So, das ist eine Es Heuchelei, ne? gibt halt zwei Tote und die größte Gefahr im Land ist der Rechtsextremismus. Ja, Ja, genau. ja. Ist gut. Bloß nicht diese Sache durch die Rechten ausschlachten und so weiter und so fort. Die ganze Litanei wieder, nur irgendwann reicht es den Leuten vielleicht hoffentlich auch mal. Dass sie immer wieder das Nur Gleiche mal hören. wieder, Ich meine, dass ja. das. Ja. Ja, für noch schnell zu Ende, deinen Gedanken. Ja, die Leute scheinen es immer erst zu merken, wenn ihre eigenen Kinder betroffen sind oder jemand in ihrem Umfeld oder sowas. Diese Wieder mal über die Wand geschossen. stochastischen Fälle, die sie in den Medien sehen, reichen nicht. Die Einschläge müssen so nahe kommen, offensichtlich, damit in den Köpfen was passiert, dass einfach ein Umdenken hier in dem Land stattfinden kann. Und damit meine ich nicht Ausländer raus oder irgend so eine Scheiße. Ich meine die Leute, die hier nichts verloren haben, rein rechtlich, und die Leute, die sich nicht auf Dauer nicht integrieren wollen, aber doch nicht, ja. Das ist halt diese Diskussion läuft so nah am Grat und die kann in alle Richtungen kippen und das ist so Ja, das stimmt. deprimierend, dass Ja. es eigentlich nur zwei Richtungen gibt, in die das Ganze kippen kann. Ja, das wiegt schwer auf meinem Gemüt auf jeden Fall, mir das mit ansehen zu müssen. Das Wie nicht ein Uhrwerk ergriffen auf wird und dass sich hier nicht nachhaltig im Vorfeld darüber Gedanken gemacht wird, dass wir es am Ende, und das meine ich auch mit Eskalation, mit Ansage, wieder damit zu tun haben werden, dass Menschen durch die Straßen gehetzt werden. Am Ende wird es wieder so sein, dass Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Auch das haben wir in Was denn die anderen Orten elfjährigen jetzt schon Mädchen in erlebt, einem dass Dorf Leute oder angegriffen. was? Die kleinen Mädchen in einem Dorf oder was? Die auch vielleicht. Das ist alles eine sehr einseitige Darstellung von ihr. Ja, die werden wahrscheinlich von den Dorfbewohnern dann mit Messer verfolgt. Ne? Man kennt das. Genau, Passiert ja ja. immer wieder. Genau, Hasi, du bleibst hier oder so. Wieder damit zu tun haben werden, dass Menschen durch die Straßen gehetzt werden. Am Ende wird es wieder so sein, dass Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Auch das haben wir in anderen Orten jetzt schon erlebt, dass Leute angegriffen wurden auf Informationsveranstaltungen in einem anderen Ort, in Lötsch, wäre das jetzt wieder zum Beispiel so zu benennen. Dem müssen wir als Demokratie eine klare Ansage machen, das dulden wir nicht. Und dafür müssen wir halt präventiv dann auch Aufklärungsarbeit leisten und immer wieder deutlich machen, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze zwischen ich sorge mich, wie es hier in diesem Ort weitergehen soll, wenn wir um 100% wachsen? Ist eine andere Frage, die kann man gestalten, als ich renne mit Pyrotechnik auf den Landkreis, einen Landtag zu und oder einen Kreistag zu in diesem Fall und versuche meiner Sorge dadurch angeblich Ausdruck zu geben. Und da kann Danke, man im Frau Vorfeld Amer, viel wir tun. müssen langsam zum Ende Aber kommen. was für ein Fall spielt sie da an? Oder ist das irgendwie, gab es da Beispiele für oder so, oder zieht sie sich das nur aus dem Finger? Aber das ist doch auch, Es ist da überhaupt gar kein Vergleich. Ein einmaliger Vorfall, einem Punkt, wo die Diskussion schon so weit im Graben ist, ja, ein einmaliger Vorfall ist nicht dasselbe wie 1:1 400 Leute da anzusiedeln und hat ganz andere Auswirkungen und stellt die Leute vor existenzielle Ängste und das ignorierst du hier einfach. Ja, wenn da jetzt die Rechten aufmarschieren und so einen Fackelmarsch machen oder sowas zu diesem, so immer Südheim oder was sagen wir, das da wird, dann wollen sie das bekämpfen. Aber wenn dann irgendwelche anderen Leute da die 11-jährigen Mädchen durchnudeln, dann das ist irgendwie egal oder was. Kommt aber auch nicht mehr mit so richtig. Das ist doch irgendwie. Ja, das würden sie ja nicht sagen, dass das egal ist. Sie würden ja wahrscheinlich sagen, dass es rassistisch ist, das anzunehmen. Aber es spielt doch in ihrer Argumentation keine Rolle. Null Rolle spielt das wahrscheinlich bei dem, was sie sagt. Das ist ja dann einfach rassistisch, würden die ja dann sagen. Und weil das passiert ja nur in Einzelfällen, wo die Leute traumatisiert sind und so weiter. Einzelfälle. Wann werden Einzelfälle zu Regel oder zu mehr? Was sie da jetzt auch schon wieder gesagt hat, ist ja im Endeffekt. Also sie hat von Demokratie gesprochen und sie ist darauf gekommen, weil sie gesagt hat, Informationsveranstaltung. Also die Demokratie ist in Gefahr. Die Leute beschweren sich bei Informationsveranstaltungen, wo ihnen dann gesagt wird, was jetzt passiert. Ihr habt das Gefühl, es zu fressen, hätte ihnen dann gesagt. Ja, das ist dann die Gefährdung. Ja, das ist nämlich Demokratie. Und wenn ihr jetzt was dagegen sagt, dann seid ihr nämlich rechts und nicht mehr demokratisch. Ja, genau. So, und da hört dann die Sorge auch auf. Ihr dürft euch gerade noch so eben genug Sorge machen, das dass ihr denkt, oh mein Gott, was ist eigentlich mit der Teilhabe hier? Habe ich noch die Infrastruktur für genug Teilhabe? Und ist da noch ein Slot frei bei der mobilen Beratungsstelle bei Rechtsextremismus? Danach hört die Sorge auf und da fängt der Rechtsextremismus an, ja. Naja, ich mache mir schon Sorgen, ob die nicht irgendwann anfangen, vielleicht auch Leute mitzunehmen, diese mobilen Rechtsextremismus-Teams. Ja, vielleicht einfach ein bisschen so, wie man so Gedankenkontrollarbeit an Twitter auslagert, könnte man ja vielleicht auch den direkten Zugriff an so eine Behörde, die Amadeo-Antonio-Behörde oder so, damit die Dissidenten endlich mal unter Kontrolle kommen. Lobotomieren. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oder vielleicht irgendwo in so Camps. Schön. Tahira Amer von der Amadeo Antonio Stiftung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke für das Ihnen. Interview. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, hat sie jetzt auch nicht schlechter gemacht, als sie Anetta das gemacht hätte. Anetta wäre noch ein bisschen ekliger gewesen, wahrscheinlich. Genau, hier haben wir Welttower News und die beschäftigen sich hier mit Rechtsextremismus und zwar nicht mit irgendwelchem Rechtsextremismus, sondern mit Rechtsextremismus in der Ukraine. Also entweder gibt es das nicht oder das ist gut oder wie war das jetzt? Nee, das ist böse. Das sind Indigene, also, die sich verteidigen oder so. Ich habe diese Woche ernsthaft den Take gelesen, von einem, in einem Interview mit einem ukrainischen hier Kommunikationsoffizier sozusagen, der hat gesagt, ja, das müssen Sie verstehen, das ist Ironie, weil die Leute hier behaupten, sie würden Faschisten bekämpfen. Ja, also deswegen haben die sich ironisch tätowiert. Genau das wird ja auch behauptet. Genau das wird ja auch behauptet. Ironisch, die haben sich ironischen Hakenkreuz tätowieren lassen, weil die Russen gesagt haben, das sind Nazis. Genau. Es ist für mich total schlüssig. Warte mal. Ach so, das ist sowas wie die Partei. Ja. Ja, traue ich denen zu, aber versteht man natürlich von außen nicht, ne? Naja, also hier hat Welttower, die haben das hier zwar geschrieben, aber sie haben eigentlich gute Belege, sage ich jetzt mal, wenn die nicht ausgedacht sind, unter dem Vorbehalt, würde ich jetzt nicht annehmen, dass das doch alles nicht so mit Augenzwinkern ist. Also hier geht es um diese Olena Semenjaka und das ist eine Dame, die, wie sie hier schreiben, begann ihre Karriere beim Azov-Regiment und ist nun Mitglied in der nationalistischen Partei Nationalkorps in der Ukraine, die wohl aus diesem Azov-Regiment hervorgegangen sein soll. Und die hätte 2021 eine wissenschaftliche Stelle am Institut für die Wissenschaft des Menschen in Wien antreten sollen, bis das Institut auf Fotos von ihr mit Hakenkreuz und Hitlergruß hingewiesen wurde. Und dieser Kommentar von ihr dann, warum, wie es zu diesen Fotos mit Hakenkreuz und Hitlergruß gekommen sein soll, war nämlich genau der, dass sie gesagt hat, ja, der Putin behauptet ja, wir werden ja eh alle Nazis und deswegen ist das halt einfach eine Anspielung halt darauf, dass der das ja sagt. Da machen wir uns drüber lustig. Und das war also genau diese Rechtfertigung. Und Weltover News hat aber halt noch lauter Sachen hier, zum Beispiel dieses Buch hier, das wurde auf Deutsch übersetzt, das hat sie hier beworben, weil sie auch Deutsch spricht. Und da geht es auch um irgendwelchen Nationalismuskram. Und dann soll sie auf Facebook hier irgendwie, ah ja genau, hier war das Buch, und da steht hier irgendwie Krisen, Krieg, Revolution, die ukrainische Rechte ist zurück. Dieses Buch ist ihr Schlüsseltext, so wurde das beworben hier. Und das hat sie halt auch beworben. Und beim dritten Europakongress der jungen 2018. Nationalisten soll eben dabei gewesen sein. Und hat gesagt, ich betrachte Deutschland als meine spirituelle Heimat. Schon mal ironisch einen Kongress der NPD besucht? Ja, Ich noch nicht, also. weil der Putin sagt das ja eh, ne? Obwohl ich auch drüber gestolpert bin, ist die Formulierung Aggressor Russland. Die hat sie nämlich auch benutzt. Und das ist ja auch was, was wir heutzutage dann immer wieder hören. Ja, Militant Black Metal Alliance hat sie irgendwas mit zu tun, wegen des National Socialist Black Metal, wo sie da irgendwelche Bands auch toll findet und so. Also, das ist alles ironisch bestimmt. Also Weltraum hat ihr nicht geglaubt, oder was? Ja, Trotzdem. Weltover glaubt ihr nicht, ja. Und schreibt am Ende noch, warum ist das Assad bei europäischen Rechtsextremisten so beliebt? Und sie schreiben, beginnend als Freiwilligenbataillon, welches im Krieg um die Ostukraine das Land vor Russland beschützen wollte, hat sich das Azov zu einer professionellen Organisation entwickelt, die nicht mehr nur am Rand der Gesellschaft toleriert wird. Ultranationalistinnen in der Ukraine, also mit Sternchen haben sie es hier wieder geschrieben, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, werden akzeptiert und auch von einem erheblichen Teil heroisiert. Erst vor wenigen Wochen, am 1. Januar 2021, organisierten Ultranationalisten, also das ist schon ein bisschen älter natürlich hier, noch vor dem Krieg, ein Fackelmarsch durch die Hauptstadt zum Gedenken an Stefan Bandera. Ja, das ist ja der Herr, den auch der Der. Botschafter hier so gut fand, an dem rund 1000 Menschen teilnahmen. Bandera gilt als Held unter den Rechtsextremen in der Ukraine. Er forderte im Zweiten Weltkrieg die Unabhängigkeit der Ukraine, wofür er nicht erst seit der tatsächlichen Unabhängigkeit von Russland als Held angesehen wird. Bandera hat mit den Nationalsozialisten kollaboriert und mit ihnen gemeinsam gegen die russische Armee gekämpft. Er war verantwortlich für die Pogrome und Vernichtung an Juden und Polen, wieder mit Sternchen, in der Ukraine. Botschafter und Geistliche aus Israel und Polen haben deshalb zuletzt scharfe Kritik an dem Gedenkzug geäußert. Ja, aber die Antonio-Stiftung Weltauer News. Dass ich mal mit denen irgendwie einer Meinung sein würde. Verrückt. Aber dann sind die ja eigentlich jetzt auch Putin-Knechte, oder? Wenn die sowas Scheinbar, ja. schreiben. Also, Es müsste wer sich auch irgendwann austauschen, wenn ein es mal prüfen, ob das Putin-Knecht auch so ist, stimmt. ist man ja auch Anti-Vaxxer und Glaube, rechtsoffen ja. und all diese Sachen. Das sind Querdenker jetzt auch, ja. Ja, aber nicht mehr längs, nur noch quer. Bell-Tower. Verrückt. Und dann guck mal, welche Farben die Augen von dem Hund haben. Die wussten es schon vorher, als sie das Maskottchen entworfen haben. In the name of Jo. freedom, right-wing populism and the end of the liberal world order, beschweren sich hier die Leute von Oxford Brookes University. Und die hatten hier eine Konferenz, 2 Tage Konferenz, und behaupten, dass also Freiheit nur ein Frame von right-wing populist Discord ist. Hier haben wir die Discourse, hier haben wir die Freedom Trucker von Kanada. Und sie schreiben Anti-Wokes. Ja, ich lese mal auf Englisch vor. From Anti-Woke Sentiment, Anti-Masking Campaigns, Canada's Freedom Convoy and the US Capitol Riots. Ne, gehört alles zusammen. Freedom is frequently being invoked as the calling card of the right-wing populism. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei den Capitol Riots irgendwer irgendwas von Freedom erzählt hat. Dass das da irgendwie auslösend wäre oder so dafür. Aber egal. Leading to the paradoxical Nun. situation in which unraveling of the liberal world order, ne, das ist liberal world order, ist das, was die vertreten, die gegen Freiheit sind, muss man wissen, ne? Und die bezichtigen hier die anderen dafür, dass die was Paradoxes machen. Ist auch super witzig. Might be done in Freedom's name. Oxford Brookes Center for Global Politics, Economics and Society is hosting a two-day online roundtable event that will bring academics and journalists from different parts of the world and from markedly different perspective into conversation to discuss the shifting ideational frames and passions that have accompanied recent material and cultural shifts in the Western, in Anführungsstrichen, world and their significance for the world as we know it. Ja. Und das sind Culture Wars, die da betrieben werden, in dem also Freedom verteidigt wird. Da werden Culture Wars geführt, weil man Freedom verteidigt, aber es werden nie Culture Wars geführt, um Freedom wegzukriegen. Ne? Das absolut nicht. Weil wenn man auf der linken Seite irgendwelche Culture Wars vom Zaun bricht und dann Gegenwind hat, dann ist das ja in Wahrheit ein Culture War von rechts, ne? Kennen wir ja. Und die Woken Academics werden da angegangen und die Government Cracktowns und Teaching Critical Race Theory, ne? Das ist ja auch eine Theorie, die man einfach nur vertreten kann und die ja nicht total ideologisch verblendet ist und Falschaussagen arbeitet. Anti-Vax Conspiracies, ja, Critical Race Theory kannst du auch Conspiracy nennen, das ist nämlich wirklich eine Conspiracy. Flourished on Social Media, ja, und Kanada, New Zealand und Civil War in the next US Presidential Election, sieht man dann hier voraus. Ja, und wer war dabei? Die Grüne Partei? Ein gewisser Dr. Simon Strick. Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften, einer unserer größten Fans. Der will immer noch eine Riposte von mir irgendwie auf seinen letzten Vorwurf wieder. Der hat gemeint, wir müssten doch total neidisch sein, dass Leute wie Juli C. und dieser andere jetzt mit unseren Sachen so viel Geld verdienen und Feuilleton-Karriere. Unsere Sachen? Was sind denn unsere Sachen? Ja, mit unseren Memes. Das sind unsere Memes. Ach, unsere und die, Memes. Die verdienen damit Geld. Was sind doch gleich nochmal unsere Memes? Ja. Fördert was der Freiheit dient oder wie? Simon, kannst du uns vielleicht eine Liste unserer Memes schicken, damit wir deine Behauptung überprüfen können? Ja, ich befürchte, er meint die Sachen, die in seinem Buch drin sind, weil das ist ja irgendwas mit, ja, irgendwas mit Rechtsextremismus oder so. Ja, also auch nochmal für Simon hier. Mir ist das scheißegal, ob jemand damit Geld verdient oder nicht. Ich möchte kein Geld damit verdienen. Ich mache das hier, weil mir das ein Anliegen ist. Ich weiß, das ist heute nicht mehr so bei euch jungen Leuten nicht mehr so in. Aber ich mache das einfach und alleine aus den Gründen, weil mir die Freiheit und vor allem die Freiheit der Kunst am Herzen liegen, Simon. Und deswegen ist mir auch scheißegal, was Juli C. macht. Ganz ehrlich. Du machst den Schnitt kaputt. Ja, das sind auch nicht unsere Memes, diesen Kram. Und wir machen das auch nicht aus verletzten Gefühlen oder irgend so ein Scheiß. Das ist nur Projektion von euch, Hirnis. Wir sind hier auch nicht die Dissidenten. Wir werden vielleicht irgendwann mal die Dissidenten, wenn es nach euch geht. Das mit dem NPC müsst ihr getroffen haben. Also das mit den Opas, die man sich auf zweimal Speed antun kann, weil die ihre einschläfernde Geschwindigkeit, das hier noch so ein Ding und du fliegst, Britmaster. Okay. Das sind wir, oder wie? Weiß nicht, dass wir da auf 2-0 stellen. Das geht doch nicht bei Live-Übertragung. So. Schnell übertragen, als wir reden. Stellst du das vor? Ja, hier haben wir eine chinesische Dame, die in Deutschland ein Buch geschrieben hat, nämlich, das nennt sich Vulnerable Minds, The Neuropolitics. We can go together. Die Vulnerable Minds. Die sind, nee, also, und die Leuten hier echt erklären irgendwie, ja, eure Gehirne sind kaputt. Weil ich ja Neuropolitik, also wenn ich sowas lese, wird mir ganz anders. Und das ist dafür zuständig, dass die Societies divided sind, ne, sagt die Chinesin. Wegen den Vulnerable Minds. Ganz super. Und dann sehen wir hier auch, sie ist eine Freundin von Lilé, die hat ja auch schon mit der Amadeo-Antonio-Stiftung was zusammen gemacht. Und Lilé ist ja der Grund, warum ich mir einen Reiskocher gekauft habe. weil sie sich Anfang der Corona-Krise beschwert hat, dass die dämlichen Deutschen keinen vernünftigen Reis kochen können und weil sie das im Kochtopf machen und sich mal einen Reiskocher kaufen sollen. Das war ein guter Tipp, Nile, hab ich gemacht. Kann ich auch nur weiterempfehlen, aber hättest du auch nett sagen können. Aber ich finde das nicht gut, dass Chinesen sich kulturell japanische Kultur aneignen und damit auf Instagram oder wo auch immer hausieren gehen. Alle KP gesteuert. Ich habe mal eine Frage an euch, unsere Zuschauer. Lacht ihr Oh. gerne? Jetzt wird gelacht. Jetzt wird's witzig. Über oder mit? Nein, nein, nein, ich will das nicht glauben, was da steht. Oh mein Gott, mir ist so übel. Late Zum Night mit Beispiel, Anja. genau, die Fernsehjournalistin Anja Reschke. Na? Na? Lacht schon wer? Wechselt vom seriösen Fach. Wenn sonst keiner kann, dann muss es ja mich Seriös, auch die machen. ist seriös. Ins Die macht jetzt Lustige. nicht eine Neuauflage von Wahre Liebe, hoffe ich. Sie plant eine Late-Night-Show. Das ist. Hallo, liebe Liebenden. Das wären Oder schwere was? Witze, glaube ich. Nach amerikanischem Vorbild. Ja, ich tippe mal so auf Samantha Bee, würde ich mal tippen. Ich gebe der Geschichte eine Versuchslänge, 3 Monate oder so. Oh, ich glaube, Fünf das wird ganz Shows. lange laufen. Das wird lange laufen. Es wird keiner gucken, es wird lange laufen. Weil nach dem, was sie hier schreiben, klingt es halt auch wirklich nach Böhmermann. Also es klingt nach, sie wollen Unterhaltung mit Informationen vermischen, weil Anja sagt, das ist ja sowieso Quatsch, dass man das nicht schon lange gemacht hat. Und also ihr könnt darauf wetten, das wird wieder so ein Goalposting-Geschäfte, dass man von früh bis spät immer sagt, ja, wenn euch das gefallen hat, dann war es Journalismus. Und wenn ihr es scheiße findet, dann ist das ist Satire, Satirefreiheit. Ach, wir haben irgendwelche Leute als Nazi-Wichser irgendwie bezeichnet, die man nicht braucht und so, Blinddärme oder weiß ich nicht was. Ja, das ist Satire. Das ist doch nur Satire. Was wollt ihr denn hier, unsere Aber Satire diese. einschließen? Ihr sagt doch immer Meinungsfreiheit und so. Hallo? Ne? Und wenn die anderen ankommen und sagen, ja, das sehe ich auch so, dann sagst du, ja, Journalismus hier, öffentlicher Auftrag. Ich nehme das hier wahr. Ich sag Bescheid. Ich sage, wie es ist. Ne? Genauso wird die Kacke laufen. Könnt da Gift drauf nehmen, weil ich meine, das steht hier zwar so nicht drin, aber das sprießt ja aus jeder Pore. Und also es ist so lustig, was. Also. Und sie hat das Ding gegründet, weil Gauland irgendwie gesagt hat, das ist Reschke Fernsehen und die Sendung heißt jetzt auch irgendwie Reschke Fernsehen oder so. Sollte eigentlich Achtung Reschke heißen und dreimal dürft ihr raten, warum sie das nicht gemacht haben. Steht hier auch drin. Achtung, Baby. Nee. Nee, nee, Ja, du Reichelt nee. Genau. Das halt. ging nicht mal. Ja, eigentlich lautet der Arbeitstitel mal Achtung Reschke, dann aber gründete Ex-Bildschirm wieder Reichelt einen YouTube-Kanal namens Achtung Reichelt. Das ging dann natürlich nicht mehr. Schreibt die Zeit hier. Da. Glamour und Show treffen Humor. Oh Gott, ich könnte hier mal wieder den alten Spruch über das Circus-Circus-Casino bringen aus Fear and Loathing, aber schaut euch den Film lieber nochmal an. Ja, und dann freut So, euch ja. auf die Recherche-Überraschung. Wow. Das ist nämlich ihr Gimmick, den sie haben, dass sie natürlich in dem ganzen, Es ist irgendeiner, der einen richtigen Witz macht, wo sie keinen richtigen Witz dem erzählen kann, ganzen ne? von oben herab das eigene Publikum trollen und den Leuten sagen, wie kacke sie sind, wenn sie irgendwie einen Millimeter weiter in der Mitte stehen, als sie, ich würde noch nicht mal sagen, weiter rechts stehen. Ich glaube Sondern trotzdem nicht, dass sie das lange durchziehen, wenn sie da keinen Erfolg mit haben. ich Also glaube die Sachen schon. von Ich der glaube Ja, die schon. haben Die sie auch wieder werden abgesetzt zum das so Beispiel. machen wie immer. Die werden dir ein paar Preise geben aus dem eigenen Haus. Und die Leute, auf die es ankommt, irgendwelche Leute, die das zu entscheiden haben, aus irgendwelchen Parlamenten und so, die werden es abfeiern, weil es halt gegen, ja nicht gegen Linke gehen wird. Und ja, also, das wird genau wie bei Böhmermann sein. Ich glaube auch Ja. nicht, dass dem viele Den Leute gucken. Satz Gibt es schon danach so viel solche Sachen? finde ich großartig. Außerdem müsste das künftige Studio etwas Retro-Charme ausstrahlen. Wir stehen für die gute Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sagte Lange. Ihr wollt euch also Ja, es muss dringend Retro sein, ne? War eben nur früher so. Kredibilität über Optik aus der Vergangenheit besorgen, als noch ganz andere Werte das Fernsehen beherrscht haben, ja? So Leute wie Herr Friedrichs und Herr Ja, schon Bettner wieder dieses Ding, und so weiter. das haben sie ja mit dieser Sendung von Roche und Böhmer haben dann damals auch versucht, so auf Retro zu machen, wo die Leute auch rauchen durften und so. Ne? Also, Aber ich denke mal, es wird jetzt halt auch wieder so aus dem Keller, wollen jetzt noch irgendwie filmen und so. Mit 4K-Kameras haben sie geschrieben, ja, wir machen es jetzt für die BBC und so. Wir drehen jetzt mit 4K-Kameras. Ja, ich würde drehen, was sie wollen. Wichtig ist, was ausstrahlen, ne? Ja, und ohne Gold sind wir zu sehr Panorama, zu seriös. Ja, ich erinnere daran, Panorama vom NDR, ne? Das war die Sendung, wo Ulrike Meinhof ihr berühmtes Prügelperser und der Staat offenbarte sich als Polizeistaat Video für gedreht hat, für ein NDR, für Panorama. Ne? Ja, gut, aber also man muss auch Panorama war eine ganze Zeit lang auch eine wirklich gute Sendung in den 80ern. Also es war nicht nur Scheißdreck. Panorama und Monitor waren wirklich, wirklich interessante Sendungen, die sich halt, die nicht versucht haben, dich in eine Richtung zu lenken, sondern die einfach. Was haben die versucht? Also in dem Fall von der Meinung auf jeden Fall schon. Ja, in dem Ich will Fall ja damit nur vielleicht, sagen, aber ich will ich damit nur sag, sagen, die die tun waren halt jetzt. ganz anders früher, aber nicht so erzieherisch, sondern die haben dir Fakten gegeben und haben dann gesagt, mach dir deine Gedanken darüber. Wir haben hier das und das an Fakten und du kannst dir jetzt überlegen, dann hat der Bettnarz ernst geguckt und vielleicht noch was dazu kommentiert, aber den Rest musstest du selber besorgen. Also und das ist halt heute sie alles weisen nicht ja mehr. halt von sich links zu sein und solche Geschichten, aber das ist einfach, ja, das sind sie einfach schon seit Jahrzehnten zu spät, ne? Was sie halt selber auch wahrscheinlich nicht wahrhaben wollen. Aber diese Geschichten, wie gesagt, die Meinhof, ne? Also die hat es da eh schon zerstört. Und ja, also so nach dem Motto, ja, es würde uns ja nie einfallen, wir sind ja so überseriös und solche Geschichten. Nee, Leute, sorry. Also ihr seid halt näher dran an der Meinhof als an den vernünftigen Leuten, die da vielleicht mal gewesen sind. Also, und das muss euch mal langsam mal klar sein. Und da brauchen wir keine öffentliche Finanzierung für. Es wird so laufen. Also es Ja. wird garantiert, ich glaube, die werden sich dafür so auf die Schultern klopfen für den Scheiß. Weil es ja auch mit der Heute Show und diesen ganzen Geschichten so. Ne? Das ist ja auch nur, also ich habe mir auch die ganzen drei Seiten, auf denen dieser Artikel ist, nicht durchgelesen, aber letzte Woche noch den Gedanken, dass die strenge Trennung zwischen Unterhaltung und Information irgendwie komisch ist, hatte ich schon lange, sagt Anja Reschke. Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Aber es ist furchtbar, wenn man den Das Leuten ist sagt, Attitüde dass ich hier total. wahrnehme, dass das eine ganz schöne Schlagseite hat. Aber das wird ja dann auch wieder entschuldigt mit, ja, aber Neutralität, das geht doch gar nicht, steht ja auch halt wieder drin. Ne? Neutral sind wir ja eh alle nicht. Ne? Und ja, aber Anja, das ist halt ein Anspruch, den man aber haben muss. Man muss den Anspruch haben, neutral zu sein zu wollen. Ne? Das wäre mein Anfang. Und dann kannst du immer noch sagen, das kriegen wir aber nicht hin, weil wir ja immer noch irgendwie Schimpansengehirn haben oder so, meinetwegen. Und das nimmt euch dann auch irgendwie keiner über, wenn ihr dann noch übel, wenn ihr dann wenigstens noch selbstkritisch genug seid, um mal zu merken, wenn ihr übers Ziel hinausgeschossen seid oder so. Aber ich meine, ihr habt es ja auch schon aus dem Ausland wirklich attestiert bekommen. Nirgendwo war die Berichterstattung über Trump so negativ wie in Deutschland. Und diese Berichterstattung über 2015, Flüchtlingsgeschichte, war so einseitig lobhudelisch. Ich meine, das haben ja nicht nur irgendwelche deutschen Nazis euch erzählt, das haben euch irgendwelche Leute von der hier Columbia School of Journalism und so ein Zeug haben euch das attestiert. Das hat ja nichts mit dem Erfolg der Sendung zu tun. Hier siehst du doch das. Sie verbindet die ganzen dekorativen Elemente mit dem Erfolg der Sendung. Dass sie das bei Panorama ausprobiert haben, als Panorama, als Show auf Theaterbühne, es lief nicht so gut. Ja, aber da wurde ja Ne? Panorama auch nicht abgesetzt danach. Nee, das nicht, aber es lief nicht so gut, beziehungsweise Ja, aber sie das glaubt wird eben, dass jetzt die gut laufen, dekorativen meinst du? Elemente die Show zum Erfolg oder Misserfolg machen. Das ist aber nicht der Fall, sondern es sind die Inhalte natürlich. Ne? Ja, ich glaube, Also. das wird einfach laufen, weil halt die Leute, auf die es ankommt, das halt abfeiern werden, dass sie da Ja, ob genauso wie das beim Retro ist Böhmermann oder auch, Future oder so, das darauf kommt es einfach nicht an, dass sie sondern genau wie beim Böhmermann es auch werden die halt gleichen die. Leute, die sie abfeiern, wie bei Retro, wenn sie Future macht oder Das so. ist Also vollkommen es, egal. Die könnte auch genau, sie ist, eigentlich ist es von der egal. pinken Wand stehen, solange wie sie dann irgendwie Genau. vorliest, AfD, Nazi-Kram, dies, das, jenes. Irgendwelche Leute regen sich über irgendwas auf. Das ist Wenn man alles eine ein guter Kampagne. Humorist ist oder Die ein wollen die armen Gastgeber für so einen Transmenschen Abend. schon wieder kaputt machen hier. Turds, weiß ich nicht was. Und Ja. solange wie sie diese Scheiße auch bespielt, wird das den richtigen Leuten schon gefallen und dann wird das auch laufen. Also. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, Was das ist mich ganz schön schwierig, interessieren aber würde, muss ja ist, wichtig da sein. steht, ach, schade zu spät. Da stand unten halt, Böhmermann ist eher ein Säurebad. Da hätte ich gern gewusst, was Frau Reschke ist irgendwie. Palmolive, sie baden gerade ihre Hände drin oder was. Die hat doch irgendwas von Gold geredet, vielleicht ja eine goldene Dusche, wer weiß. Du Gottes meinst. Okay. Frank Zappa kennt sich da aus, habe ich gelesen. Und hier haben wir noch eine lustige Begebenheit. Der gleiche Mensch, der vor kurzer Zeit noch am 17.01. geschrieben hat, ein Vollblutpolitiker, der anpackt über unseren neuen Verteidigungsminister. Was ich auch schon kommentiert habe mit, also offensichtlicher kann man Propaganda nicht mehr machen. Vor allem der Niedersachse ist Bullshit zu schreiben, ne? Vollblutpolitiker und was er tut, hat er Ja. sich gut überlegt. So. Ist jetzt Schlagkräftig. Boah, das. neuer Sprecher von ihm geworden. Also, Ja, einen Schwanzwichs, so den läuft an das. Und Hand schüttelt, natürlich, von seift. der Tagesschau rüber gewechselt. Mischt. Aber das ist alles, ne, mit unserem Geld bezahlt, um halt zu gucken, was Sache ist, ne? Also, dass wir auch da hier die Demokratie retten und so. Das brauchen wir. Das ist Service für uns einfach. Und das ist so guter Service, dass wir das selber Ja. bezahlen müssen. Also die Zahlen, die im Moment auch wieder rumfliegen, von wegen, dass die Jarasch wie viel Tausende ausgegeben hat für Fotos und Visagisten. Also langsam habe ich echt das Gefühl, die verlieren jedes Maß für wer sie sind. Das sind bessere Verwaltungsangestellte und die benehmen Ja, sich wie Adlige. Es ist ja, so sicher. Wenn du abartig. 300.000 im Jahr machst, ne, dann, ja, Dann dann muss passt das aber der aus. Ja. Staat nochmal 70.000 für den Visagisten zuschießen. Es Genau, geht doch ja. nicht anders, man muss ja repräsentieren. Ja. Nur 70? Ich dachte irgendwie 136.000 oder Ja, so. die Zahlen gehen von bis Da soll inklusive Kleidung oder so. Jarasch, Baerbock, Olaf, Habeck, alle möglichen Leute gibt es jetzt Zahlen zu Fotografen und Visagisten. Wer kommt denn auf diese irre Idee, dass man, wenn man sich anmalen lässt, dass man das der Bevölkerung in Rechnung stellen kann? Wer kommt denn auf sowas? Ich meine, dass für Fernsehauftritte oder sowas irgendwie Puder aufgetragen wird und Da sowas, sitzen Leute das in ist den ja eine Sache, ne? Fernsehstudios, die zu den Fernsehstudios gehören, die das Genau, machen. das ist normalerweise vor Ort. Wenn du da Ja. persönliche Leute hast, Dann zahlst du die kann man machen, selber. Ja, aber. eben, dann musst du selber bezahlen, würde ich aber auch sagen. Ich meine, was Das denn ist doch? nicht der Sollen wir Fall, die oder was? Klamotten kaufen noch? Sollen wir ihr den Arsch wehren? Sollen wir das ist doch ein Witz. Ja, aber Möchtest du Leute, vielleicht noch ein Schloss? wenn unsere Politiker nicht gut rüberkommen, dann leidet die Demokratie, glaube ich. Ja, aber die, trotzdem Arbeitskleidung können sie von der Steuer absetzen, aber das reicht dann auch. Und Finde dann ich. redet Also. sie halt so einen Unsinn. Völlig, Das ist ich auch habe eine merkwürdig. Idee, völlig wir sollten eine Beratungsfirma Wahnsinnskalkulierung. aufmachen. Wir werden das mobile Beratung der Weltraumaffen. Wir gehen an die Ministerien Wir brauchen und nur noch dann 8 Stunden zu sagen wir, Und schmeißen Leute. einfach nur die Leute raus. Wie Jesus damals gehen wir mit der Ja, Peitsche genau. in die Ministerien und Genau, gute prügeln Idee, die gute Geldwechsler Idee. und die Händler Die können uns dann daraus. fragen, so, ja, Herr Maas, Herr Caps Lock und so, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte mir eine Visagistin kaufen und wir sagen, wir hauen auf den Tisch und sagen, das ist eine Schnapsidee. Mach das nicht. Und Ja. dann halten wir die Hand auf und sagen, das macht dann bitte. Genau, Beratungsgebühr. Das wird das Volk dir übel nehmen, Annalena. Kostet 30.000 Euro, diese Information. Ja, der Autor hier wird wahrscheinlich der nächste Pressesprecher von der Baerbock, würde ich sagen. Er hat hier die Narrativzusammenfassung gemacht, warum das alles auch so wild ist, wenn man mal auf der Tastatur verrutscht oder im Satz. Er Naja, im meint Endeffekt hier. ist es ja auch so, dass es halt ihre Englischkenntnisse halt wieder sind, die so ein bisschen dafür gesorgt haben. Das ist ja Ich schon, weiß hast du ja nicht. schon Nee, früher nee, nee, geschafft. nee. Ja, Das ist doch, schon, da höre ich das das ist schon schon sehr. ein freudscher Versprecher, wo sie ihren eigenen Bewusstseinsstatus mit rübergebracht hat, nämlich, dass sie sich im Krieg wähnt mit Russland. Ne? Tja, also das Ich mich Problem bei nicht, sag der ich Sache mal. ist, dass das einfach kein Fauxpas mehr ist, der sich mit fehlenden Sprachkenntnissen rechtfertigen lässt oder Nee. sonst was. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Außenminister müssen präzise sein bei solchen Sachen. Da hättest du sie einfach weniger Geld für Visagisten ausgeben und mehr für Redenschreiber. Ja, weil das geht Reden einfach nicht. schreiben. Das Ich ist glaube, einfach mit absolut wir meinte sie, glaube ich, unprofessionell auch und geht einfach gar Europa und nicht. nicht Aber Deutschland. laut ZDF ist das alles ja auch nicht so wild. Einmal ist sie nur verrutscht im Satz und zweiten Satz ist sowieso nicht so gemeint. Ja, was soll man da noch meinen? Ne? Also der hat das alles weggeklärt. Ich sehe es auf jeden Fall auch sehr kritisch. Ich finde auch, wenn, also viele sagen ja, dass es irgendwie so auch einen wahren Status übermittelt oder eine echte Meinung hat, dass er jetzt eben wirklich meint, Ja, sie viele sagen bedingen das. Russland im Krieg. Ja, was das ist halt das Problem lässt, an der Sache, dass die diplomatischen Kanäle normalerweise genauso funktionieren, wie du es gerade gesagt hast. Da kann man aber bei ihr nicht von ausgehen. Alle machen sich drüber nur noch lustig. Alle. Also das, oder jetzt das Aktuelle war, ja, die Afrikanische Union, die getrollt haben. So, hier, ihr habt einen, sie haben einen Leopard gepostet in ihren Tweet. Wollen sich etwa lustig machen über Afrika, dass es hier nur Tiere geben würde? Das ist eine epische Trollaktion gewesen. Ja, allerdings. Aber trotzdem so ein Spruch, ich finde, wenn man das ernst nimmt und dann sagt, ja, es ist eben ihre Meinung, dann muss man auch sagen, dass sie damit gleichzeitig alle Politiker, die gesagt haben, wir sind nicht im Krieg, der Lüge bezichtigt, ja, und auch irgendwie damit aussagt, dass wir die ganze Zeit belogen worden sind. Das finde ich auch nicht so gut. Also, ja, insofern ist, das schon ist es ja auch klar, dass das sehr viel reininterpretiert wird. Dass da jetzt so viel reininterpretiert wird, was damit halt gemeint ist, ist dieses Ding von wegen, ja, die Demokratie wird in der Ukraine verteidigt oder so, was ja im Endeffekt alle sagen. Ja, ja, das ist das schon im klar. Endeffekt, das glaube ich auch, was wie gesagt, sind eben auch keiner mehr ernst, ne? Also. Ja, ich nehme das schon ernst, aber. Ja, also. Die Baerbock nimmt eben keiner so richtig ernst, beziehungsweise. Na, die Baerbock nimmt keiner ernst, ja. Ja, man kann das sagen, es ist dann so ein bisschen Ermessensspielraum, ne? Wenn man es ernst nehmen möchte, kann man es ernster nehmen. Also, haben die anderen ein bisschen Spielraum gewonnen dadurch, wenn die so einen Scheiß baut, ne? Aber es ist schon erstaunlich, was das ZDF daraus macht, also, dass das alles irgendwie. Dass das alles irgendwie ja, Propaganda ist und rechte Verschwörungstheorie, wenn man das jetzt irgendwie dann ja, ist dann auf die Goldwaage legt hier, das fand ich doch eine ganz schöne Banane. Ne? Also von den üblichen und in irgendwelche AfD-Stimmen natürlich wieder aufgelistet und so weiter, als wenn das eben, als wenn die Kritik dann nur von denen gekommen wäre. Ja. ZDF. Narrativretter oder Faktenfinder, wie auch immer. Ja. Das haben sie nochmal dahinter eingepflegt, das Interview. Die sind ja gar nicht auf das Statement wirklich eingegangen. Wir haben nochmal nachgefragt, ob er denn auch glaubt, wir wären im Krieg oder nicht. Was er natürlich nicht glaubt. Ne? Der Onkel Olaf. Ja, das Völkerrecht. Also. Ja, die Völkerrechtler, die hier jetzt, ich habe nicht drauf geklickt, ich nehme mal an, das sind vielleicht auch nicht alle Völkerrechtler, die man dann so finden könnte, sondern nur die mit der richtigen Meinung oder so. Keine Ahnung, also. Das sind wahrscheinlich die, die aus dem gleichen Völkerrecht stammen wie die Frau Baerbock. Frau Baerbock aber oder? Hier, der Wissenschaftliche Dienst vom Bundestag hat doch dazu auch ein Statement abgegeben und war sich nicht ganz so einig mit seinem Urteil, sagen wir so. Ne? Wo steht das hier? Das steht hier gar nicht dabei. Ja, musst du das nochmal einreichen. Ja, kann ich machen. Das. Ich dachte, das wäre bekannt. Hm. Mir nicht. Mhm. Ja, ich meine, die werden dadurch nicht zur Kriegspartei, schreiben sie hier. Und im Endeffekt ist das ja auch das, was die Leute von Anfang an ja auch gemeint haben. Ne? Also es ist ja immer dieses Ding von wegen, ja, wir schicken ja nur die Mittel und die Leute, die da drin sitzen, sind ja keine Deutschen und deswegen. Ja, man hat sich darauf geeinigt, dass man jetzt keine Kriegspartei mehr ist, wenn man Kriegsgüter schickt. Das war ja früher auch mal anders. Aber ja, ne? Und ich meine, jetzt schicken wir die Panzer. Jetzt wird schon nachgefragt nach Flugzeugen und U-Booten. Irgendwann haben wir gar nichts mehr. Juhu! Ja, die Flugzeuge und U-Boote wird es nicht geben. Ja, weil, das hieß es bei den Panzern ja auch schon. Naja, also ich habe ja heute von der Frau Strack-Zimmermann habe ich mir heute sagen lassen, dass das mit den Flugzeugen schon allein deswegen nicht geht, weil man, um die sicher fliegen lassen zu können, müssten die ja auch dann Stellungen auf russischem Gebiet beschießen. Und das würde dann wiederum nicht funktionieren nach völkerrechtlichen Gesichtspunkten. Und unter diesem Vorzeichen schließt sich das mit den Flugzeugen wohl aus, sagt Frau Strack-Zimmermann. Das heißt, die Leopard 2 haben so einen Totmannschalter oder was? Sobald die über die russische Grenze fahren, fallen die aus? Oder wie stellt sich Frau Strack-Zimmermann das vor? Nee, nicht, aber das müssen die ja nicht, um da diese, wie gesagt, beim Fliegen geht es ja um die Stellungen, die die Flugzeuge beschießen können. Ja, ich weiß nicht, wenn man irgendwas liefert da und da ist dann aktuell auch ein Konflikt, dann ist man auch irgendwie beteiligt. Also, selbst wenn man nicht Kriegspartei ist, sondern. Was hat er geschrieben hier? Keine Waffen in Krisengebiete, bereit, weil ihr es seid. Die Grünen. Habe ich letztens irgendwo auf dem Plakat gelesen. Mhm. Gar nicht so lange her. Also, und dass das jetzt die sind, die am lautesten schreien, Petra Kelly würde sich in ihrem Grab umdrehen. Ja, vielleicht sagen die Grünen ja auch, das ist ja gar kein Kriegsgebiet, das ist auch nur eine spezielle militärische Operation, irgendwie sowas. Oder so. Aber die Grünen waren ja auch unterwandert von der. Was ich halt vermisse, ist halt das diplomatische Geschnatter, das einen Krieg sonst umgibt. Das existiert einfach nicht. Friedensverhandlungen so. Es müssen ja nicht mal wirklich Friedensverhandlungen sein, aber irgendwie, dass Leute hin und her fliegen, dass gesagt wird, hier, da wird darüber diskutiert. Nee, was machen die Leute? Sie machen dämliche Konferenzen, muss ich schon den Wiederaufbau planen. Aber ich meine, egal wie viele Waffen wir dahin liefern, die endliche Kapazität stellen Ukrainer dar. Und ja. Die greifen jetzt schon jeden, der geradeaus laufen kann, von den Straßen. Auch alte Leute und junge Leute, sehr junge Leute. Und wie lange soll das denn noch gut gehen, realistisch gesehen? Und was die passiert, Reaktion der Russen ist Vergeltungsschlag, oder was haben sie gesagt? Ne? Das kommt ja noch dazu, dass sie dann irgendwie auch ja, real neue Verluste dadurch zu beklagen haben, durch diese Lieferungen. Ich verstehe schon, dass man da Russland keinen Fußbreit nachgeben will. Und das ist auch richtig so. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht wenigstens versucht, das Blutvergießen irgendwie in den Griff zu kriegen. Da wird, ich meine, und wir wissen ja alle, das sind nicht die einzigen Kriege auf der Welt, die momentan laufen. In Äthiopien läuft ein so brutaler Krieg, der glücklicherweise gerade so aussieht, als wäre er vielleicht zu Ende. Im Jemen läuft seit einem Jahrzehnt oder länger ein Krieg, wo Hunderttausende sterben. Und es interessiert uns ein Scheißdreck. Wir schicken da nichts hin, wir machen nichts. Wir helfen vielleicht mit irgendwie Spende ans Rote Kreuz. Aber alles andere ist uns scheißegal, wer da verreckt. Und jetzt hier auf einmal rettet das unsere Demokratie, wenn wir an dem Krieg. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin nicht für Russland, ich bin nicht für die Ukraine, ich bin einfach irgendwie dafür, dass wir als Menschen versuchen, das Blutvergießen in den Griff zu kriegen. Ja, ich bin dafür, dass die einzelnen Parteien sich auch mal ein bisschen bewegen, so zum Beispiel. Und da fällt mir dann eben ein, dass der Selenskyj ja sagte, dass die Krim von Russen befreit sein muss, bevor sie überhaupt sich an den Verhandlungstisch setzen oder so. Ja, ich meine, ja, wenn sie meinen. Das ist nicht gerade bewegen, das ist vielleicht eine falsche Richtung bewegen oder so. Dass ich verstehe, was dahinter steckt, warum er das wiederhaben will, weil das ein Teil seines Landes war oder ist. Aber das ist halt gerade nicht realistisch. Wie viele Menschen möchtest du noch für dieses Stück Land opfern? Also auf beiden Seiten. Das ist so krank. So krank. Und das im 21. Jahrhundert. Als Barbarei. Tja, kommen wir kurz zum Iran. Im Iran gibt es auch wieder ein paar neue Sachen. Und zwar, Iran stellt sich gerade heraus als Zwischenhändler zwischen Russland und dem Rest der Welt auf der einen Seite. Gleichzeitig sind hier auch noch hochsanktioniert. Es gab die Gespräche über das Atomwaffenabkommen mit dem Iran. Die Gespräche sind ja gescheitert. Im Endeffekt ist es so gelaufen, dass die Gespräche gescheitert sind und es wurde ein Text vorgelegt aus dem Jahr 2015, wo gesagt wurde, okay, wir hatten 2015 ja mal etwas ausverhandelt, versuchen wir uns auf diese Verhandlungsposition zurückzuziehen. Da hat der Iran direkt gesagt, nee, machen wir nicht. Und der Iran bewaffnet die Russen ja derzeit mit Kriegsgerät. Und es wird halt auch davon ausgegangen, dass die Russen im Gegenzug halt anderes Kriegsgerät an die Iraner verkaufen, insbesondere Kampfjets. Und gleichzeitig ist es so, dass die UN-Atombehörden davor gewarnt haben, dass der Iran mittlerweile halt sowohl die industrielle Kapazität, die Materialkapazität hat, um genug, also alle Materialien und alle industriellen Kapazitäten sind da, dass Iran halt auch eine Atombombe jetzt bauen könnte. Das ist eine Parallele, wie es gewesen ist 1994, 1995 in Nordkorea. Da gab es ja auch einen Deal mit Nordkorea. Okay, wenn wir dir wirtschaftliche Hilfen geben, dann baust du keine Atombombe. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und 2002 bis 2005 hatte Nordkorea ja dann die Bombe. Und davon kann man ausgehen, dass das jetzt Szenario in Iran auch bald sein wird, dass sie halt in den nächsten ein, zwei Jahren sagen werden, so ja, wie Nordkorea, ja, wir haben es jetzt, was wollt ihr denn jetzt machen, wir haben sie jetzt. Ja, so viel zu dem ganzen Tohuwabohu, was da gelaufen ist mit dem Iran und dürfen bloß keine Atombombe haben und was hat das Ganze gebracht? Nicht sehr viel. Ja. Und Israel ist besonders besorgt im Moment und die haben auch im Endeffekt auch gesagt, ja, sollte sich das herausstellen, dass der Iran die Atomwaffen hat, dann werden wir eigenmächtig Einsätze im Iran fahren, um diese zu zerstören. Also ist da eine Eskalation vorprogrammiert. So. Und haben die Israelis einen weiteren Kriegsherd, in den sie eingreifen, neben Syrien. Ja. Familienrichter aus Weimar, vorläufig vom Dienst suspendiert. Was hat denn der gemacht? Hat der nicht genug Sorgerechte verteilt an alleinerziehende Mamas oder wie? Nee, das war von Mammon, aber der ist, glaube ich, gerade nicht da. Also, das war dieser Richter, der irgendwelche Corona-Urteile getroffen hat, die er nicht hätte treffen können. Und da geht es jetzt um Rechtsbeugung, sogenannte, weil er da halt sich angemaßt hat, irgendwelche Sachen zu entscheiden, die seinem Gremium da nicht zustehen. Und da ging es um Maskenpflicht, ne? Oder? Ja, ich glaube, war es Maskenpflicht in der Schule oder so, ne? Ich meine, da habe ich noch was im Ohr. Hat er die Maskenpflicht angeordnet oder ausgesetzt? Ausgesetzt. Für alle Schüler an zwei Schulen die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben und dies mit der Sicherung des Kindeswohls begründet. Das ging ja irgendwie rum und da hieß es ja auch irgendwie so, ja, ist ja ein Urteil, das können wir ja verwenden und überall da irgendwie klagen oder so. Aber das war ja ganz schnell irgendwie, dass sie gesagt haben, dass das ja nicht ginge, weil der da irgendwie am Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind die Verwaltungsgerichte zuständig und nicht Familiengericht. Und er hätte zwar dargelegt, wieso er für diese Fälle zuständig sei, die Argumente waren jedoch weit von der wissenschaftlichen Lehre entfernt, also der wissenschaftlichen juristischen Lehre, nehme ich mal an. Die Entscheidung in der Sache selbst stützte der Richter auf Argumente, die in weiten Teilen wissenschaftlichen Grundlagen entbehrten. Ja, und jetzt hat rechts und am Ende, das habe ich nicht so ganz verstanden, es geht auch irgendwie um, wer was wann wie irgendwie wusste mit irgendwelchen Chat-Protokollen und hier irgendwie sein Telefon oder so, was sie irgendwie beschlagnahmt haben. Ja, irgend so ein Zeug. Der Aufstand beim C.H. Beck Verlag. Es geht weiter mit Herrn Maaßen. Nach Kontraste-Recherchen führte offenbar ein Aufstand in der Belegschaft dazu, dass sich der C.H. Beck Verlag von seinem Autoren Maaßen trennen wollte. Ex-Verfassungsschutzchef und CDU-Mitglied Maaßen kam dem mit einer Kündigung zuvor. Ja, was er ja selber, wie wir letzte Woche aus der NZZ erfahren haben, ja ein bisschen anders gesehen hat. Da hat er das ja so dargestellt, dass er denen damit entgegengekommen ist und sich dann gewundert hat, dass sie dann irgendwie plötzlich behauptet haben, es liege irgendwie daran, dass er so untragbar wäre und sie würden jetzt da auch irgendwie aufhören. Und sie schreiben, hatte mit Jana seine Zusammenarbeit aufgekündigt, offenbar um einen Rauswurf zuvorzukommen. Ja, wie gesagt, so sah er das nicht. Und das Politikmagazin Kontraste, ne, auch sehr seriös, haben wir ja auch in den letzten halben Jahren ein paar Mal hier gehabt, mit total unterirdischen Scheißdreck. Die Belegschaft hatte massiven Druck auf die Verlagsspitze ausgeübt, bis diese nach einigem Hin und Her schließlich bereit war, sich von dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten zu lösen. Ja, hier schreiben sie ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, aber sie schreiben nicht ehemaliger Innenministeriumsexperte für Asylfragen, der Änderung vom Grundgesetz mit ausgearbeitet hat und irgendwelche anderen Gesetze unterm SPD-Innenminister. Das schreiben sie nicht, aus irgendwelchen Gründen. Aber der Maaßen hat ja einfach keine Ahnung. Ne? Der ist ja nur ein böser Ideologe, der überhaupt gar nicht weiß und deswegen muss er da auch nicht als Experte auftreten. Scheinbar, wenn man das hier so liest. Und Kontraste liegt ein internes Schreiben vom 13. Januar vor, das Verlagsmitarbeitende an die Leitung ihres Hauses geschickt haben. Rund 100 Personen setzten ihren Namen darunter. Sie alle fürchten in dem Brief um den Ruf des altehrwürdigen Verlages. Und um ihre eigene berufliche Zukunft. In dem Schreiben heißt es unter anderem, wir sind sehr besorgt, nicht nur um den Ruf des Hauses, sondern auch um unseren persönlichen Ruf. Es wird von Kolleginnen und Kollegen zum Teil angezweifelt, ob es für künftige Bewerbungen förderlich ist, wenn der Verlag C.H. Beck im Lebenslauf erwähnt wird. Ja, ich hoffe mal, das habt ihr jetzt. dass jeder, wo ihr euch jetzt bewerbt, sagt, ach so, das sind diese politischen Agitatoren hier, die, wenn ich mir ins Haus hole, mir erstmal sagen, wen ich hier zu verlegen habe und wen nicht. Und weiter. Ist die Verlagsleitung weiterhin der Ansicht, dass die unseriösen rassistischen Äußerungen von Hans-Georg Maaßen in sozialen Medien rein privater Natur sind? Wenn der Verlag dort explizit von ihm mitgenannt wird. Ja, welche sind das jetzt? Ja, die rassistischen Äußerungen halt, ne? Die rassistischen. Kennen wir ja. Die ganzen rassistischen Äußerungen von ihm. Die da wären. Ja, bla bla bla, der Verlag, tralala. Das hat einen gewissen symbolischen Wert, wenn da jemand was schreiben darf, ja. Pflege der Verfassungskultur mitwirken. Verlag arbeitet ausschließlich mit Autoren zusammen, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Also die verlegen nichts von Fridays for Future-Sympathisanten oder so. Ist ja auch beim, oder von irgendwelchen Feministen, die irgendwie meinen, wir müssen die Unschuldsvermutung abschaffen oder irgend sowas. Oder irgendwie behaupten, dass Gendersprache irgendwas mit Artikel 3 Grundgesetz zu tun hätte oder so. Ne? Die dürfen da nichts bei euch schreiben beim Rechtsverlag, ja. Sehe ich das richtig? Das ist ein klares Zeichen. Das ist bestimmt die Gefahr, dass die Seriosität des Hauses in Frage gestellt wird. Ja, die Gefahr ist, dass die anderen Leute jetzt Bescheid wissen, dass sie da jetzt nicht ausscheren dürfen. Dass ihnen dann genauso ergeht. Das ist aus meiner Sicht eher die Gefahr. Aber das sieht natürlich die Tagesschau hier nicht. Das ist ein großer Sieg des Guten über den bösen Rassisten. Und dann sagen sie noch, was er angeblich geschrieben hat, aber da kommen wir gleich noch zu. Da haben wir sich ja nur rausgepickt, dieses Denken ist Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsste. Das ist ja nur der Ausdruck, den sie haben. Maaßen angeblichen Rassismus gegen Weiße beklagt. Ja, und wie ist da drauf gekommen, der Maaßen? Ist natürlich drauf gekommen, weil ihm so ein Seenotaktivist gesagt hat, ja, die Weißbrote, die sind bald alle weg. Tralala. Aber das schreibt die Tagesschau natürlich nicht. Da kommt das alles von Maaßen. Dann, der hat sich das ausgedacht. Ist einfach morgens aufgestanden und hat sich gedacht, ja, hier, die sind ja hier alle Rassisten. Und deswegen ist er natürlich ein Rassist. Bei Gründe. Druck auf die Argumente, dass er eine eigene Partei rausnimmt und dessen zu. Ja, das beklatschen wir auch. Naja, super. Anfang der Woche hatte der Generalsekretär ihm Parteiaustritt nahegelegt. Ja, super Idee. Dann, danach ist auch Schluss. Ne? Danach wird sich keiner mehr jemals mehr bei euch beschweren, CDU. Ne? Und das ist überhaupt nicht so, dass dann Blut im Wasser ist und dass es dann richtig erst losgeht. Ne? Nachdem Maaßen inzwischen die Offen von Rassenlehre von Rassismus in einer Art und Weise fabuliert, die nichts mehr, aber auch gar nichts mit dem Wesenskern zur CDU zu tun hat, ja. Und die ganzen anderen Leute, die du bei Twitter alle hast, die diese Scheiße da von sich geben. Und hier in. CDU ist die Volkspartei, was für ein Wesenskern. Ja, und eure Jamaika-Koalition mit ja. Bernd da. In Schleswig-Holstein mit der Amanda Bernd. Touré oder wie sie heißt. Die ja auch erzählen kann, dass George Floyd erschossen wurde und lauter so ein Kram. Hm. Na, das geht alles. Das mit denen, kann man sich ins Bett legen, das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, der Zentralrat der Juden, weil das ist ja garantiert auch alles noch irgendwie antisemitisch, ne, muss man wissen. Gegenüber Kontraste will sich Maaßen nicht äußern. Stattdessen sagt er Mittwoch dem Lokalsender TV Berlin von Seiten der CDU, wird mir das dann vorgeworfen, ich hätte mich nicht passend geäußert, ich hätte mich rassistisch geäußert, ich würde im Völkischen fischen, ich hätte mich nicht antisemitisch geäußert, ich hätte mich auch antisemitisch geäußert. Das sind Vorwürfe, die an den Haaren herbeigezogen sind, ja. Und wo man auch sagen muss, die CDU, wenn sie sich Vorwürfe im linken Bereich zu eigen macht, ist sehr, sehr schlecht beraten. Ja, so ist das. Aber auch da wieder, ne, wenn jetzt jemand ein richtiger Rassist ist und so weiter, dann geht er von früh bis spät durch die Gegend und sagt, das ist alles an den Haaren herbeigezogen, oder wie, wenn ihm das dann vorgeworfen wird, oder was? Das ist normales Verhalten von Rassisten, oder wie? Dass sie das alles von sich weisen, oder was? Ja, genau. Ein Rassist würde eigentlich dazu stehen, ne? Ein echter. Ja, es ist unsäglich. Und das ist hier, also es ist ein Interview von diesem Alexander Balasch. Keine Ahnung, was der Hintergrund von dem ist, aber das Interview hier ist auf jeden Fall komplett in Ordnung. Maaßen sagt aus meiner Sicht hier nur richtige Dinge. Und das sind auch alles Sachen halt, ja, aus dem Anschauen. Ne? Also er sagt ja halt Sachen, nicht weil ihm das irgendwie eingefallen ist oder so, sondern wir sehen dies, das und jenes und daraus schließe ich das und das. So sind hier die Herleitungen. Und ja, also es ist nicht zu beanstanden. Sorry. Und die Migranten verachten unseren Staat, die Institutionen und die Deutschen zutiefst. Und das kann man den Migranten in Teilen auch nicht verübeln, denn auch unsere Spitzenpolitiker und Haltungsjournalisten verachten Deutschland und das deutsche Volk, was sie auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Ja, das tun sie. Wir sind aus dieser Perspektive die Kartoffeln und Weißbrote, die minderwertig sind und aussterben sollen. Ja, das ist nichts, was der Maaßen sich ausgedacht hat. Ja, ich habe das ist mir letzten Tag auch aufgefallen. Da haben sie wieder über die armen, über so arme Flüchtlinge oder so berichtet, was ja auch in Ordnung ist. Sie sind ja auch arm dran häufig. Und da ging es dann um Männer. Und da dachte ich so, wenn jetzt irgendwie bei uns Männern schlecht geht, dann würden sie so nicht drüber reden. Ne? Wenn sie irgendwie, keine Ahnung, überhaupt nicht drüber berichten normalerweise. Ja, da werden ja nur die Privilegien endlich mal aufgebrochen. Und deswegen haben wir ja rechte Gefühle und so, weißt du doch. Aber es hat mich regelrecht erstaunt, wie empathisch sie mit den Männern da waren. Das alleine ist ja schon irgendwie ungewöhnlich. Ne? Und mit unseren dann aber nicht mehr. Ne? Ja gut, aber jetzt steckt er ihnen halt endgültig wieder Stachel im Fleisch, der CDU, als Vorsitzender der Werteunion, der er jetzt gewählt mit worden ist. Mit über 90% der Stimmen, ja. Sind sie denn nicht irgendwie von der CDU getrennt worden oder so? Oder? Nee, ich glaube, das wollten sie auch, nur haben sie aber nicht geschafft. Mhm. Ja, das Problem ist doch, dass das halt eben kein nicht wie die Junge Union praktisch ein Teil der CDU ist, sondern ein Verein außerhalb der CDU, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Eine NGO war. Tja, also hier waren auf jeden Fall ein paar interessante Sachen drin, die er hier meint und als längeres Interview, ich fand das alles vollkommen in Ordnung und halt auch nichts, was ihm jetzt irgendwie einfach eingefallen wäre, dass man irgendwie sagt, hier der Maaßen, der irrlichtert hier irgendwie rum oder so, bildet sich irgendwas ein, sondern das sind alles Sachen, die man halt wahrnimmt, wenn man seine Augen öffnet und einfach nur guckt, was die Leute halt erzählen. Dieses Zeug mit den Weißbroten, die da alle weg sind, bald, das hatten wir ja hier, glaube ich, auch mit bei, vor ein paar Wochen. Na. Ich glaube, letzte Woche. Ich glaube, schon ein bisschen länger her. Aber, also nicht super lange, aber zwei Wochen. Drei Wochen oder so. Ja. Ja, und hier geht es natürlich auch darum, dass sie ihn da weghaben wollten vom CH Beck Verlag. Kampagne gegen mich wegen meiner Kommentierung verfolgt drei Ziele. Erstens soll ich als Person nicht mehr die Möglichkeit haben, mich an der renommierten Kommentare zum Asylrecht und zur Frage der politischen Verfolgung zu äußern. Die Linken nennen es Deplatforming. Damit sollen Menschen, die als politische Feinde identifiziert werden, keine Möglichkeiten haben, mit ihren Positionen, die aus linker ideologischer Sicht irrlehrend sind, wahrgenommen zu werden. Absolut richtig. Wenn ich Kommentierung aufgebe, würde ich sicherlich durch einen qualifizierten Kollegen ersetzt werden, der allerdings politisch nicht andenken wird. Das ist schon makaber, dass man mit den Methoden verhindern will, dass ich mich über das Asylrecht äußern darf, die ich in der Kommentierung und meinen Publikationen als politische Verfolgung beschrieben habe. Zweitens geht es auch darum, mich wirtschaftlich zu schädigen. Wie wir wissen, hatte die sozialistische Feindbekämpfung, wie sie in der Sowjetunion entwickelt wurde, auch zum Ziel, dem Feind die Erwerbsgrundlage zu entziehen und psychisch zu zermürben. Und drittens geht es darum, dass mit meinem Rauswurf als Kommentator eines maßgeblichen Grundgesetzkommentars ein klares Zeichen setzt, weil als Otto in ähnlicher Weise sich nicht der linken Ideologie unterwirft, wird ebenfalls seinen Job verlieren. Juristische Kommentatoren müssen in Zukunft aufpassen, dass sie nicht zielähnlicher Kampagnen werden. Und das werden die im Kopf haben, auf jeden Fall, ja. Und das geht nicht nur für das Verfassungsrecht, sondern auch für das Arbeitsrecht, Mietrecht, Umweltrecht, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Für den Verlag wird es bedeuten, dass er in Zukunft nur noch Leute unter Vertrag nehmen wird, die eine politische Linientreue zeigen und keine Probleme mit dem linken Medienkampagnen zu haben. Aber es ging ja, wenn ich das nicht verstanden habe, um die Kritik an einem Artikel von vor 10 Jahren oder so. Ist da der Verlag noch einknickt, das ist ja eigentlich auch, das ist eigentlich auch echt unwürdig. So, ne? Vor 10 Jahren? Nee. Ja, ich nee, es ging um Maaßen. Maaßen ist böse. Maaßen hat gesagt, es gibt gar keine Verfolgungsjagden. Hat die ARD übrigens auch geschrieben, dass er das angezweifelt hat, dass es welche gegeben hätte. So nach dem Motto, die gab es ja offensichtlich. Wissen wir ja alle. Und der hat es einfach angezweifelt. Ja, die ungeschriebenen Wahrheiten, ne? Ja, Leute, wenn du dich damit nicht näher beschäftigst, dann hast du das ja auch noch irgendwie, hat man mal gehört, Verfolgungsjagden und so, Hetzjagden, haben wir, stand ja sogar in der New York Times und überall, ne? Also das ist ja richtig umgegangen. Genau, wir haben dort das Video gesehen, lass das Hase und so. Ne? Hase, du raps hier, genau. Genau, Hase, du raps hier, das war's. Ja, und es gab ja auch dieses andere, wo irgendwelche Leute von hinten gefilmt wurden, die angeblich irgendwas gerufen haben sollen, was man aber nicht prüfen kann, weil die halt von hinten gefilmt wurden, man nicht sehen kann, ob die halt ihre Münder überhaupt bewegen. Und dann gab es ja noch den Angriff auf die jüdische Gaststätte, wo ganz viel Wind gemacht wurde, wo hinterher rauskam und der Typ inzwischen halt auch da deswegen verurteilt worden ist, dass er seinen Laden selber kaputt gemacht hat. Okay, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen. Aber gut. War mal Abbruch, ja. Ja, und es gab natürlich noch diesen Hitlergruß zeigenden Typen mit dem RAF-Tattoo, wo sie dann selber gesagt haben, auch dass das ein polizeilich bekannter Linksextremist ist. Der auch Alkoholiker ist, bekannterweise. Komm hier. Ja, diese Rotze, Dame hier. Die Fuffi, geh mal einen Hitlergruß zeigen. Hey, danke, Alter. Super. Ja, es kann schon sein, dass es mir selber eingefallen ist, dem Idioten, aber es ist halt ein Saufkopf. Ja, und hier da hätte er mal lieber beim Project 1619 mitmachen sollen. Ja, da kannst du richtig abheben, ja. Das 1619 Project, ja, das ist ja von dieser Dame hier, James Lindsay nennt die immer Horror-Clown, weil die so wunderbar Pennywise-Haare hat. Und, ja, willst du was sagen? Nee, ich denke eher halt an Frau Kahane. Okay. Und deswegen musste ich eigentlich lachen, weil ich Kahane gedacht habe und du Pennywise gesagt hast. Okay. Aber ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Frau Kahane mit Pennywise in Verbindung gebracht wird auf unserer Seite. Naja, auf jeden Fall behauptet sie an diesem 1619 Project, dass quasi ganz Amerika auf Sklaverei aufgebaut ist und es ist überall in uns drin und sämtliche Institutionen sind quasi Sklaverei, das ist der Ausgangspunkt von allem. Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wo super schlaue Tagesschau-Leute dann sagen, wenn man das nicht, wenn man das ablehnt, wenn man sagt, das ist Humbug, was du da erzählst, Mädchen, das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt eine komplette Rechtsgeschichte schon aus England mit allen möglichen Kram, Grundrechten und so weiter und so fort. Und es gab auch große Kampagnen gegen Sklaverei in England erstmal und auch später dann in Amerika, wo sie die Navy gegründet haben, um diese Piraterie da zu bekämpfen, wo ja Europäer und so nach Afrika da verschleppt worden sind in ganz großem Umfang und lauter solche Dinge. Also das kann man nicht einfach so sagen. Und diesen Gründervätern war das ja auch bewusst, dass das so ein offene Frage halt ist mit der Sklaverei, dass das auf jeden Fall früher oder später nochmal ein Problem wird. Und das wurde es ja dann auch in einem ziemlich entbehrungsreichen Bürgerkrieg für das Land, also da irgendwie zu behaupten, dass das ja nur Friede, Freude, Eierkuchen, wo man sich dran bereichert und alles super und niemals in Frage steht oder irgendwas, das ist einfach heftiger Humbug. Heftiger, heftiger Humbug, aber für so eine Scheiße kriegst du halt $33.000 für einen Auftritt in einer öffentlichen Bibliothek und dreimal dürft ihr raten, wie lange dieser Auftritt ging. Also für wie viel Zeit kriegt die $33.000 bezahlt. 30 Minuten. Ja, 33 Minuten, genau. Nee, es war tatsächlich eine Stunde. Fett. Und ja, also diese Artikel hier von der New York Post sagt halt auch ganz klar, dass das wegen ihrer Person ist. Der Ibrahim X. Kendi hat auch schon 22.000 gekriegt. Das ist ja auch so einer von der Sorte. Also von Rassentheoretikern, die uns irgendwie erzählen, dass alles Sklaverei ist und strukturell und so weiter und so fort. Und ja, die kriegen das, weil die bekannt sind. Die kriegen das, weil die weil man sich damit brüstet, dass man die da hat und die ihre Scheiße, die man auch in dem Buch nachlesen kann, was nicht 33.000 Euro Dollar kostet, da einfach zu erzählen. In einer Stunde, das müssen wir überlegen. Und das wichtige Wort, das da oben steht, ist ja Taxpayer. Also das ist Steuergeld gewesen, das die Dame hier in die Hand gedrückt bekommen hat. Ja, soll mir noch mal einer sagen, dass das kein Ponzi-Scheme ist? Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, waren das nicht 33.000 Taxpayer, aber immer noch ein guter Teil. Also der Rest, es wurde wohl nicht alles, aber es war eine öffentliche Bibliothek und irgendwie haben sie sich das geteilt, stand in dem Artikel drin. Ist natürlich auch so ein bisschen, ist ja ein Tabloid, diese New York Post, darf man nicht vergessen, so Überschriften-Ding, aber es war auf jeden Fall auch ein größerer Betrag, ja. Ja, ohne Candy die Haare auch. Könnte man die doch fast weiß lesen. Hat sie Privileg entsprechend die Hälfte davon abgegeben oder so? Wahrscheinlich, ja. Naja, aber auf jeden Fall, jeder, der euch in Zukunft sagt, dass das Humbug ist mit diesem Geschäftsmodell und so weiter, dem könnt ihr diesen Artikel schicken. Weil hier steht es im Prinzip ganz klar drin, wir heuern die an, wir bezahlen denen das, sind die wert, weil die ja so eine Art Super-Influencer in diesem, genau in diesem Bereich sind, sodass man da halt wirklich sagt, die sind dieses Geld wert, um eine Stunde da zu reden. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute, bei wie vielen Leuten da in Amerika ist es $33.000 ein Jahresgehalt. Und ich meine, auf der anderen Seite, jetzt so Leute wie John Peterson, die irgendwie 70 Euro für den Auftritt verlangen, sind ja auch nicht viel besser. Also hier wird schon Personenkult halt auch dann bezahlt. So ist halt unsere Gesellschaft. Gut, das ist ja noch das normale Business, aber hier hat das ja noch eine weitere Dimension. Und zwar die Dimension, entweder, dass man das vorsorglich macht, dass man nicht angegriffen wird, oder vielleicht ist es ja auch so, dass gesagt wurde, okay, ihr habt eine problematische Organisation, wollt ihr nicht mal hier jemanden von unseren Vertretern bei euch eine Rede halten lassen, dann seid ihr vielleicht nicht mehr so ganz problematisch und wir müssen keine Kampagne gegen euch machen. Ja, das weiß ich aber nicht, ob das so passiert das ist. Das spielt gerade in Amerika bei diesen ganzen Organisationen eine sehr große Rolle. Das kann sein, aber ob das in diesem Fall jetzt konkret auch passiert, das kann ich nicht sagen. Steht in dem Artikel nicht drin. Ne? Aber es ist auf jeden Fall so, dass man diese Leute super findet. Und meint, dass dieses Geld wert sind und denen das auch noch dann das Steuergeld dann da irgendwie gibt, damit sie dann irgendwie erzählen können, dass Amerika ein strukturell rassistisches Land ist. Super Sache. Ja, und das kommt eben nicht von Zuschauern, ne, die sich das gerne anhören möchten, dafür Steuergeld bezahlen. Ja, sie kommt dann eben vom Staat. Ein Apfel für Attermann, nee, ein Appell an Attermann. Ja, die Frieda Ackermann ist ja im Antidiskriminierungsbüro und hackt da ihre Pläne aus. Und woran die ja gerade auch am Stricken sind, ist eine Novellierung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Ja, und das kennen wir ja, das ist ja wunderbar. Ne? Hat viel gebracht, viele Fortbildungen auf jeden Fall gebracht. Und ja, jetzt hat sich ein Antidiskriminierungsverband gegründet, unter der 100 verschiedene Organisationen stehen. Die haben einen Forderungskatalog rausgebracht auf 89 Seiten, wo die jeden Paragraphen dieses Antidiskriminierungsgesetzes kommentiert haben und gesagt haben, ja, das müsste doch bitte verändert werden, weil da sind entweder Leute nicht genannt, die benachteiligt werden. Beispielsweise, also Ethnie, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter und sexuelle Identität sind die sechs Kategorien, die bis jetzt festgelegt wurde. Aber es geht jetzt halt auch noch darum, dass noch weitere Kategorien hinzugefügt werden. Da geht es um im Endeffekt Unterkategorien. Beispielsweise bei Behinderungen sollen adipöse Menschen noch hinzugenommen werden, also Fettshaming soll auch noch mit drin eingekommen werden, dann Leute, die unter Hasskriminalität leiden, also Leute, die gehänselt werden aufgrund von ihrem Aussehen oder sonstiges, die sollen auch noch drunter fallen. Wunderbar. Und dann soll die Frist auf 12 Monate ausgeweitet werden, in der man sich beschweren kann, wenn man irgendwie in einem Personalgespräch oder so Einstellungsgespräch nicht eingestellt wurde, und das Gesetz soll ausgeweitet werden, dass es halt auch auf öffentliche Behörden ausgeweitet wird. Bis jetzt gilt es ja nur für Privatunternehmen. Und natürlich wollen die Verbände noch die sogenannte Prozessstandschaft bekommen. Heißt, dass sie auch nach dem Verbandsklagerecht auch ohne die Zustimmung von einzelnen Personen in deren Namen klagen dürfen. Ja, es könnte ja sein, dass irgendeine Person sagt, ja, ich habe den Job nicht bekommen, aber ich nehme das jetzt nicht so persönlich und ich will jetzt nicht klagen. Dann können die guten, geförderten NGOs eintreten und dann für diese Person die böse, böse Firma verklagen, dass diese Diskriminierung auch ja nicht mehr stattfindet. Und ja, mal gucken, wie viel von diesen schönen Dingen in die Novelle reinfließen werden. Und ja, wahrscheinlich alle. Naja, ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere Rechtspolitiker von so einer gewissen gelben Partei nicht jeden Scheiß mitmacht. Ja, aber realistisch gesehen wird die Frieda Ackermann ja auf jeden Fall diesen ganzen Sachen nicht im Weg stehen, sondern die eher vorantreiben aktiv. Ja, aber das ist ja ein Gesetz, ne? Und Frieda macht ja jetzt keine Gesetze. Ja, die macht aber den Vorschlag, ja. Ja, das kann sie vorschlagen, was sie will. Ja, da bin ich mal gespannt. Ist ja auch gewählt worden, ne? Ja, gewählt worden. Das hat aber bei manchen auch mit Bauchschmerzen. Aus meiner Sicht immer noch nicht mit genug Bauchschmerzen, aber mit Bauchschmerzen. Meinst du, weil die mit Bauchschmerzen gewählt wurde, dass sie sich jetzt im Amt ein bisschen zurückhält? Ich glaube nicht. Nee, aber dass die Leute halt ihre wirren Ideen nicht alle einfach durchdingsen. Also ich meine, das hat ja auch schon jetzt, der Herr Buschmann hat ja auch gesagt, dass das mit den Frauensaunas und so, dass man da nochmal drüber reden muss. Und da ging es ja genau um dieses Gleichbehandlungsgesetz, dass man halt eben nicht sagt, das ist von vornherein furchtbare Diskriminierung, wenn jetzt die Frauen mit Penis nicht in die Frauensauna dürfen. Ja, mal gucken, ob es da sowas reinschafft. Ich bezweifle es trotzdem. Ja. Danke. Ja, versuchen wir es mal positiv zu sehen. Es wird alles besser. Juhu! Oh, ja, die Frieda Ackermann Ding. Heute direkt zweimal. Oh ja, da ja, kommt so Frechheit eigentlich das Ding. Das ist jetzt ein ganzer Themenkomplex, den ich hier aufmache. Inklusive einer schönen Perle aus der Vergangenheit der Weltraumaffen, die wir schon im Jahr 2015 einer weiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht haben. Die hole ich hier, zauber ich hier gleich auf den Hut, aber kommen wir erstmal zur Jetztzeit, wo Frau Ackermann zu Bundestagsgedenken Doppelpunkt Deutschland erweist den queeren Opfern des Nationalsozialismus endlich Respekt. Den queeren Opfern. Die es nicht gegeben hat. Die es nur insofern gegeben hat, dass man schwule Männer zu queeren zählt. Und Leute, die aus irgendwelchen Gründen da gelandet sind, die aber nichts mit deren lesbisch sein oder irgendwelchen anderen Zeug zu tun haben. Also verfolgt. Dann kommen wir, glaube ich, auch gleich zum, oder mal kurz springen zum nächsten. Das hatten wir schon mal. Das ist auch eine ganz wichtige Quelle aus meiner Sicht. Ich glaube, Mammon hatte das damals gefunden. Das war hier vom Cicero. Geschichte im Dienst einer neuen Opferkultur. Wo es hier um die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück geht, wo nun doch ein Denkmal für lesbische Frauen errichtet werden soll. Das war hier damals 15. Juli 2021. Ja, genau. Und der Autor des Ganzen, Herr Alexander Zinn, hat hier in dem Artikel halt gut dargelegt, warum halt die Lesben im Nationalsozialismus nicht verfolgt worden sind als Lesben. Warum das wurde alles geduldet und wenn überhaupt, also es gab wohl irgendwelche Vermerke teilweise von Häftlingen, wo halt gesagt wurde, das ist, die ist hier irgendwie lesbisch oder so. Und daraus, das wird dann so als Beleg genommen für die angebliche Verfolgung von Lesben. Aber das ist nach diesem Historiker hier halt eben falsch. Und er schreibt ja halt auch, dass es natürlich immer wieder Bestrebungen gibt von irgendwelchen Leuten, also zum Beispiel katholische Kirche und so, sich da irgendwie als die wahre Opposition irgendwie zu gerieren, was aber nicht so richtig passt. Und das ist hier bei diesem Ding halt auch, ne? Also da ist natürlich viel mit verbunden, weil das ja heutzutage ja einem ordentlich was bringt, wenn man irgendwie sagen kann, hier, wir sind hier die Verfolgten. Und ja, ich glaube, die Schwulen waren ein bisschen sauer deswegen, ne? Weil das war so eigentlich so ein bisschen. Ja, das will ich Ihnen geraten haben, auf jeden Fall. Ob die das wirklich waren, das ist eine andere Frage. Aber das ist mal wieder ein Beispiel dafür, was diese ganze Vermengung von LGBTI-Community halt nichts bringt, ne? Weil es halt nicht gleich ist und auch nicht gleich war. Die, ne, das sind unterschiedliche Leute und dieses Ding. Und sie sagen es ja auch ständig, dass ja dieses Gesetz gegen explizit schwule Männer ja schon vorher Bestand hatte und auch nachher noch Bestand hatte. Ja. Ne? Und auch in der DDR Bestand hatte, wo ja auch mal viel gesagt wird, ja, die DDR hat es aber früher abgeschafft. Die DDR hat es fast zum gleichen Zeitpunkt wie die BRD abgeschafft. Nur der Paragraph ist halt länger geblieben und das wurde jetzt auch ständig vermengt. Also der entsprechende Paragraph wurde halt in den, ich glaube, 70er Jahren so weit abgeändert, dass da nur noch dieser Passus drin geblieben ist, dass es strafbar ist, wenn jetzt einer von den beiden Männern noch minderjährig ist. Und auch da haben sie noch sogar noch dazu geschrieben, dass das aber die Strafverfolgung nicht von Amts wegen geschieht. Also, dass es halt nur verfolgt wird, wenn auch die minderjährige Person an der Verfolgung ein Interesse hat. Und das war ja auch jetzt ein Problem bei dieser Rehabilitierung, die sie vor ein paar Jahren angestoßen haben, weil sie da ja explizit diese Unterscheidung nicht treffen wollten. Also sie wollten quasi Leute, die verurteilt worden sind wegen der minderjährigen Geschichte, wollten sie genauso rehabilitieren wie die Leute, die verurteilt worden sind, einfach nur wegen Homosexualität. Ja, was ja dann irgendwann ja geändert wurde und da rausgeflogen ist. Und in den, ich glaube, 90er Jahren oder so, wo sie diesen Paragraphen dann aufgelöst haben und die minderjährigen Geschichte woanders reingetan haben, das ist ja der Punkt, den sie ausmachen, wo das angeblich erst aufgehört hat. Aber das hat schon viel früher aufgehört. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo sie halt wieder dann behaupten, ja, die Bundesrepublik Deutschland, die ist ja so rückständig und die Menschen leiden und tralala. Aber es ist wirklich, ne, und das ist auch, das ja, es macht mich echt fertig, weil das auch alle Welt glaubt. Ich habe da schon Diskussionen geführt mit dem, ich glaube, FDP-Verband Berlin oder so, die das auch behauptet hatten, dass das ja erst bis in die 90er Jahre irgendwie gereicht hat oder so. Das hat es aber nicht. Ne, hört auf, diese Scheiße zu behaupten. Und auch hier wieder, ne, also es ist so unglaublich. Auf Twitter hatte jemand unter einem von den Tweets dazu nach Namen gefragt. Mir hat jemand Namen genannt und dann habe ich diese Namen gegoogelt und da waren Leute dabei, die angeblich auch in Frauenkleidern rumgelaufen sind. Mhm. Aber der Grund, warum diese Leute ins KZ gekommen sind, war bei allen, von denen ich was finden konnte, Homosexualität. Mhm. Also hier zu sagen, ja, okay, das ist wie mit den lesbischen Frauen, ja, die sind halt aus anderen Gründen in die KZs gewandert, so traurig das ist und ekelhaft das ist, dass man diese Menschen für das, was sie sein wollten, umgebracht hat. Aber jetzt da Leute dazu zu erfinden, wie in Stonewall und überall, irgendwann haben wir dann halt unter den 300 Spartanern waren dann auch so und so viel Queere und was weiß ich. Das ist aber Quatsch. Es ist einfach, man kann nicht rückwirkend deinen Opferstatus erringen, nur weil eventuell, ja sicher, hätten die Nazis wahrscheinlich auch Menschen umgebracht, die den ganzen Tag in irgendwelchen Tierkostümen rumlaufen und sich zum Gruppensex treffen. Das hätten die wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Aber trotzdem sind die Furries deshalb nicht eine Opfergruppe des Nazi-Regimes. Ja, aber das haben sie bei den Lesben wohl auch nicht gemacht halt. Also in dem Artikel eben stand halt drin, dass es halt irgendwelche Vermerke gegeben hat, was halt auch angeführt wurde bei einem Fall, wo es irgendwie um das Kind irgendwie ging und da haben sie dann irgendwie von der Polizei geschrieben, dass die sich dann irgendwie trennen müssen, die dann die lesbische Beziehung hatten, weil die das irgendwie vor dem Kind gemacht hätten oder so, aber das war dann quasi die Order, dass die sich zu trennen haben und die sind dann nicht irgendwo vernichtet worden oder so. Und ansonsten haben die ja teilweise wirklich Party gefeiert, ne? Steht im Artikel auch drin. Also es gab wohl Lesbenclubs, die bekannt waren, und die nicht, noch nicht mal geschlossen wurden und so, als in Deutschland halt die Bomben niedergegangen sind. Also von der Verfolgung da zu sprechen, ist wirklich hanebüchen. Und das ist echt widerlich, wie die das jetzt instrumentalisieren, die Queeren. Aus der Geschichte zu lernen, müssen wir das Unrecht benennen, kennen und benennen. Wir müssen es weiter erforschen und beschreiben, welche Missstände es bis heute gibt. Ne? Und das ist nämlich das Wichtigste, dass du dann der Luise Vollbrecht sagen kannst, du bist eine Holocaust-Verharmloserin. Ja, genau. Das ist das Ziel von der Scheiße. Ne? Also damit ihr eure kleinen Kriege im Hier und Jetzt hier führen könnt, fuchtelt ihr da an der Geschichte rum, was ihr anderen Leuten sofort vorwerft. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wer das kommentiert hat, aber irgendwer hat kommentiert, dass das halt im Endeffekt so auch dann das Finale der ganzen Geschichte ist, weil wenn die erstmal Nazi-Opfergruppe sind, wirst du nie wieder ein böses Wort sagen können. Ja, da wollen sie es hinhaben. Ne? Die wollen jeden, ja, der das sagt, wollen sie sagen, so, ja, du bist dagegen, aber genauso du, wie die Nazis genau, damals. Und du sprichst denen ja ihr Recht auf Existenz ab, genauso wie die Nazis damals. Ne? Und dann haben wir wieder Marina Weißband mit ihrer tollen Pyramide. Am Anfang stehen die Witze und am Ende ist Genozid. Ne? Das ist das Ding, was sie damit erreichen wollen. Ja. Irgendwann errichten wir außerhalb von Berlin irgendwo die Weißbandpyramide. Groß, aus Sandstein. Und ganz oben kommt der Sandstein-Genozid. Das war seit vielen Jahren überfällig. Der Hass und die Verfolgung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten. Ja, insofern halt schwule Männer. Das ist aber alles. Und das ist nicht wenig, ne, weil die schwulen Männer sind ja sowieso in der LSBTI irgendwas, Dingsbums, der größte Anteil. Und der niedrigste Rang. Ja. Inzwischen. Ja. Lesben und Bisexuelle wurden als Asoziale verhaftet, heißt es da. Ja, dann landeten auch in Konzentrationslagern. Tausende starben dort. Genau, Paragraph 175. Homosexuelle wurde aber übernommen, genau. Ja, genau, der wurde übernommen. Das war ja das, was ich gerade erzählt habe, weil das ja mit der Sache an sich nichts zu tun hat, sondern das hat damit was zu tun, aus meiner Sicht, dass halt in der Bibel steht, wer, wenn der Mann beim Mann liegt, dann ist das dem Herrn ein Greuel und dann. Viele Menschen in Deutschland wissen heute gar nicht mehr, dass auch Homosexuelle von den Nazis in Konzentrationslagern umgebracht worden. Doch, das wissen wir. Ich weiß nicht, was du, in welchem Deutschland du lebst, aber ich wusste das schon lange. Rosa Winkel, all diese Geschichten haben ja genug Leute hinterher auch eine Aufarbeitung der ganzen Geschichte künstlerisch oder wie auch immer gemacht. Also es ist eigentlich in jedem gebildeten Deutschen. Ja, aber hier geht es natürlich direkt weiter. Dieses Wissen vorhanden. Umso wichtiger ist es, dass in unserer Verfassung sexuelle Identität endlich als schutzwürdig anerkannt wird. Was für ein dekadenter Mensch muss man sein, um wenig gerne ficke Verfassungsrang geben zu wollen? Entschuldigung. Na, das ist ja noch nicht mal, wie du gerne fickst, die sexuelle Identität. Das ist ja gerade der Gag. Diese homosexuellen Männer bringt das gar nichts mit der sexuellen Identität. Deren sexuelle Identität ist männlich. Na, und das sehen die auch so. Das ist ja diese neue Trans-Geschichte, die sie da jetzt mit reinbringen wollen. Warum ist das alles durcheinander? Und was ist, das hat vorhin auch, glaube ich, der Tannhäuser schon mal gesagt, was ist mit Röhm? Ist er dann in Zukunft ein Opfer des Nationalsozialismus, der Herr Röhm? Wer ist Röhm? Der Röhmputsch, der war Chef, glaube ich, der SA, wenn ich mich nicht irre. Ach so. Und schwul und ist dann geendet wie. Man hat ja die SA irgendwann entmachtet, ziemlich gewalttätig und da gesäubert. Und da ist auch der Herr Röhm über die Klinge. Aber auch von der also, er ist jetzt ein Opfer des Nazi-Regimes und hat halt eine SA-Uniform an dabei. Nun gut. Queerer Mann, ne? Was will man machen? Aber auch von lesbischen Frauen wissen wir immer noch zu wenig. Ja, für eure Begriffe wisst ihr dann schon zu wenig, ihr wüsstet lieber mehr, ne? Und die sind ja auch schon durchgekommen. Kann ich da vielleicht mal zugucken, ich weiß noch zu wenig darüber. Die sind ja auch schon durchgekommen mit der Scheiße, also wenn ihr in Berlin da vom Hauptbahnhof Richtung Potsdamer Platz geht, gegenüber von den Stelen, da von dem Mahnmal, da ist schon so ein Schild angebracht. Wo diese Märchengeschichte draufsteht von den verfolgten Lesben. Also sogar in 4 Sprachen oder so. Spitze. Ja, ganz toll. Ganz toll. Und das ganze Pamphlet von der Frau Attermann kommt ohne die Nennung des Begriffs Juden oder Jüdisch aus. Das ist auch sehr lustig. Ja, sind jetzt Opfer zweiter Klasse scheinbar. Ja, es mussten erstmal die benannt werden, die noch nicht benannt wurden. Was ja auch bis heute reicht. Und die Opferschaft der Juden reicht ja nicht bis heute nach deren Leseart wahrscheinlich. Jetzt sind sie ja das Tätervolk auch geworden. Die sind ausanalysiert. Jetzt muss man andere analysieren vielleicht. Ja, wir sind ja jetzt mittlerweile beim Postkolonialismus und die sind jetzt böse, böse, böse Kolonialisten. Deswegen, na da. Alter, was Marco Mohanwe schon wieder für eine Scheiße geredet hat an diesem Wochenende über die Anschläge in Israel. Da will ich überhaupt nicht drüber sprechen. Ich glaube auch. Ja, das ist jetzt hier der versprochene Blick in die Geschichte. Vor 8 Jahren, sogar fast genau vor 8 Jahren, am 25. bis 27. Januar 2015, gab es hier die 5. internationale Konferenz zur Holocaust-Forschung von einem Video der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da schauen wir doch jetzt mal rein. Holy moly. Ja, wir sehen gleich eine Dame mit Namen Andrea Petö, Department of Gender Studies an der Central European University Budapest. Central European University gibt's die noch? Budapest? Was war das denn nochmal? Genau, das ist die George Soros Universität. Good morning, Professor Petö. You are teaching at the Central European University in Budapest. You are teaching gender studies. After 3 days here at our conference, what is your impression concerning your field of studies, which is gender studies? I think this conference actually offered a space for a dialogue between different generations. Boah, sind da Farbe. Challenge of how to reconceptualize and how to re-narrate history of the Holocaust in an educational context. And there are two key words I would like to mention here. One is the challenge of digital, the digitalized memory, and what does it mean that all these sources now are available online. And the second is, of course, gender and including different new forms of democratic memorialization into the Holocaust. Ja, also wunderbar, wir müssen das ändern, da ist nicht genug Gender drin, ne? In der Holocaust-Forschung ist einfach nicht genug Gender, weil das ist ja so unglaublich wichtig, ne? Sagt hier die Blauhaarige von der George Soros Universität, ne? Dass wir da ja unser Gender da drin haben im Holocaust-Gedenken, weil Frauen am meisten betroffen, ne? Auch beim Holocaust, muss man ja wissen. Das interessante Wort fand, war Re-Narration of the Holocaust. Ja, Re-Narration, ja. Ja, ich glaube, aber da muss man, ja, ich habe mich auch drüber gestolpert, aber das könnte man auch wieder auslegen, dass sie da eigentlich eher Retelling sagen wollte oder so, also dass es halt wiedergegeben wird und nicht umgedeutet wird quasi. Also könnte man auch so verstehen, wenn man es will, aber ich habe es auch erstmal so verstanden, wie du es verstanden hast. Ja, Re-Narration und also, und das fand ich halt damals schon so unglaublich, dass man da halt seine ideologischen Griffe reinpackt und irgendwie dann beim Holocaust sagen muss, ja, es ist aber immer schlimmer für die Frauen. Nee, sorry, also das geht echt gar nicht. Also, lass deine Scheiße da raus. Das ist, ja, also, um dann da irgendwie wieder welches Kapital irgendwie draufschlagen zu können. Kollege Dandina mentioned conflicting memories, competitive narratives. Since you're coming from Budapest, you know and you feel that Hungarians feel very much victimized themselves. We here in Germany mark 70 years of liberation, while in 1945, for many Hungarians, as they claim, the worst was still to come. How do you perceive this kind of conflicting memory in Europe today after 70 years of liberation and after 1989? There are several memory cultures which are coexisting at the moment in Europe. And of course, the main question is if this memory cultures will actually create a dialogic remembering, and none of these memory cultures will claim a kind of hegemonic status. In the case of Hungary, of course, the main question which needs to be solved is how those who actually refuse to think about different other victim groups, how these groups should be somehow convinced, educated, and talked into different forms of remembering. Ja, Hegemonie. Convinced and educated into Different forms of remembering. Mir wird ein bisschen schlecht gerade. Ja, die Hegemonie, ne? Wir müssen die Hegemonie aufbrechen und müssen uns mal ein bisschen anders erinnern. Ja, der restliche Teil ist dann nur noch, ja, ich schreibe jetzt auch ein Buch und ich arbeite da zusammen mit den ganzen Vichy-Grad-Leuten. Pipipura. Ja, also diese Geschichte ist schon länger am Kochen, will ich damit nur sagen. Ne? Also dieses Gender-Ding und so. Und ja, ich meine, die halten da so eine Konferenz ab und dann kommt da einer an und sagt so, ja, nee, hier, macht auf, Schlafschafe. In Wahrheit war es immer schlimmer für die Frauen. Und dann hast du ja Bundeszentrale für politische Bildung. Die sagt, ja, oh, das klingt richtig. Und jetzt sind sie einfach nur einen Schritt weitergegangen, halt ein paar Jahre später ist es dann jetzt zwar schlimmer für die Frauen, aber ganz intersektional. Ne? Und ich glaube, sie sagt gleich auch noch irgendwas mit intersektional. We have a forthcoming book edited by you. The title is Women and the Holocaust, New Perspectives and Challenges. What kind of challenges are you going to mention in that book? This is a co-edited volume, and I'm very proud of the collaboration between Austrian, Polish, Hungarian and Czech historians. The project was supported by the Visegrad Fund. So this is the first volume which is actually from a Central European perspective, tries to understand from a generational point of view what are the important challenges, like including new questions, the transdisciplinarity, and also the issue of intersectional remembering. Intersektionales Erinnern. Ja, ja, genau, wer soll das kaufen? Wer soll das lesen wollen? Die Studenten wahrscheinlich zwangsweise, ne? Mhm. Und so war niemand. Und kaufen müssen das die Universitäten vor allem. Ja. Das noch. Ja, Intersektionalität. Und so ist das halt das Ding. Ne? Wird halt von einem Schritt zum nächsten. Ja, von eurer Tasche in meine Tasche. People of Color haben sie jetzt beim Holocaust noch nicht. Vielleicht kommt die ja irgendwann nochmal. Wer weiß. Und ja, obwohl Osteuropäer gelten ja auch teilweise schon als People of Color. Also, ja. Mal gucken. Kommt drauf an, ne? In welchem Kontext. Ja, so jetzt, wahrscheinlich, jetzt sind ne? sie halt von den Frauen einen Schritt weiter zu den Transsexuellen halt gewandert und das bringt ja jetzt auch mal was irgendwie und dann machen wir das einfach, weil ist ja nur der Holocaust, das ist ja nur ein Mittel, was wir benutzen können, um unsere Scheiße da irgendwie reinzuwischen und dann den Leuten sagen zu können, dass sie ja quasi auf der Nazi-Ebene da sind. Ja, die Linke hat ja auch einen Antrag eingereicht im Deutschen Bundestag, der dann auch nochmal extra debattieren konnte, nicht nur in der wie heißt es, Stunde, Andenkenstunde oder irgendwie Erinnerungsstunde oder so, schon vergessen, wie es heißt. Und ich durfte wieder nichts sagen. Wer bist du denn? Gedenkstunde. Bist du der Grobi? Oder bist du der Helge? Der Helge. Helge. Ja. Okay. Wie gehen wir uns denn hier mal? Wollen wir die von den Linken haben? Helge. Uns das vorstellen kann. Der Helge war nicht dabei. Nee, dann ein bisschen abgeht. Oh, Ole Schaus. Ein bisschen abgeht. Jemanden, der auch nicht Ole Pulle, bitte. Bitte nicht Ulle Pulle. Okay, ja, ich glaube Brandner. Ich gebe euch mal Brandner. Der hat auch noch. Also, ich weiß nicht, ob es stimmt, was ja, er jetzt gleich erzählt. Ich konnte es noch nicht prüfen, aber er hebt da auf jeden Fall ganz schöne Anschuldigungen auch gegen diesen Herrn Hirschfeld, nachdem er dieser eine Stiftung, der vom Bundestag auch benannt ist. Ich spiele mal ab. Kollege Stefan Brandner, AfD-Fraktion. Herr Präsident, die Linken widmen ihren Antrag den vergessenen, queeren Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung und fordern, dass dieser Bundestag sich für das zweifellos vor etwa 80 Jahren geschehene Unrecht entschuldigt. Wir als AfD stehen dazu, dass allen Opfern von Verfolgungen die gleiche Aufmerksamkeit zukommen muss. Es gibt keine guten und keine schlechten Opfer. Es gibt keine wichtigen und weniger wichtigen Opfer von Verfolgungen. Das ist ganz klar. Und genau deshalb irritiert uns, dass Ihr Antrag zwar davon spricht, dass es auch andere Opfergruppen gibt, diese aber nicht einmal benennt. Und auch bleibt offen, was dieser Bundestag im Jahr 2023 damit zu tun haben soll und wofür wir uns, die wir hier sitzen, im Jahr 2023 entschuldigen sollen. Auch dass nun gerade die Linken einen solchen Antrag vorlegen, ist von Hohn und Geschichtsrevisionismus nicht weit entfernt. Denn die Linke, vormals die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, hatte ganze 40 Jahre lang in der DDR-Zeit mit nahezu 100-prozentiger Mehrheit in der Volkskammer problemlos sich den Entschuldigungen zu allen Opfergruppen widmen zu können. Aber das taten sie nicht. Und viele, viele Opfergruppen, auch diese, über die wir heute sprechen, warteten bis zum Ende des Unrechtsstaates der DDR vergeblich auf Entschuldigungen oder Wiedergutmachungen. Und das heben Sie ja in Ihrem Antrag sogar noch hervor und teilen mit, dass in der DDR es keine Möglichkeit der Entschädigung gegeben hätte. Das zeigt für mich, dass Sie sich zunächst mal mit Ihrer Partei und DDR-Geschichte auseinandersetzen sollten, bevor Sie diesen Bundestag auffordern, sich für irgendwas zu entschuldigen. Und schließlich, dass Sie heute im Jahr 2023, in einer Zeit, in der Deutschland mit Volldampf in die Gefahr gerät, direkte Kriegspartei zu werden, in der die Inflation den Wohlstand auffrisst, in einer Zeit, in der die Bürger draußen Angst vor Blackout und Versorgungsengpässen haben und Vorräte anlegen müssen, in einer Zeit, in der Klima- und Migrantenbanden Innenstädte verwüsten und in einer Zeit, in der Menschen in Zügen abgestochen werden, in einer Zeit also, in der wirklich dramatische, drängende Probleme in Deutschland vorherrschen. Dass Sie gerade in einer solchen Zeit diesen Schaufensterantrag vorlegen, offenbart für mich, wie weit Sie sich von den Bürgern draußen entfernt haben. Meine Damen und Herren, und in der vergangenen Woche mussten wir hier im Deutschen Bundestag erleben, wie Sie mit den Opfern eines Völkermordes, dem Völkermord an den Jesiden, umgegangen sind und die Vertreter der Jesiden hier verhöhnten. Ich erinnere mich an Ihre Hass- und Hetztiraden, an die Rufe wie "Raus, alle raus" von Uli Lechte, FDP und Nils Schmidt, an die verbalen Ausfälle von Frau Mast und Frau Göring-Eckardt, die Drohung von Frau Göring-Eckardt, die Repräsentanten des Völkermordes von der Tribüne räumen zu lassen, meine Damen und Herren. Das war ein unwürdiges Schauspiel und dafür sollte sich dieser Bundestag zumindest diejenigen, die in der letzten Woche ihre Hass- und Hetztiraden losgelassen haben. Dafür sollten Sie sich entschuldigen und nicht mit solchen Schaufensteranträgen beschäftigen. Erinnern Sie sich daran, was Sie in der letzten Woche hier abgezogen haben. Die Jesidenvertreter saßen da oben. Wir haben über einen Völkermord debattiert und Sie wollten die rausschmeißen lassen. Das ist schäbig. Schließlich noch, meine Damen und Herren, Magnus Hirschfeld taucht in diesem Antrag auf. Ich habe den Namen immer so hingenommen, Magnus Hirschfeld, war mir bisher kein Begriff. Ich habe das jetzt mal nachgeforscht. Ein Eugeniker und Sozialdarwinist mit widerlichen Fantasien und Plänen. Er war zumindest indirekt an Menschenexperimenten, Kastrationen und Genitalverstümmelungen beteiligt. Er war der Meinung, Ihr Magnus Hirschfeld war der Meinung, dass Eugenik, Erbgesundheitslehre, das Menschenzüchten einer besseren und glücklicheren Menschheit befördere. Er wollte, Zitat, die Ausjätung schlechter Menschenkeime und eine andere Gesellschaft erreichen. Dieser Magnus Hirschfeld ist Kronzeuge für Ihren Antrag. Sie sehen also, Ihr Antrag hat den völlig falschen Antragsteller, die völlig falsche Begründung, den völlig falschen historischen Kontext und ist deshalb von uns abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Breitner. Meine Güte, ist das ein Gezeter. Wirklich furchtbar. Naja, also ich meine, wenn das natürlich jetzt nicht stimmt, was er da gesagt hat, wie gesagt, ich weiß es nicht, dann würde ich da auch zetern. Also solche Anschuldigungen da zu erheben, ist natürlich schon nicht ohne, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Stimmt nicht, ist auch ein bisschen relativ in meinem Bundestag, oder? Ja, sollte es eigentlich nicht sein. Ist es aber. Okay, dann machen wir mal die Dame von den Linken, dann wir wenigstens noch wissen, worum es geht. Oh ja. Nee, genau. Was ist ihr denn so wichtig? Wahrscheinlich die Entschädigungen, ne? Die sind wichtig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, morgen wird der Bundestag in seine Gedenkstunde zum Holocaust-Gedenktag erstmals den vom Nationalsozialismus verfolgten queeren Menschen widmen. Und ich bin dankbar, dass die Bundestagspräsidentin dieses Anliegen aufgegriffen hat. Wir haben in den letzten Jahren viel getan, um das Unrecht, das die Nazis schwulen und bisexuellen Männern, aber auch lesbischen Frauen oder Trans- und Intermenschen angetan haben, aufzuarbeiten. Aber wir müssen uns auch mit der Zeit nach dem Ende der NS-Diktatur beschäftigen, in der diejenigen, die den Naziterror überlebt hatten, erneut mit staatlicher Verfolgung und gesellschaftlicher Ächtung zu kämpfen hatten. Wir sprechen heute eigentlich über die Opfer des Holocaust, oder Katrin? Kann es sein, dass du gerade so mit ordentlich Anlauf falsch abgebogen bist? Ja, Thema vorbeigelaufen. Ja, darauf wollen sie ja hinaus, ne? Mhm. Darauf läuft es hinaus. Ich meine, gut, das ist jetzt ein Antrag von den Linken, der eh nicht durchgeht. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwer dagegen spricht. Ne? Mhm. Also, außer Herr Brandner natürlich. ...sich weiter verschärft. Schon ein gleichgeschlechtlicher Flirt konnte die Freiheit kosten. Viele tausend schwuler und bisexueller Männer wurden inhaftiert, ins KZ gebracht, kastriert, ermordet. Aber auch andere queere Menschen wurden verfolgt. Und dazu ist noch viel Forschungs- und Bewusstseinsarbeit zu leisten. So etwa zu lesbischen Frauen, die als asozial bezeichnet und in Lager verschleppt wurden. Und nach 1945 existiert... Ja, wie gesagt, das ist aus dem Cicero-Artikel, der sagt, das ist nicht geschehen. Also. Ja, es war nicht die Ursache, ne? Also kann ja sein, dass es irgendwie jüdische Lesben gegeben hat oder so. Die sind ja, genau. Also da war auch ein Beispiel mit Ball von einer, die irgendwie geklaut hat und die hat dann hinterher irgendwie behauptet, das wäre deswegen gewesen, dass sie da war, aber das war eine Inhaftierung wegen Diebstahls. Schwul, faul und arbeitsscheu oder so, haben sie gesagt. Naja. Also, ja. Da jetzt natürlich zu klauen, heißt ja jetzt auch nicht, dass man, also in so einem System irgendwie was zu klauen, heißt ja jetzt auch nicht, dass man einfach nur nicht arbeiten, faul ist oder so. Nein, um Gottes Willen, das sind natürlich, das spricht ja von den Nazis gewesen, die müssen nicht so zutreffen, okay. Das ist klar. Das ist eine Propaganda natürlich. Der verschärfte Paragraph in der DDR bis 1968, in der Bundesrepublik bis 1973 fort. Ganz abgeschafft wurde er erst... Guck mal, die hat es wenigstens richtig gesagt, genau, bis 73. Und da haben sie das dann geändert und dann stand er nur noch drin mit den Feuerregen und auch da halt nur, wenn es ein Interesse an der Verfolgung gibt. 88 beziehungsweise 94. Die queere Kultur wurde in West und Ost misstrauisch unterdrückt. Sie passte nicht zum piefigen Weltbild eines Adenauer oder Ulbricht. Schwule NS-Opfer mussten noch lange damit rechnen, erneut verhaftet und von denselben Richtern verurteilt zu werden wie vor 1945. Entschädigung für Haft, KZ oder Kastration zu beantragen, erforderte mehr als Mut und war meist sinnlos. Die Hamburger Polizei überwachte in den 60er Jahren Travestielokale und ließ deren Shows unterbinden. Der Polizeipräsident sprach vom Transvestitenunwesen und forderte die Gerichte auf, von der Unterbringung in einem Arbeitshaus Gebrauch zu machen. Dieselbe Polizeibehörde ließ noch bis 1980 Polizisten durch Einwegspiegel in Männertoiletten gaffen, um homosexuelle Handlungen festzustellen. Und in der DDR unterband die Stasi noch 1985 das Gedenken für die lesbischen Opfer in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Ja, und das ist genau das Beispiel Ravensbrück, was aus dem Cicero-Artikel war. Also da, wo die Stasi quasi sich historisch akkurat verhalten hat. Das ist jetzt ausgerechnet ihr Negativbeispiel. Ja. Ja, so sind sie mit den Argumenten, ne? Wenn wir es nachplappern in der Beurteilung und dann kann man nicht sagen, was der Inhalt war, weil der Inhalt nicht überzeugend ist. Pah. Meine Damen und Herren, ohne die Erinnerung an die Verbrechen des Faschismus und die Kontinuität der Diskriminierung und Kriminalisierung bis in die jüngere Geschichte bleibt unsere Erinnerungskultur lückenhaft. Und wenn wir am 8. Mai der Befreiung vom Faschismus gedenken, dann dürfen wir diejenigen nicht vergessen, deren Befreiung noch lange nicht unvollständig war. Die Verachtung und Ignoranz, die queere NS-Opfer auch nach 19... Ja, die Leute, die vor allen Dingen mit ihrer Befreiung noch warten mussten nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren die, die unter eurer tollen Partei da leben mussten. Also. 1945 noch erleiden mussten, die können wir nicht wieder gut machen. Zu dieser Verantwortung müssen wir uns bekennen und dafür Abbitte leisten. Und ich hoffe, dass wir während der Ausschussberatung darüber einen breiten Konsens herstellen können. Ja, wie erwartet, so geliefert. Also normalerweise hätte ich jetzt noch Ulle abgespielt, aber wollte sie unbedingt nicht. Ja, haben. Komm, wegen mir. Ja. Hau Ulle rein. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Mal werden wir morgen hier im Hohen Haus den Menschen der LSBTIQ-Community gedenken, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Nach fast 80 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist das nicht nur für queere Menschen ein sehr besonderer Moment, sondern einer, auf den viele engagierte und queere Verbände mit uns lange hingearbeitet haben. Wir alle wissen, dass dies jetzt durch... Ja, Applaus für die queeren Verbände, sich da reinzubringen. Ja, irgendwelche Verbände, aber ehrlich, die Leute... Das war ein harter Weg, ne? Ihr musstet ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, weil... doch die Leute, die Ahnung haben, euch allen gesagt haben, nee, Leute, das geht so nicht. Aber ihr habt es geschafft. Ne? Der Zeitgeist ist auf eurer Seite. Und deswegen Hut ab. Tolle Leistung. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass ermöglicht wird, danke dafür. Und ich erlaube mir hier zu sagen, dass die queeren Opfergruppen, die in KZs umgebracht wurden, hier lange ignoriert wurden, hat Wunden hinterlassen. Statt diesem historischen Ereignis seine Wichtigkeit zu lassen und allen, wirklich allen queeren Opfern des NS-Regimes gleichermaßen zu gedenken, legt die Linke hier einen Antrag vor, der eine kontroverse Fokussierung auf homosexuelle Männer vornimmt. In der Rede war das jetzt anders, aber es irritiert dennoch ein wenig. Ja, also die Realität ist kontrovers. Na, da haben scheinbar die Leute, die den Antrag geschrieben haben, ein bisschen mehr Ahnung gehabt, als die Dame, die es vorgetragen hat. Und das ist natürlich auch falsch. Aber überhaupt auch die Chuzpe, das in Frage zu stellen, dass da hauptsächlich schwule Männer von betroffen waren. Wer glaubt diese Frau? Das ist böse, ne? Und das ist die Regenbogenpartei, die irgendwie meint, sie wären die Vertreter von den ganzen Leuten. Ja, also da kann ich echt jedem Schwulen nur raten, mach, dass du wegkommst aus dem Dunstkreis. Die werden euch als Nächste unter den Bus werfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein queerer Mensch hatte ein leichtes Leben nach Ende des Krieges. In keinem der beiden deutschen Staaten. Der Paragraf 175 kriminalisierte schwules Leben in der BRD und der Paragraf 151 in der DDR regelte, dass gleichgeschlechtlicher Sex bis zum Alter von 18 Jahren bestraft wurde. Das galt genauso für Frauen. Und darum sage ich es in aller Klarheit, gerade wenn wir uns vergegenwärtigen, dass für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und Intermenschen die Verfolgung und Diskriminierung 1945 nicht endete, genau darum ist diese morgige Gedenkstunde ein so wichtiger Meilenstein. Ja, das beweist vor allen Dingen, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Das beweist das vor allen Dingen. Also... Weil wenn das jetzt beschränkt wäre auf diese Nazi-Geschichte, dann wäre es ja danach vorbei gewesen. Aber ihr sagt ja gerade, dass das nicht so ist. Also muss es ja irgendeinen anderen Ursprung haben. Aber unabhängig von der damaligen staatlichen Verfolgung erleben wir bis heute die Kontinuitäten, die eine queerfeindliche Haltung in Gesellschaft und Politik hinterlassen haben. Bis heute wird zwei Müttern die rechtliche Elternschaft wie bei Heteropaaren abgesprochen. Dass Menschen. Und das ist jetzt die Schuld von den Nazis. Dass man einen Vater hat, der auch irgendwie an der Erziehung von den Kindern irgendwie beteiligt sein sollte oder so. Und dass es nicht reicht, wenn man rechtlich nur zwei Mütter hat. Das liegt an den Nazis. Am Holocaust. Oder was? auch irgendwie nicht, ne? Das menschenverachtende Transsexuellengesetz ist noch in Kraft und Hasskriminalität gegen LGBT steigt an. Es ist höchste Zeit, Queerpolitik für unsere offene Gesellschaft besser zu machen. Mit einem Abstammungsrecht, in dem Kinder von Geburt an zwei rechtliche Eltern haben, egal welchen Geschlechts. Mit einem diskriminierungsfreien Selbstbestimmungsgesetz und mit einem Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, in dem der Schutz der sexuellen Identität steht. Liebe Kolleginnen der Union, lassen Sie uns diesen Artikel 3 gemeinsam hier beschließen. Wir waren in der letzten Wahlperiode schon mal an diesem Punkt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, morgen bekommen endlich die letzten von den Nazis verfolgte Opfergruppe den Raum, den sie verdient hat. Viele Opfer leben nicht mehr, aber stellvertretend die Andenken hochzuhalten und die Rechte queerer Menschen zu stärken, muss unser Auftrag sein. Einer der eindrücklichsten Momente meiner politischen Arbeit war mein Besuch im ehemaligen KZ Auschwitz-Birkenau. Das Ausmaß dieser menschenverachtenden Verfolgung bleibt für mich der größte Motor, diese Gräueltaten nie in Vergessenheit geraten zu lassen. Also tun wir das. Vielen Dank. Ja, und wo es nur geht, für unsere Zwecke zu instrumentalisieren. Ja, Gräueltaten. Ja, Gräueltaten war das alles, Sammy, ne? Ja, aber irgendwie den Leuten die Brüste abzuschneiden oder so, ist natürlich alles super und unbedenklich und ja, Menschenrechte und da haben wir alle Hurra zu schreien, weil ansonsten sind wir quasi wie die Nazis, ne? Weil die hätten das auch gewollt, dass sich die Leute nicht die Brüste abschneiden oder irgendwie so. Also. Ja, das ist schon Logik. Ja. Ja, und aus dem Journalismus habe ich nicht so viel dazu gesehen, aber eine Dame hat sich hier getraut, nämlich die Judith Bassert. Die Politiker den Holocaust-Gedenktag für ihre ideologischen Zwecke missbrauchen, hat sie geschrieben. Und der Tweet, in dem sie das verteilt hat, wurde gesperrt in Deutschland wegen Local Laws. Also wahrscheinlich gemeldet für 130, würde ich sagen. Ne? Würde ich mal tippen. Also. Ja, NetzDG oder so, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber du musst ja immer einen Paragraphen auswählen. Und ich denke mal, es wird wohl der 130er gewesen sein. Schon möglich. Wenn Twitter dann auch so anspringt auf sowas. Ja, wenn das genug Leute eingeben. Ja, bestimmt, ja. Ne? Ja. Spätestens dann. Ja, genug davon. Also abschließend, wie gesagt, ich finde es widerlich, richtig ätzend. Richtiger Tiefpunkt. Von diesem Parlament und. Ja, das Aussparen jeglicher wirklichen Opfergruppen. Außer, ich meine, also, ja, diese Geschichte von der AfD, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was dahinter steckt, kann man sich jetzt auch wieder drum streiten, ob das jetzt so zielführend war. Ja, ich bin halt ein bisschen enttäuscht, dass das halt das Einzige irgendwie ist und dass man nicht von den anderen einfach sagt, aus Prinzip, oder meinetwegen. Wir widersprechen da einfach mal, weil wir es nicht gut finden. Aber das ist wahrscheinlich auch so, dass die das auch alles glauben, oder? Keine Ahnung. Ja, traut sich keiner, ist alles Paragraph 130 bewährt. Nee, ich glaube, ich würde einfach viel mehr darauf tippen, dass die es das halt selber halt auch glauben. Ne? Dieses ganze Lesbenzeug und so, weil das ist ja schon alles ja, ewig drin. Ne? In dem ganzen so nach dem Motto waren zwar weniger, aber waren schon welche. Ne? Waren ja, schon, ach, schon, irgendwer sagt, die schlimm. Wurden vergessen, ja, dann wird das wohl so sein. Ne? Würden die Leute ja nicht einfach so behaupten, dass die da einfach vergessen worden sind oder so. Wahrscheinlich, Wie ist denn das für so eine nachträgliche Entschädigung? Ich meine, okay, werden nicht mehr viele Leute sein, die da fragen. Das sagt ja jetzt keine Entschädigung. Die Entschädigung ist, wir müssen jetzt ein Gesetz machen, die Menschen leiden, das geht bis in die heutige Zeit, wir müssen es endlich beenden, sozusagen. Der letzte Überrest des Nationalsozialismus ist halt eben, dass die Leute sagen, nur Frauen sind Frauen und können menstruieren und Kinder kriegen. Ja. Na, das ist das letzte Aufbäumen des NS-Regimes. Wer erinnert sich nicht an die Hitler-Rede? Doch, Frauen! Sind Frauen! Das hat er damals total oft gesagt. Ja, und alles andere können wir halt in den Hintergrund rücken. Ne? Also wir können die Schwulen können wir in den Hintergrund rücken, indem wir irgendwie sagen, so ja, das ist auch problematische Fixierung. Na, na. Und die Juden können wir erst recht in den Hintergrund rücken. Eigentlich sind nur die Queeren wichtig. Ja, weil das geht ja bis heute. Und die anderen Leute haben sich ja alle jetzt, die haben es ja alle geschafft, ne? Also die Schwulen, die Schwulen sind ja jetzt Teil des Patriarchats und die Juden sind Teil des Unterdrücker-Kolonialsystems und von daher müssen wir uns jetzt nur auf die Queeren konzentrieren. Das sind die Letzten, die wir an den Berg kriegen müssen oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber die Frage, warum man das speziell irgendwie jetzt rausholt und so, ja, vergessene Gruppe, das ist irgendwie... Ja, weil sie jetzt diese Gesetzesänderung haben wollen. Ja, genau, und da ist ihnen jedes Mittel recht, wirklich jedes. Ja, das ist so scheußlich. Also ja. Ich fühle mich echt schmutzig von diesem Kram. Also wenn sie da immer meinen, mit irgendwie, man müsste sich schämen oder so, ich schäme mich für dieses Kram, den sie da abgezogen haben. Mhm. Und dass es da so gut wie gar keine Leute gibt, die das irgendwie... ja, auf dem Schirm haben, dass das halt so nicht geht, aber das ist halt das übliche Ding, ne? Den Leuten geht schlecht, die werden unfair behandelt und es ist natürlich dann auch irgendwie menschlich, dass man das dann nicht groß hinterfragt und das dann einfach so haben will, aber dass es wirklich niemandem auffällt, wie da alles irgendwie zur Seite geschoben wird. Oder vielleicht ist es ja auch so, wie du meinst, Mamon, dass es ihnen schon auffällt, aber dass sie lieber ihren Mund halten, weil da wird man ja auch angegangen. Also Judith wurde halt auch angegangen, habe ich gesehen. Also auf Twitter gab es auch natürlich die entsprechenden Kommentare und mit Hinweise auch darauf, das wäre wohl strafbar, was sie da sagt. Ne? Also fand ich ganz schön heftig. Also es ist super, du kannst dich hinstellen und sagen, hier meine kleine Opfergruppe, so müssen wir jetzt die Gesetze ändern und das, die sind alle dabei gewesen, halt fälschlicherweise. Und das geht alles, ne? Aber wenn du da irgendwie ja, die Juden aussparst, und die homosexuellen Männer an die Seite schiebst, das kannst du alles machen. Ne? Das ist keine Relativierung oder so. Das ist alles prima. Ja. Ja, mal gucken, was sie dann nächstes Jahr, wen sie dann nächstes Jahr adressiert. Kommen wir jetzt zu was ganz anderem, nämlich der medialen Zwangsvertransung. Okay. Ein tolles Wort. Zwangsvertransung ist ein tolles Wort. Danke, dass du es dir ausgedacht hast, Peter. Peter, der Verrückte von der Taz, hat wieder mal was geschrieben. Irgendwer hat ihn eingeladen, um im Grimme-Preis-Komitee die Kategorie Fiktion zu sichten. Und die 200 Fernsehfilme und Serien aus 2022 habe ich mir angeschaut. Da gab es ja noch mehr Leute, die so eine Expertise hatten, ne? Mit Fernsehgucken. Wie war das denn nochmal? War es hier denn Dieter Sarkisi nicht auch, die so eine Expertise im Fernsehgucken hatte? Man wird also dabei ein bisschen verrückt, aber man erkennt Muster. Ja, das ist bei euch oft so. Es ist schier unglaublich, wie viele Plots einzig auf der Idee aufbauen, dass die bürgerliche, weiße, hetero-Kleinfamilie aus der Margarine-Werbung insgeheim total kaputt ist. Er tötet sie, sie tötet ihn, irgendwer tötet sich selber oder zumindest einen Hund. Oder es gibt ein furchtbares Geheimnis, eine große Schuld, schleichende Wahnsinn, Eifersucht, Gewalt, Trauma, gestörte Kindheiten. Natürlich alles in schönen Häusern am Stadtrand. Die Variation besteht oft nur noch in der Frage, ob die Kleinfamilie am Ende kaputt bleibt oder sich zusammenrauft. Ja, ne? Das ist so, also so nehme ich Medien auch wahr. Die erzählen mir irgendwie den ganzen Tag, wie kaputt alles ist. Und das sind immer heterosexuelle weiße Leute, die so kaputt sind. Ja. Klar, dass die Geschichten meistens ohne Queers auskommen. Ich zähle in meiner Auswahl ca. 10 Filme oder Serien mit L, G, B und T als Hauptfiguren. Dann nochmal so viele, wo queere Figuren immerhin wichtige Rollen im Ensemble spielen. Dann hier und da eine Lesbe, die ein-, zweimal durchs Bild läuft. Das ist besser als nix und sowieso besser als früher. Ich muss loben, dass bei den meisten queeren Hauptfiguren ist Queersein wichtig, aber nicht alles bestimmt war. Das Gefühl habe ich halt eben nicht bei den queeren Figuren, aber so fühlt halt jeder seins, ne? Ja, es ist halt auch noch nicht genug. Das Herbeifantasieren einer öffentlich-rechtlichen Zwangsvertransung ist eine typisch reaktionäre Überkompensation. wenn nicht plötzlich mehr alles Queere als krank und problematisch dargestellt wird. Ich kann mich an die ganzen Filme aus den letzten 30 Jahren voll gut erinnern, in denen Queere krank und problematisch dargestellt wurden. Witzig, oder? Dass wir so gerne Familien dabei zugucken, wie sie sich gegenseitig umbringen, traumatisieren und in den Wahnsinn treiben. Aber echter Horror ist, wenn sie trans und zufrieden sind. Ja, Peter. Vielleicht Grimme-Preis Leute, zufrieden. Vielleicht nicht irgendwie jeden von der Straße fragen, aber den Kram. Ist auch das Problem, was die Leute haben, ne? dass sie sich Sorgen machen, dass die Trans-Leute alle zu zufrieden sind. Ne? Ja. Peter! Hier haben wir die Empfehlung für geschlechtergerechte Sprache der Uni Goethe-Uni in Frankfurt. Juhu! Wir waren uns Frankfurter Schule, sicher, ob wir das schon mal hatten. Aber ich habe es aus einem ganz speziellen Grund auf Seite 4, genau. Da ist der erste beste Grund, dass man sich das nochmal angucken muss, unbedingt. Der ja, Mann dick, ja. Man darf sich nicht über den Nachtrecker. Das macht doch alles kaputt. Ja, der Mann dick. Professor Rolf van Dyck, Vizepräsident für Internationalisierung, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversity. Nachwuchs, mit meinem Kind sprichst du nicht, wenn du so heißt. Unglaublich. Ich meine, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Das ist Dr. Rolf van Dyck. Gut. Ansonsten haben wir hier halt die üblichen grauenhaften Dinge drin. Wie reflektieren Sie stereotypisierende Formulierungen und Redewendungen? Auch Witze und vermeiden Sie diese. Ja, keine Witze. Seien Sie offen für Anregungen und Neuerungen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendein kreischender Student PTSD hat, weil ich das falsche Wort gesagt habe, muss ich offen für Erneuerungen und Anregungen sein. Verhalten Sie sich solidarisch und unterstützend, wenn sich eine Person in Ihrem Umfeld über Sprache diskriminiert fühlt. Und dann kommen halt die üblichen Empfehlungen, die Studierenden, die Mitarbeitenden. Der Student muss die Klausur abholen. Die Klausuren sind abzuholen. Herausgeber, herausgegeben von. Name des Antragstellers, Ihr Name. Der ganze übliche Unsinn. Aber mein Liebling war Frau Sternchen. Also Frau, einfach, man schreibt nicht mehr Frau, sondern Frau Sternchen, um klarzumachen, dass das halt mehr sein kann als Frauen. Männer schreibt man ohne Sternchen. Was ich irgendwie wieder nicht verstanden habe. Aber gut. Berücksichtigen Sie gängige Selbstbezeichnungen gesellschaftlich und sprachlich marginalisierter Gruppen, wie zum Beispiel People of Color, sofern die Ihnen bekannt sind. Aber ich soll doch das N-Wort nicht sagen, vor allem nicht das amerikanische. Seien Sie aufgeschlossen, wenn Sie diesbezüglich Hinweise oder Vorschläge erhalten. Ein anderes Beispiel, mit Sprache ein Bewusstsein für unterschiedliche Positionierungen und rassistische Zuschreibungen auszudrücken, und dabei gängige Selbstbezeichnungen aufzunehmen, ist es, schwarz groß zu schreiben. Diese Schreibweisen haben schwarze Menschen in Deutschland und international etabliert. Statt tatsächliche Hautfarben zu beschreiben, so machen sie auf die soziale Positionierung und Machtverhältnisse aufmerksam. Weißsein und Schwarzsein bezeichnen politische und soziale Konstruktionen, die mit Privilegierung bzw. Benachteiligung verbunden sind. Lustig finde ich taub, stumm, gehörlos, taub. Aber nicht stumm. Stumm gibt es nicht mehr, oder was? Nee, ist abgeschafft worden. Ja, reden ist relativ. Reden geht nicht nur mit Sprache. Silence is violence, glaube ich. Genau, die können ja auch Knacklaute machen oder mit den Händen gestikulieren. Das ist auch Sprache. Illegale Einwanderung heißt jetzt irreguläre Migration. Sonst ändert sich nichts. Irre. Irregulär. Ja, Alter, kein Mensch ist irregulär. Und sozialer Abstieg heißt jetzt soziale Mobilität. Sozialer Aufstieg heißt es Abstieg, oder wie? Nee, das ist, du bist ja noch nicht abgestiegen, du bist nur weiter unten, Chris. Ja, also, wie gesagt, viel Spaß an der, also Unis, an denen ich nicht studieren wollte. Hm. Aber das ist natürlich wahrscheinlich kein Einzelfall in Deutschland, dass diese Sachen verschickt werden. Und vielleicht sogar. Religion und Weltanschauung. Kannst du sogar Ärger kriegen, wenn du dich nicht dran hältst. Ist das jetzt mittlerweile so, ja? Ja, ich weiß nicht, ich meine, ist das eine Arbeitsanweisung? Oder es steht ja Empfehlung da, aber gut. Ach ja, dieses, das finde ich überhaupt das Hässlichste von allen. Diese Formulierung Sintize. Und Roman Ninji oder so, ne? Roman Ninja. Ja, aber das bezeichnet Roman ja auch Ninja. Wieder nicht. Das bezeichnet Roman ja. Das sind Roman Ninja. Ninja. Das sind die mit diesen Sternen um sich werfen. Ja. Herr Aspera ad Astra sozusagen. Nee, nee. Ja, vor allem sind Titze und Romania sind wieder nicht alle. Was zum Teufel ist das jetzt, das ist das neue Wort für nicht-binär, oder wie? Ja. Identisch mit dem Begriff. Steht ja da unten identisch mit dem Begriff non-binär. Ja, braucht man noch ein Wort für, sonst wird es zu einfach. Ich bin Abina in der Nukal-Sekte. Der POC-Begriff wurde in den 60er Jahren als Selbstbeschreibung rassistisch unterdrückter Menschen, echt? So alt ist das Ding schon? Ja, als Selbstbeschreibung rassistisch angeblich unterdrückter Kommunisten, oder wie? Der dekolonialen Verständnis, ja. Von Black Power Bewegung schreibt er ja auch schon, also von Kommunisten, ja. Und das sind die Quellen. Starker Staat. Habe ich da Amadeo Antonio gelesen in den Quellen? Bildung und Forschung? Ja. Ja, und Tupacca. Oh, einmal, jetzt. Zweimal. Ja. Ogette, oh, super. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Geschickt Gender. Fuck. Gendern heißt gar nicht Gendern. Quer e.V. Jetzt wird's laut, Leute. Oh mein Gott. Laut. Warum Hate Speech? Warum Hate Speech echte Gewalt ist? Ne? Darf ich dich unterbrechen? Darf sagen? Das ist keine echte Gewalt. Tut mir leid. War das eigentlich der OPEX rausgeflogen? Sehe ich gerade. Er hat nichts mehr gesagt, jetzt ist er nicht mehr da. Ich dachte, er könnte uns jetzt noch was zum Thema Hate Speech erzählen. Ja. Aber ja. Also, ich studiere wahrscheinlich. Oh Mann. 18 warum, Hate Speech, warum Hate Speech echte Gewalt ist? Nee, ist es nicht. Darf's sagen. Und wie wir sie stoppen können. Mit einem Wahrheitsministerium. Mit Frau Pini an der Spitze. Nur das kann uns noch helfen. Ja. Sie hat ja auch drüber getwittert, meine ich, ne? In ihrem Buch. Dass jetzt alles besser wird. Echte Gewalt. Echte Gewalt, ja. Das ist echte Gewalt, das tut weh, aua. Das ist Margarine-Gewalt. Wie sind das? Für Leute, denen die echte Gewalt zu viel Fett hat. Warum brauchst du denn jetzt Einnahmen aus dem Buchverkauf? Hat sie keinen Job mehr, oder was? Naja, seltensten werden die Leute ja reich mit Bücher verkaufen in Deutschland. Ja, also was man da als Autor so an Sachen bekommt, ist ja teilweise wirklich nicht besonders viel. Also da musst du schon ein richtig erfolgreiches Buch haben, was ich mir da glaube ich nicht so vorstellen kann. Aber der Einfluss natürlich auf die Debatte wird, denke ich mal, weil sie da bestimmt auch in sämtlichen Talkshows rumgereicht werden wird und schön Werbung dafür machen kann. Also für die Position, sage ich jetzt mal, nicht für das Buch. Das wird es wahrscheinlich bringen. Und dieses hier war auch sehr lustig diese Woche. Das ist mittlerweile ein gelöschter Tweet von der Associated Press Stylebook. Die hier schreiben, wir raten dazu, Generalisierungen zu vermeiden, die häufig dazu führen können, dass die Labels, so wie zum Beispiel die Armen, die Geisteskranken, die Franzosen, die Behinderten, die College Abgeschlossenen. Stattdessen benutzen sie Worte für Menschen, die Menschen mit geistiger Krankheit, und benutzen sie Beschreibungen nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Und worüber sich die Leute natürlich lustig gemacht haben, ist das The French in dieser Aufzählung. Das wirkt so ein bisschen wie, hier sind 5 Begriffe, einer sticht hervor, dass er nicht in die Gruppe passt. Welcher ist der richtige? Genau. Es ist ja Menschen, nicht die Behinderten. Aber ich finde es schon, vielleicht ist es auch einfach eine Provokation. Mentally ill und disabled und dazwischen die French. Ja, aber College Educated haben sie auch dabei, wobei das natürlich bei manchen Sozialwissenschaften auch gut in die Gruppe eigentlich passt. Ja. Aber er ist mittlerweile gelöscht halt. Und wahrscheinlich wegen dem The French, wo sich Leute halt. Hat sich das französische Heimatsministerium eingeschaltet, meinte er. Sacrebleu! No. Und jetzt, ihr seht, wir sind im Rede. Part der Sendung. Was? Und jetzt wird's auch wichtig, nämlich Sprachen gesprochen. Statt Mumie sind das jetzt mumifizierte Personen. Ja. Und zwar aus 2 Gründen. Man erkennt die Menschlichkeit der ehemals Verstorbenen nicht an. Es wurde eine Umfrage gemacht, ob die Leute verstehen, dass Mumien mal lebende Personen waren. Und eine Mehrheit hat in Großbritannien gesagt, die verstehen nicht, dass Mumien früher lebende Personen sind und dass es eine Leiche ist, die mumifiziert wurde. Was ich ein überraschendes Ergebnis finde. Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Sind die alle echt von TikTok so verblödet? Sie auf sowas natürlich jetzt kommen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass eventuell die Frage ein bisschen führend war. Vielleicht haben sie doch das Bild gezeigt, das ja nun mal halt keine Mumie zeigt. Sondern The Rock oder wie? Das ist so sarkophag. Oder wer weiß, ja, oder das, ja. Ja, das ist der erste Grund. Gerne von Personen mit Bandagenhintergrund. Ja, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass Mumien ja negativ konnotiert sind. Man denke nur an den Film Der Fluch der Mumie. So ein Blödsinn. Ne? Ja, also, seid ihr doof? Ja, dass diese ehemaligen Menschen mumifiziert werden. Fertig. Ne? Ich meine, was können die Leute dafür, dass sie mumifiziert wurden? Das heißt ja nicht, dass sie böse Menschen sind. Diese Assoziation soll nicht mehr gemacht werden. Und das Wort Mumie leitet sich von dem persischen Wort Mumia ab, was so viel wie Erdpech bedeutet. Und das kam daher, dass früher quasi die Mumien aufgemacht wurden und die Öle und andere Sachen wurden entnommen und dann für medizinische Zwecke oder zur Farbherstellung oder andere Chemikalienherstellung genutzt wurde. Und diese Praxis soll quasi damit auch angeprangert werden, dass das damals gemacht wurde. Und es soll damit gezeigt werden, dass mumifizierte Körper einst Menschen waren. Deswegen, ganz wichtig, mehrere Museen in Großbritannien verwenden ab jetzt die Begrifflichkeit mumifizierte Person. Können wir bitte dann endlich auch statt Benzin irgendwie Flüssigkeit mit Dinosaurier-Hintergrund sagen? Weil ich finde, das ist viel zu Leuten. Ja, Leute, aber es könnten auch Pflanzen sein, die da drin sind. Also, aber da müssen wir für Repräsentanten, das muss sichtbar gemacht werden, Chris. Im Zweifelsfall müssen die Schilder an den Tankstellen größer werden, damit die Beschreibung drauf passt. Asteroideneinschlag, Gedenkflüssigkeit. Wer das nicht ordentlich macht, wird in die Tarpits geworfen in La Brea. Ist das eine Mummified Person dann in Englisch? Mummified oder wie heißt das dann? Mummified Person, ja. Mummified Person, genau. Ja. Und ich meine, so nach dem Motto, die haben sich das doch nicht ausgesucht. Doch, die haben sich das ausgesucht. Die haben klar gesagt, dass sie nach ihrem Tod bitte mumifiziert werden soll. Weil sonst ohne kompletten Körper man im Nachleben halt nicht weiterleben kann. Man hat trotzdem den Leuten rausgenommen und ihr ganzen Innereien, aber naja, wenigstens die Hülle war noch. Tja, hier haben wir wieder die Taubstummen, die hatten wir ja vorhin schon mal, nur da wurden die Stummen ja quasi marginalisiert. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das mit den Taubstummen auch auf die britische Bedeutung zurückgeführt wird, deaf and dumb, also Taubstumm, deaf and dumb heißt das ja auf Englisch. Und hier wurde, ich hatte ja auch schon mal über diesen Sprachleitfaden bei Springer gesprochen, oder bei Nature war das, an denen sich sehr viele halten sollen. Da war das ja auch schon mal, dass man Deaf and Dumb nicht benutzen soll. Und jetzt wurde hier im Endeffekt eine Studie gemacht. Da geht es darum, dass wie kann man maschinell per Machine Learning Gebärdensprache erzeugen oder Gebärdensprache interpretieren, dass es den Wortschatz und die Grammatik der gesprochenen Sprache in verschiedenen Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, was auch immer, besser abbilden kann, dass man da einen Automatismus machen kann. Und dieses Paper wurde halt quasi angestrichen von dem Taubstummenverband, wurde gesagt, ja, tut mir leid, this is very offensive and false. Ja, Deaf and Dumb Community kann man nicht sagen, weil Dumb ist negativ konnotiert. Sign languages have a very limited set of words. Das wäre ja falsch, weil Gebärdensprache ist ja sehr inklusiv und hat ja überhaupt gar keinen limitierten Wortschatz. Nee, gar nicht. The grammar of sign languages is difficult to understand. Das wäre ein Verstoß gegen die Inklusion, weil damit Leute abgeschreckt werden würden, die Zeichensprache zu lernen, um kommunizieren zu können. Und there is a need to develop a system that establishes a link between spoken and sign languages. Da würde quasi die Arbeit von sehr vielen Sprachwissenschaftlern in der Vergangenheit marginalisiert werden, weil es ja genug Programme und wissenschaftliche Programme weltweit gibt, dass in jeder Sprache Gebärdensprache verfügbar ist und dass sie international kompatibel wäre. Und deswegen geht das mal gar nicht. Und ja, daraufhin haben die Autoren die Studie zurückgezogen. After the publication, concerns were raised regarding the use of inappropriate language and incorrect statements regarding the deaf community and sign language users. Ja, also auch mal wieder lustig. Die haben wohl nicht mehr viel zu tun, wenn die sich auf diese Sachen jetzt mittlerweile stürzen. Ne, die großen gesellschaftlichen Probleme haben sie anscheinend schon gelöst, sodass hier in einer Studie, die das Leben von Taubstummen verbessern soll, dass da auf jedes Wort geachtet werden muss. Ja. Am besten sollten die Studie gar nicht in geschriebener Sprache, sondern direkt in Gebärdensprache veröffentlichen als Video. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man diese Wunde wieder heilen kann. Ja, ChatGPT und OpenAI, hier ein interessanter Reportage von Time, vom Time Magazine. Da geht es im Endeffekt darum, wie wurde der Datensatz für ChatGPT erstellt. Und da ist es ja so, dass es ganz viel Text in sich aufgesogen wurde, in diesem Modell. Allerdings musste ja vorher erstmal gescreent werden, okay, welche Texte soll denn die AI benutzen und welche nicht. Irgendwelche propagandistischen Schriften, irgendwelche Hasssachen, irgendwelche pornografischen, gewaltverherrlichenden Sachen und sowas sollten ja ausgesiebt werden. Und da wurde quasi ein zweites System erschaffen, was diese Vorauswahl treffen sollte. Und alles, was nicht hundertprozentig maschinell ausgewertet werden konnte, wurde im Endeffekt an ein Subunternehmen in Kenia geschickt. Ja, und da haben Tausende von Angestellten für $2 am Tag sich diese ganzen Sachen angeguckt. Und das ist die gleiche Thematik, die wir schon mal bei Facebook und Twitter hatten. Da gibt es ja auch Leute, die halt extremistische, pornografische, kinderpornografische, andere gesetzlich fragwürdige Sachen nochmal angucken und sie dann sperren, um halt wirklich sicherzugehen, dass der Computer nicht Overblocking macht, was ja auch funktioniert. Und das haben die dann einfach mal nach Kenia outgesourced. Irgendwann hat die kenianische Firma dann auch gesagt, okay, das können wir jetzt nicht mehr machen. Ne, wir haben jetzt hier innerhalb von 9 Stunden 150 bis 250 Textpassagen für euch gescreent und jetzt schickt ihr uns auch noch Bilder. Jetzt kündigen die ganzen Leute hier, weil die sich diese ganzen Bilder nicht angucken wollen. Und dann mussten die sich jetzt eine neue Firma suchen, die in Indien sitzt, die das macht. Aber nur ein ganz interessanter Hintergrund, wie diese OpenAI-Firma im Hintergrund halt operiert. Ja, weil es ist im Endeffekt auch eine Firma, wie viele Firmen auch. Die gehen jetzt in den Vermarktungsteil von ihrer Software, haben ja schon mit Microsoft und anderen Firmen Kooperationen gemacht. Aber um ein vermarktbares Produkt zu machen, müssen die ja schon einige Jahre tätig sein am Markt, unter anderem mit solchen Geschäftskonstruktionen wie hier. Fand ich einfach nur ganz interessant. Ja, Wi-Fi Routers used to produce 3D Images of Humans. Ja, also daran wurde ja schon länger geforscht, dass man mit Mobilfunk und anderen Strahlungsquellen, dass man quasi sowas wie ein Echo-Abbild machen kann, ein Radar, sowas ähnliches wie ein Radarbild von einem Raum. Und da ist man mittlerweile so weit, dass man Körpersilhouetten sichtbar machen kann mit Wi-Fi-Strahlung. Also hier in dem Experiment, was nachstellbar ist, hat man halt mit 2, besser 3 Wi-Fi-Routern pro Raum konnte man die Sachen halt so triangulieren, dass man halt Menschen erkennen konnte. Es wird gesagt, das ist einerseits kann es natürlich der Überwachung dienen, also ist da Vorsicht geboten, aber andererseits kann es auch andere Überwachungssachen ablösen, beispielsweise Überwachungskameras, weil man mit dieser Technologie auch feststellen kann, ob irgendwelche Personen sich im Raum befinden. Und dann wird nicht direkt ein Videobild von der Person gemacht, sodass es sogar datenschutzrechtlich interessant ist und diese Technologie so gesehen eingesetzt werden kann, ohne große Hürden, was die Videoüberwachung angeht. So, und die Technik ist mittlerweile mehr oder weniger marktreif und wird bald zum Einsatz kommen. Ja, also überall, wo WLAN ist, könnt ihr dann halt auch so kartografisch vermessen werden, wo ihr gerade seid, wo ihr euch aufhaltet. Ja, interessant. Interessante Technik. Allerdings. Mhm. Kotaku in Action. Ja, kommt jetzt. Mal wieder Kotaku in Action. Nach langer Zeit als Quelle gibt es immer noch, wird immer noch diskutiert, die alte Gamergate-Zentrale. Und hier geht es um ein ähnliches Thema. Wir haben letztens, glaube ich, weiß nicht, 2, 3 Streams zurück, habe ich mal über diese Open Gaming License gesprochen, Dungeons and Dragons, Hasbro. Da sollte also eine seit Jahrzehnten bestehende Lizenz, die es Leuten ermöglicht hat, Inhalte für Dungeons and Dragons zu publizieren unter gewissen Auflagen, sollte gestrichen werden, durch eine neue ersetzt werden. Und da drin neu waren so Dinge wie das die Firma, die Dungeons and Dragons herstellt, also Hasbro oder Wizards of the Coast, auf einmal Geld von den Leuten möchte. Und dass, wie sollte es auch anders sein, dort in Zukunft klare Regeln gelten werden, was möglich ist und was nicht. Und das hat vielen Leuten überhaupt nicht gefallen, weil wir ja jetzt schon wissen, dass Dungeons and Dragons sich praktisch jedem gebeugt hat, der irgendwie gesagt hat, das ist aber rassistisch, das ist aber ableistisch, das ist aber irgendwas. Und da haben wir jetzt dann das rollstuhlgerechte Dungeon gekriegt und so einen Unsinn. Und da gab es einen ziemlichen Aufstand gegen diese Änderung, diese Open Gaming License. Und nachdem die wurde geleakt, der Entwurf, es hat sich rasend schnell im Netz verbreitet. Und dann wurde lange darüber hin und her gesprochen und ein eindeutiges "leckt uns doch alle am Arsch" kam zurück von den Käufern, den Kunden von Wizards of the Coast. Und auch von den Partnern, weil dann hat ein langjähriger Partner von denen, Paizo, der ihr Pathfinder rausbringt, hat dann gesagt, gut, dann machen wir unser eigenes Ding, machen wir unser eigenes System und das bekommt eine komplett freie Lizenz, ohne jegliche Beeinflussung durch irgendwen. Und die ist auch nicht aufhebbar. Ja, und nach dem ganzen Hin und Her, Wizards of the Coast jetzt halt gesagt, okay, wir haben euch gehört. Wir lassen das so. Wir werden da nichts ändern. Die Open Gaming License 1.0a war es, glaube ich, bleibt in Kraft. Und da ändert sich erstmal nichts dran. Und das hier ist ein Kommentar auf Kotaku in Action, den ich ziemlich gut fand zu dem Thema, nämlich wie wir diesen Krieg, diese Schlacht gewonnen haben und was wir daraus lernen können. Erster Punkt, den der Autor hier aufführt, ist, wir haben das Narrativ gesetzt und nicht unsere Gegner. Also bevor Wizards of the Coast sagen konnte, ja, das sind alles nur die rechten Trolle, die nicht wollen, dass wir einschränken, was sie sagen dürfen, und diesen Engel überhaupt benutzen konnte, war halt die Community schon da und hat gesagt, nö, das läuft so also nicht. Das läuft überhaupt nicht, und aus den folgenden Gründen, und nicht, weil es hier um Redefreiheit geht, sondern es geht hier ja um viel mehr als nur Redefreiheit, nämlich auch das Geschäftsmodell aller Leute, die bisher sich auf diese OGL und darauf, dass die unkündbar ist, verlassen haben, ja. Zweite Lehre ist, wir haben nicht nur unsere eigene Sprache in unserer eigenen Sprache mit Leuten gesprochen, die sowieso mit unseren politischen Sichtweisen übereinstimmen, sondern hier ist es rausgetragen worden, hier ist es an die Firmen getragen worden, die betroffen waren. Es ist sogar, man hat sogar den lieben Freunden von der Woken-Fraktion erklärt, dass halt ihre Dinge, was stellt ihr euch denn vor, wenn die irgendwann sagen, zum Beispiel sexuelle Handlungen dürfen nicht mehr drin vorkommen oder irgendwas, das können die jetzt alles machen. Und selbst die Social Justice Warriors waren ein bisschen ängstlich. Und das Dritte ist, die Leaker, also die Leute, die das Material rausgegeben haben, bevor es überhaupt für die Öffentlichkeit bestimmt war und der Community überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, da legt der Autor hier nochmal Wert drauf, dass diese Leute halt auch geschützt werden müssen. Sollten Leute jetzt im Verlauf dieser Geschichte ihren Job verlieren, auch, und das sagt er ausdrücklich, auch wenn das absolut in der Wolle gefärbte Social Justice Warrior sind, wir haben versprochen, eine Hand wäscht die andere, und außerdem ist das anständig so. Und auch den Leuten muss irgendwie geholfen werden, sollten die ihre Jobs verlieren bei Hasbro aus diesem Grund. Ja. Also, ja, ist ein gutes Playbook für zukünftige Auseinandersetzungen. Klar kann man nicht immer, da hat man nicht immer den Luxus, dass jemand was leakt oder dass irgendwas passiert, aber allein wie sachlich und intelligent diese ganze Auseinandersetzung geführt wurde, macht mich doch ein bisschen stolz. Und ja, zeigt, dass es halt Kämpfe gibt, die man gewinnen kann. Und in dem Fall war das halt ein Kampf, der vielleicht nicht viele Leute auf der Welt interessiert. Aber für dieses hart umkämpfte Feld, Tabletop-Rollenspiel, war das ein entscheidender Sieg für mich. Auch wenn, egal wie es läuft, ich werde von denen nie wieder was kaufen. Egal, wie sie jetzt wieder irgendwie sich Kreide fressend und Honig um den Mund schmieren, ist mir scheißegal. Die Leute sind für mich gestorben wegen ihrem woken Unsinn. Aber mich freut es für die Community, dass sie ihnen das abgerungen hat. Und hier haben wir dann die andere Seite der Medaille, nämlich Valve, Entwickler von Half-Life, Betreiber von Steam, Entwickler von Half-Life Alyx und leider nicht von Half-Life 3 bisher. Eine Riesenfirma, die explosiv gewachsen ist. Das war ja damals so, dass man, wenn man Half-Life 2 spielen wollte oder die Orange Box, wie das damals hieß, diese Compilation mit Team Fortress und ähnlichem Krempel noch dabei, Portal zum Beispiel, da musste man sich auf Steam anmelden. Das war damals ganz neu. Keiner hat es gekannt. Alle haben gesagt, was soll das? Doch scheiße. Ja, und heute könnte man sich als Zocker so ein Leben ohne Steam wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Aber Steam hat zu flache Hierarchien und das ist ein ganz schreckliches Hindernis. Und wisst ihr auch wofür? Na kommt. So schwer ist die Frage nicht. Wofür ist das ein Hindernis? Diversity. Oh, Chris! 200 Punkte. Diversity. Es ist wirklich, man streckt sich hier sehr weit. People Make Games ist irgendwie ein Videokanal, die machen so Reportagen, die haben schon was über, ich weiß gar nicht mehr, was das andere Spiel war. Ach nee, da ging es, glaube ich, um NFTs oder irgendeinen Kram. Na egal. Auf jeden Fall sagen die hier, ja, das ist halt ganz schlimm bei Valve. Da gibt es nämlich so ein System, wo die Mitarbeiter sich untereinander einmal im Jahr bewerten, in verschiedenen Kategorien. Und das sorgt dann dafür, dass die Leute aufsteigen, absteigen, mehr Geld verdienen oder was auch immer. Außerdem gibt es da halt wohl eine sehr offene Kultur. Man kann da wohl, man hat rollende Schreibtische und damit kann man sich von einem zum anderen Team bewegen, kann den dazustellen, kann sagen, hier, ich habe gerade eine Idee gehabt für euer Ding, was ihr da macht und so. Lasst uns doch mal schauen. Und das ist halt alles ganz schlecht, weil das ist natürlich eine Meritokratie am Ende. Das macht es halt schwer, weil die müssten ja auch entscheiden, diese Leute, die mehrheitlich weiß und männlich sind, wie ihr euch sicher schon gedacht habt, die müssen ja auch entscheiden, dass sie diverser werden wollen. Aber wenn sie doch die Macht haben, zu sagen, dieses Thema interessiert uns gar nicht und wir stellen einfach nur Leute ein, die zu uns passen und die irgendwie hier was beitragen können, dann entsteht ja keine Diversität dadurch. Das ist ja völlig irre. Demokratie, wo kommt man da hin? Wenn jeder nur das macht irgendwie, was er will und überhaupt sowieso. Und dann wird hier sogar noch erwähnt, dass die mehrmals halt auch dann Druck gekriegt haben und dann gesagt haben, nee, wir machen das nicht so, dass wir uns verändern, sondern wir geben hier mal was für die Game Dev of Color Expo, ein paar Dollar und da mal was. Und das gefällt natürlich unseren Aktivisten hier gar nicht, weil das geht ja so nicht. Ja, außerdem beschwert man sich natürlich darüber, dass Steam halt keine Inhaltskontrollen praktisch macht, dass viel Zeug da ist, die SJWs ganz schrecklich finden. Gabe Newell hat ziemlich öffentlich gesagt, dass ihm das am Arsch vorbeigeht und dass er halt nichts löscht aus Geschmacksgründen, sondern es gab ja schon Fälle, wo was gelöscht worden ist, zum Beispiel Heimatdefender aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Und dann versteigt sich der Autor hier dazu, zu sagen, ja, und dass es so viel Hate Speech gibt auf Steam, liegt an den rollenden Schreibtischen, weil die können ja wegrollen von dem Hate Speech und sich um was Interessantes kümmern. Und deswegen wird gegen den Hate Speech auf Steam nicht vorgegangen, was ich für eine ziemlich steile These halte. Hä? Ja, nee, die haben dann sagt dann der Gelb, hier kannst du mal nach dem Hate Speech gucken. Und dann sagt der Typ so, guckt so und denkt sich auch, nö. Und dann rollt er seinen Tisch einfach irgendwo anders hin. Und so macht nie jemand was für die armen Leute, die da leiden und bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Trotzdem eine der erfolgreichsten Firmen, die es im Spielesektor je gegeben hat, egal wie ihr euch aufregt. All hail Saint Gaben und tschüss, SJW. So, was ist denn hier heute los? Hallo? Ja, ich bin auch da. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin gerade rausgeflogen, ja. Keine Ahnung. Nix selbst mehr. Ja, Xbox. Super, super duper. Ja, Microsoft hat sich ja auch gewissen Klimazielen verschrieben, per freiwilliger Selbstverpflichtung. Und um einen Weg, wie sie diese Net Zero-Carbon-Ziele einhalten wollen, ist natürlich mit Zertifikatekauf, aber natürlich auch andere unternehmensinterne Methoden. Und jetzt wollen sie die Kunden auch dran beteiligen. Juhu! Microsoft announced in a recent post that it will force gamers into powering down their Xbox consoles in order to fight climate change as part of the company's campaign for building a more sustainable future of gaming. Ja, weil Microsoft will Carbon Negative werden, also nicht Net Zero, sondern Negative. Water Positive, also weniger Wasser benutzen. Und Zero Waste Company bei 2030. Und da, das sind natürlich hehre Ziele und da müssen die Kunden natürlich mitmachen. Microsoft claims that the Energy Saving Shutdown Mode will use up to 20 times less power than the Sleep Mode. However, it will eliminate the ability to remotely turn on the system and overall will take longer to turn on. Ja, also es geht im Endeffekt darum, dass die, dass man nicht während des Spielens ausgeschaltet wird oder runtergetaktet wird. Soweit sind sie noch nicht. Das kommt wahrscheinlich als nächstes. sondern es wird quasi der Standby-Modus von den Xbox-Konsolen wird ausgeschaltet, beziehungsweise es wird ein Energy Conservation Mode quasi eingeschaltet. Und das Ganze bringt was für alle zwei Konsolen, für die ein Jahr lang Energy Mode Standby machen, ist ungefähr so viel, wie wenn man einen Baum pflanzen würde, haben die errechnet. Ja, also wunderbar. Wie ich es gerade schon habe anklingen lassen, das ist jetzt an sich eine sinnvolle Sache, wenn die den Standby-Modus ein bisschen umweltschonender machen, okay, dann dauert es ein bisschen länger, bis das Ding wieder hochfährt. Vielleicht kann man da ja das so machen, dass man sich das aussuchen kann. Das ist ja relativ sinnvoll. Aber ich habe es ja gerade schon scherzhaft gesagt, irgendwann wird gesagt, so, ja, braucht ihr denn diese ganze Grafikpower? Soll man nicht mal ein paar Kerne ausschalten, um ein bisschen Energie zu sparen, weil es gut ist für die Umwelt? Und ja, und bei diesem Power-Conservation-Ding ist es wohl so, dass man als Kunde nicht sagen kann, ich stimme dem nicht zu. Das wird einfach im Hintergrund gemacht, ob du es willst oder nicht. Und wie gesagt, jetzt geht es nur um den Standby-Modus. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, müsst ihr wirklich in 4K spielen? Reicht nicht 1080p auch? Wer weiß, ne? Wer weiß. Oder 480p, passt doch. Komm, brauchst du Farben? Schwarz-Weiß, läuft. Kann man sich noch einiges vorstellen. Das Post-Avatar-Syndrom. Zum Gesundheitsthema. Wenn der Avatar zweimal klingelt. Genau, jetzt haben wir die Hessenschau, die uns... Nicht schon wieder, das hatten wir doch beim letzten Mal erst. Hessenschau. Aber nicht dieses Video. Nee, aber diese Geschichte Post-Avatar-Syndrom, da haben wir doch schon mal gesprochen drüber haben vor 100 wir das? Jahren. Was? Naja, also jetzt... Und das ist dann, dass Leute so, den Film so schön und so toll fanden, dass sie da irgendwie leben wollen. Ja, das mag sein, deswegen aber jetzt erzählst du jetzt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nochmal mit Beispiel. Wahnsinnig Schlumpfarbe. Ich dachte, wir hören uns das Leid der Menschen mal an und haben ein bisschen Mitleid. Oder so. Genannte Post-Avatar-Depression-Syndrom aus. Auch Pauline aus Frankfurt hat den Film gesehen, kann Ähnliches berichten. Der Film hat also während des Films schon sehr extrem irgendwie so auf uns gewirkt, vor allem auf mich, dass er mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht hat, weil da super viel auch über Krieg, also viel Krieg vorkommt und auch viel so ein bisschen auf den Klimawandel, glaube ich, angespielt wird. Und ich das dann während des Films schon auf die Welt, in der wir jetzt gerade leben, bezogen habe und dann irgendwie so ein ganz komisches Gefühl von Deprimiertheit bekommen habe und ja, vor allem danach dann das auch ist die Luft meiner Freundin mitbekommen. Zwischen deinen Ohren. Das ist die fucking Luft zwischen deinen Ohren, wenn du nicht begreifst, wie Filme funktionieren, wie Medien funktionieren, wie emotionale Manipulation funktioniert. Gott, oh Gott, muss man euch denn alles vorkauen und buchstabieren? Hab, dass es bei denen genauso war, dass es denen ähnlich ging. Im Filmpalast in Kassel läuft Avatar im IMAX-Saal. Hohe Auflösung und scharfe Projektionen auf besonders großen Leinwandflächen. Das Gesichtsfeld des Zuschauers wird nahezu vollständig ausgefüllt. Und Moment. Kino wird das Gesichtsfeld ausgefüllt. In jedem großen Kino wird das Gesichtsfeld ausgefüllt. Ich meine, ich war in der ersten Vorstellung je im Kinopolis, in meinem Taunuszentrum, da lief Forrest Gump und ich wollte nicht glauben, wie geil die Nummer mit der Feder am Anfang war, wo man das Gefühl hatte, in einem riesigen Raumschiff dieser Feder hinterher zu fliegen. Also, das ist ja ganz was Neues. Und davon werden die depressiv. Und das alles in 4D. Dadurch hat man sich noch viel mehr in den Film hineinversetzt und hat sich echt so ein bisschen als Teil des Films gefühlt. Und ich würde schon sagen, dass es ausschlaggebend dafür war, dass es einen noch mehr gepackt hat und mitgenommen hat. Und wie war das 4D? Haben die einen angepustet oder in den richtigen Stellen mit Wasser gespritzt? Geruch oder so. Ja, da war wahrscheinlich noch der Ton oder so. Oder das war so ein Sitz, der ab und zu gewackelt, wenn dann das Raumschiff startet oder das Mastodon vorbeiläuft oder so. Offene verlieren sich in einer fiktiven Welt. Das kann sowohl in Filmen, Serien, aber auch in Büchern der Fall sein. So müssen sie sich über die Wirklichkeit keine Gedanken mehr machen. Die Realität kann dann aber besonders schlimm wirken. Ja, klar, je weiter ich geflüchtet bin, desto weiter muss ich auch zurücklaufen, ist klar. Ja, weißt du ja auch nur, also wenn du einmal in diesen Eskapismus reingerätst, dann findest du ja teilweise gar nicht mehr zurück. Ne? Wer hoch flüchtet, wird tief zurückgeflüchtet. Ja, so. Genau. Je höher man flüchtet, desto tiefer der Fall oder so. War und der Film ist zu Ende, dann nimmt man dieses Gefühl aus dem Film so mit nach draußen. Es kann was Schwermütiges sein, es kann aber auch etwas Schönes sein. Und hier in dem Falle sprechen wir etwas von etwas Schwermütigen. Also mir geht es danach nicht so gut. Ich hänge vielleicht negativen Gefühlen hinterher. Das kommt natürlich darauf an, wie ich in einen Film reingehe. Also wenn es mir vorher schon nicht so gut geht oder ich so anfällig bin für Depressionen, dann falle ich sehr viel schneller in solche negativen Gefühle, als wenn es mir gerade total gut geht und ich glücklich bin. Boah, jetzt fehlt echt nur noch, dass sie sagen, nachts ist es kälter als draußen. Was ist denn das für eine oberflächliche Angelegenheit? Meine Güte. Ja, hier der Salaratus sagt, ich soll mal Saving Private Ryan gucken. Ja, ich hätte den alten Die Brücke von Bernard Wicki empfohlen oder Bridge at the River Kwai oder tausend andere Filme, die einen wirklich anrühren können. Nicht so ein Blubberlutsch-Hollywood-Bonbon-Scheiß-Dreck, sondern echte Geschichten von Menschen, die wirklich gelitten haben. Wie redet ihr eigentlich über diesen Journalismus hier, den wir haben? Also das ist Journalismus von professionellen Journalisten produziert für unsere Gemeinwohl. Also. Eine Hesse-Show. Hesse-Show. Ich habe lieber einen Shoppen drin gegeben hier. Im Filmmuseum Frankfurt werden Einflüsse von Filmen thematisiert. Aktuell dreht es sich hier um den tiefen Rausch Filme unter Wasser. Gefühle zwischen Schwermut und Leichtigkeit. Was? Cameron, Regisseur von Avatar. Was? Da war jetzt Abyss, Le Grand Bleu und den anderen habe ich vergessen. Ja, Avatar wahrscheinlich. Und das ist dann Leichtigkeit oder was? Habt ihr die Filme gesehen? Zwischen Melancholie und Leichtigkeit. Das seid ihr irre, die Tiefe. Eine Beschreibung, die nichts sagt. Die Tiefe? Im Rausch der Tiefe, The Abyss und Leviathan, den habe ich nicht gesehen, aber Melancholie Vata und was? Ist selbst seit Jahrzehnten. Leichtigkeit. Oh, ja. Oh, ja. Der Ofen. Hirnrissigkeit und Leichtigkeit. Umweltpolitisch aktiv. Mit Filmen wie Avatar möchte er sensibilisieren und zeigen, dass Fiktion und Realität oft gar nicht so weit auseinanderliegen. Wir haben Menschen in Kassel gefragt, wie sie mit Gefühlen umgehen, die durch Filme ausgelöst werden. Mit den Gefühlen umzugehen. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch gerade, dass Fiktion und Realität nicht allzu weit auseinander liegen. Ja, ja, das ist die Erderwärmung, die hier gerade erzeugt wird von den Flammenwerfern, oder wie? Wir haben Menschen in Kassel gefragt, wie sie mit Gefühlen umgehen, die durch Filme ausgelöst werden. Mit den Gefühlen umzugehen, finde ich auch wichtig. Und dann sich auch einzustehen und einzugestehen, okay, es ist jetzt halt ein bisschen schlechter und es läuft halt nicht alles super. Aber wenn man das sich eingesteht, dann findet man vielleicht auch einen Weg da raus. Ich sehe auch oft in der Realität Fantasiewelten. Also ich habe einen Garten und im Garten einen Fluss und so weiter. Da mache ich Fantasiewelt im Garten. Das Post-Avatar Depression Syndrome, auch Avatar Blues genannt, ist übrigens kein medizinisch anerkannter Begriff. Ähnliche Symptome wurden auch schon nach dem ersten Avatar-Film im Jahr 2009 festgestellt. Gegen diese Hilflosigkeit kann man wohl was tun, indem man versucht, im Kleinen etwas zu verändern. Sowas wie ganz banal, freundlich miteinander umzugehen, dem anderen etwas mitzugeben, Aufmerksamkeit zu schenken, vielleicht etwas nachhaltiger zu leben. All das, wo ich das Gefühl habe, ich bin hilfreich, ich kann etwas tun. Also in die Handlung kommen, nicht ausharren und nichts tun. Wisst ihr Bescheid, in die Handlung kommen. Sofort was tun gegen den Klimawandel, der uns alle umbringen wird. Beim Reichsarbeitsdienst melden, zack, zack. Tut was gegen eure Depression, kämpft gegen den Klimawandel. Der Klimawandel wird uns alle töten. Die Erde auf stirbt. Nach Lützerath. Übrigens, ein dritter und vierter Teil von Avatar sind wohl bereits in Planung. Möglicherweise haben wir also nicht zum letzten Mal vom Post. Ja, auch das ist Fake News. Also soweit ich weiß, haben sie den nächsten Teil schon mitgedreht mit dem Teil jetzt. Also der ist nicht nur in Planung, der ist eigentlich schon fertig. Aber ja. Möge das diese seichte Scheiß zu Journalismus, Leute. Journalismus, das ist die Hessenschau. Also ich glaube, die Pandora, das ist irgendwo bei Offenbach oder so. Wie seht ihr das? Oder in Hessen ist das Post-Avatar-Syndrom besonders stark ausgeprägt, wegen dem Abstand zum Wasser oder so. Keine Ahnung. Das sind Wiedererlebnisse von Schlumpfgefühlen. Das mit dem Blauen. Boah, da war ich so traurig, als Gargamel den einen Schlumpf dann essen wollte. Ey, das hat mich fertig gemacht. Wie ist der Schlumpf noch? Adorno, Habermas oder irgendwie sowas. Ja, musst du das mal kritisch hinterfragen. Ja, hier in diesem Artikel geht es um die Frankfurter Schule. Das berühmte Frankfurter Institut für Sozialforschung wird 100 Jahre alt. Ist es noch der Hafen einer kritischen Theorie? Und also, sie sind bemerkenswert offen, dass das halt um Marxismus da ging. Das ist ja auch schon sowas, was häufig als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Das schreiben sie hier aber. Und auch die ganzen Leute, die davon halt so abgelegert sind. Und auch interessant war ich die, fand ich die Sache, dass sie hier sagen, dass sie da ja auch von der Theorie in die Praxis wollten. Das ist ja auch mal so ein Ding, was man da hört, also im Endeffekt natürlich mit... Wir müssen ins Gelingen kommen oder so. Nee, halt den Kommunismus dann auch wirklich einführen. Ne? Darum geht es ja quasi. Mit die Praxis. Die Praxis vom Kommunismus und Theorie ist dann das, womit man das dann halt irgendwie erreicht. Wundern sich dann aber darüber, dass sie dann bei 68 dann doch die Polizei gerufen haben, um die Frankfurter Schule von den Studenten zu befreien. Ja, aber ja. Ich meine, das ist ja im Endeffekt nur ein Teil von, ja, das sehen sie hier zwar als, dass der Adorno da bei den Konservativen dann mit bei gewesen sein soll und das deswegen gemacht hat, aber im Endeffekt ist das ja nur so ein Ding von Machtverlust, ne? Also da siehst du dann halt, dass diese Leute, die man da irgendwie aufgestachelt hat, dann dein eigenes Ding erstmal kaputt schlagen wollen und das will man dann vielleicht auch nicht so unbedingt haben. So sehe ich das halt zumindest. Und stellen halt auch fest, dass es jetzt ja poststrukturalistische, identitätspolitische Sachen da gibt, die ja angeblich in der kritischen Theorie nicht mit der nichts zu tun haben, aber das sind halt die Ausläufer davon. Ne? Also es wird ja immer weiter gestrickt. Der Sinn und Zweck dieser ganzen Hinterfragung ist ja nicht, um irgendwo mal irgendwo anzukommen, sondern das ist ja immer nur alles weiter problematisieren. Ja, ne? Die Theoriebildung war nicht ganz eindeutig oder so. Und da hat man ja dann halt nur Intersektionalität und dieses ganze Zeug dann halt noch drüber gestülpt, weil das dann halt damit weiterging. Das war dann halt irgendwann nicht mehr ausreichend und so ist es halt immer mehr. Und ja, es geht ja nicht darum, irgendwelche wirklichen Missstände festzustellen. Es geht halt darum, alles halt zu kritisieren, wie der Name schon sagt, und um dann halt in die Praxis zu kommen. Und die Praxis ist dann halt eine neue Welt erschaffen. Ne? Und das ist eine kommunistische Welt, die man da gerne erschaffen möchte. Ja, dekolonial, antirassistisch und querfeministische Perspektiven, die hat man da addiert. Ja. Obwohl das ja überhaupt nichts damit zu tun hat. Ne? Das ist nichts miteinander zu tun. Aber es ist irgendwie daraus entstanden. Komisch. Kritik meint nun auch die Affirmation narzisstischen Begehrens, die blind für die ökonomischen Strukturen und die natürliche Basis ist, auf denen es beruht. Adorno hätte darin wohl eine neue Form der Entfremdung gesehen. Das Institut für Sozialforschung bewegt sich dagegen zielsicher auf den Mainstream zu, wo man jetzt keine Kapitalismuskritik mehr hat, angeblich, weil keine Ökonomen mehr da sind. Aber die brauchen die halt nicht mehr, die brauchen die Ökonomen nicht mehr, weil das ist ja eh alles vulgär und jetzt sind wir ja halt bei den Identitäten angelangt und machen mit denen Praxis und haben halt gemerkt, dass wir das da halt besser hinkriegen, weil denen irgendwie zu erzählen, dass sie die Gesellschaft umschmeißen müssen, weil sie unterdrückt werden, hat sich halt als wesentlich anschlussfähiger und besser gezeigt, weil es halt genug Leute gerade im politischen Bereich gibt, die, wenn sie hören, dass da die Unterdrückten sind, ne, denen es ganz schlecht geht, die ganz furchtbar unterdrückt werden, da dann halt lieber hinterher sind, als wenn man ihnen irgendwie erzählt, ja, diese ganzen erfolgreichen Leute hier oder die sich ihr Leben gut organisieren können, so wie sie möchten, hier aus der Mittelschicht und so. Und die Arbeiter, die das auch können, in vielen Fällen, ja, mit denen machen wir jetzt Revolution, aber geht irgendwie nicht, weil die wollen nicht. Und das ist alles ganz furchtbar ungerecht und so weiter und so fort. Passt halt nicht so wirklich, ne? Aber mit den anderen Sachen, da kann man es halt immer behaupten, das sind die Strukturen sind so schlimm. Und da brauchst du auch kein Beispiel, weil es gibt halt irgendwelche Sachen, ne, die man sich rauspicken kann, wo es nicht so gut gelaufen ist, und das ist dann halt Struktur. Ne? Also, ja. Und das läuft halt wesentlich besser. Und wenn man, wie wir es ja jetzt die Woche gesehen haben, da dann irgendwelche Nazi-Opfer noch postulieren muss dafür, dann macht man das halt auch. Ne? Also. Hier haben wir auch den Woken-Kapitalismus. Ja, genau, und die amerikanischen, in Amerika, die republikanischen Staaten, einige zumindest, hier machen jetzt auch bockig sozusagen und möchten hier zum Beispiel hunderte Millionen von Dollar von großen Finanzfirmen wie BlackRock abziehen, weil sie angeblich fossile Energie boykottieren. Und diese Staaten, Kentucky wird ja als Beispiel genannt, sind dann eben energieproduzierende Staaten und die möchten das nicht, dass die Energie, die von da kommt, boykottiert wird zum Beispiel und stellen sich da quer und machen eben auch so Aufrufe, wie dass sie sich von den woken Leuten da nicht ins Boxhorn jagen lassen sollen und so weiter. Finde ich gar nicht schlecht eigentlich so von der Stoßrichtung her. Ja, es geht hier gut. Natürlich um ESG, ne? Und das wird natürlich auch einfach nur wieder so als Verschwörung irgendwie abgetan. Das ist ja nur für Nachhaltigkeit und na, also die... Achso. Das wird hier mit keinem Wort erwähnt in diesem ganzen Artikel, dass es natürlich bei diesem ESG-Kram nicht nur um den Planeten geht, den wir retten, sondern es geht ja auch um Macht und Einfluss für alle möglichen woken Ideen und Identitätspolitiken, die man dann irgendwie mit diesem Ding von wegen, ja, aber hier kriegt ihr dann kaufen wir auch eure Anteile irgendwie auf und so wuseln wir dann unseren Kram da rein, den man normalerweise aus betriebswirtschaftlichen Gründen halt überhaupt nicht braucht. Und der auch nichts bringt. Na, und das muss dann sein, aber das wird halt nur reduziert auf, ja, Republikaner wollen den Planeten kaputt machen, fossil. Und die sind so doof, die wissen überhaupt gar nicht, dass das BlackRock da ja auch immer noch genug Fossiles irgendwie weiter unterstützt. Ja, das werden die wahrscheinlich schon wissen, das ist denen nur egal, weil sie trotzdem irgendwelchen ESG-Kram machen und den wollen sie halt weghaben. Und das ist auch richtig so. Das Zeug brauchen wir nicht. Das ist ein. Betrugsnummer, ist das ganz klar. Aber es ist halt eine Betrugsnummer für linke Politik, die da reinzukriegen. Und deswegen findet das die Tagesschau natürlich gut. Das war ein Zufall aber auch. Ja, aber die hat auf jeden Fall keine Färbung irgendeiner Art. Ne? Das ist einfach nur Berichterstattung, was ich hier lese. Katrin Brandt. Ja, aber egal, ob die jetzt negativ oder positiv darüber berichten, ich kann das ja trotzdem gut finden, wenn das so läuft. Weight of electric cars. Ja, ein lustiges Problemchen wurde in England jetzt gerade offenbar. Ah, und zwar die British Parking Association, die für die Sicherheit von öffentlichen Parkgebäuden zuständig ist, in Parkhäusern, hat gesagt, okay, wir müssen etwas an den Baucodes ändern. Alle neuen Parkgebäude müssen stärker gebaut werden von der Infrastruktur, weil einfach das durchschnittliche Gewicht von Autos sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Ja, also es wurde immer ein Standardauto angegeben mit einer Fehlertoleranz von 50% in die eine oder andere Richtung. Und das wurde mit 900 Kilogramm äquivalent angegeben. Also 1800 Pfund. Und mittlerweile ist das durchschnittliche batteriebetriebene Auto ist jenseits von 1,5 Tonnen. Und dementsprechend gibt es teilweise Modelle, die einfach so schwer sind, dass normale Parkhäuser die tatsächlich gar nicht mehr dass sie gar nicht mehr parken dürften in den Parkhäusern, wenn die voll besetzt werden, weil die dann einsturzgefährdet sein könnten. Einfach nur ein lustige Nebensächlichkeit, an die keiner gedacht hat bei der ganzen Angelegenheit, dass die elektrischen Autos einfach schwerer sind wegen den Batterien. Ja. Und dass es da halt auch zu solchen Problemen kommen kann. Da ist jetzt noch kein Parkhaus zusammengestürzt, aber die Parking Association sagt halt, sollte der Elektrotrend so anhalten und sollten die Emissionsziele der Regierungen so ausgestaltet werden, dass halt perspektivisch ab 2035 die meisten Autos elektrisch sein werden, dann müssen die meisten Parkhäuser in Großbritannien umgebaut werden oder neu gebaut werden. Ja. Kleine Infrastrukturförderungsprogramm. Ja. Unschön. So ähnlich unschön wie das hier in Norwegen, die jetzt auch nicht mehr auf die Fähren lassen, ne? Die E-Autos. Ja, auch wegen dem Brandrisiko auf Schiffen dann, deswegen, ne? Ja. Tja, ja. Ja, die Bahn wurde gefragt, wie sie sich denn die Zukunft vorstellt. Und auf diesem Foto sieht man es. Selbstfahrende, so 4, 5, 6 Sitzer-Modelle, die, wie gesagt, autonom dann fahren sollen. Mit Fahrer vorerst noch, aber eigentlich autonom. Und die Bahn freut sich drauf. Sie glaubt, das ist die Mobilität der Zukunft, dass alles irgendwie autonom fährt und so. Und dann könnte so ohne viele Fahrerproblematik, weil die haben nämlich viele kranke Fahrer immer, könnten sie dann den Betrieb vernünftig aufrechterhalten. Ich fand jetzt, das klang nicht so ganz unrealistisch, was sie da beschrieben haben. Das klang jetzt ein bisschen, dass es noch ziemlich lange dauert, aber auch nicht so lange, dass das nicht irgendwie realistisch wäre, dass man es noch erlebt, so ungefähr. Vor allen Dingen geht es ja hier um so. Diese Sache, was sie ja eigentlich, seitdem das autonome Fahren aufkommt, immer wieder thematisiert haben, gerade in diesem ländlichen Raum, wo du ja keine Busse und sowas richtig gut getaktet irgendwie durchschicken kannst, dass du dann halt einfach auf dein Knöpfchen drückst in der App und dann kommt halt so ein Ding bei dir vorbeigefahren und bringt dich halt hin, wo du hingebracht werden willst. Ne? Und das ist ja prinzipiell, wenn das denn so funktionieren würde mit diesem autonomen Fahren, dann wäre das ja im Prinzip eine gute Sache auf jeden Fall. Frage ist nur, ob das mit dem autonomen Fahren dann halt funktioniert. Und dann denke ich das schon, dass das wahrscheinlich alles revolutionieren wird, weil also dann wird es wahrscheinlich keine Busse oder sowas mehr geben. Wenn dann irgendwer irgendwo hin will, dann drückt er halt auf sein Knöpfchen und dann kommt halt so ein Ding vorbeigefahren. Ne? Ja, dann ist Carsharing. Und hey, dann geht die Kiste auf und dann kommt jemand raus und sagt, you have exhausted your CO2 equivalent. Please stay at home and eat the bugs. Dann sage ich aber Mr. Schwab, I have already eaten the bugs. But you talked bad about me in a stream. And the CO2 equivalent is 23, so you are grounded. Ach so, ja dann. Was? Der Schwibschwaper. Also toi toi toi, ne? So, ja. Wenn es gut läuft, kriegen wir solche Kisten hier. Sehr schön, finde ich das. Tja, zu Davos werde ich auch noch ein paar Sachen machen, aber da gab es halt ein paar lustige Aussagen. Unter anderem einer von Siemens hat gesagt, okay, er hat sich von seiner Tochter, also der CEO von Siemens, glaube ich, hat sich von seiner Tochter davon überzeugen lassen, kein Fleisch mehr zu essen, weil halt das so schlecht sei fürs Klima. Und man muss sich nur mal vorstellen, ein Fernflug nach Asien hin und zurück würde 11 Jahren Rindfleischkonsum entsprechen. Das würde ungefähr den gleichen Fußabdruck machen. Und das fand ich einfach so lustig, dass er das gesagt hat, weil, okay, also du fliegst einmal und könntest dafür 11 Jahre Fleisch essen, also scheint der CO2-Verbrauch von Fleischessen doch nicht so hoch zu sein, im Gegensatz zu Fliegen. Naja. Okay, da wo es lang geht, da kommen wir schon. Wo es weh tut. Aber das sind halt hauptsächlich irgendwelche Talks und Videos, da bin ich einfach nicht so schnell bei, mir das zu geben und was Lustiges rauszusuchen. Ja, kommen wir kurz zur Energiesituation in Deutschland. Ja, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter. Wir verbrauchen zwar derzeit immer noch fast 50%, mehr als 50% an Kohleenergie und deswegen muss die Kohle von A nach B priorisiert transportiert werden auf dem Seeweg und auf dem Eisenbahnweg. Auf dem Eisenbahnweg gab es ja sogar eine Verordnung dazu und die führt halt beim internationalen Bahnnetz zu einigen Reibereien. Jetzt hier zum Beispiel ein Artikel aus der Schweiz. Da gibt es halt im Güterverkehr Probleme, weil teilweise manche Gütertransportfirmen sagen, dass bis zu 20% ihrer Kapazitäten einfach weitervergeben werden an deutsche Kohletransporte und die ihre eigenen Güter nicht mehr transportieren können, weil halt alle Gütertransporte priorisiert gelenkt werden. Ja, und das nur so nebenbei, die Auswirkungen international von unserer Kohlepriorisierung. Ne? Weil wir retten ja das Klima, indem wir ganz viel Kohle verfeuern. Ne? Dann können wir endlich die blöden Kernkraftwerke abschalten. Macht ja alles so viel Sinn. Tja, ja, wie gesagt, wir hatten bis jetzt relativ viel Glück mit dem Wetter, auch wenn es kalt ist und nicht so aussieht. Die schlimmsten Sachen haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, aber wir haben ja noch nicht Februar. Februar soll ja noch lustig werden, verschiedenen Dimensionen. Ja, eine neue lustige Idee aus dem kompetentesten Wirtschaftsministerium, was wir jemals hatten. Das gesamte Netz soll ja umgebaut werden auf Wasserstoff, was aus technischen Gründen nicht funktioniert, wo ich schon öfters drüber gesprochen habe. Und jetzt wurde ja ein Gasnetzbetreiber im Rahmen der ganzen Gazprom-Verstaatlichung auch verstaatlicht und umbenannt. Das ist ja jetzt die Safe Energy for Europe Firma, Safe Energy for Europe. Und jetzt will im Endeffekt das Wirtschaftsministerium unter Ausschluss aller anderen privaten Firmen, denen quasi das Monopol für den Umbau für das Wasserstoffnetz deutschlandweit geben. Die technischen Hürden habe ich ja schon gesagt, man kann das alte Netz nutzen, allerdings mit 5-10% der Kapazität, was ineffizient ist. Ansonsten muss man ein komplett neues Netz bauen dafür, dass man Wasserstoff über große Entfernungen machen kann. Und die Endverbraucher, die ganzen Häuser, die ganzen Anschlüsse in den Firmen, die sind noch gar nicht mitgerechnet. Und das Ganze soll jetzt von einem Staatskonzern in Monopolstellungen gemanagt werden. Also ja, das sind schöne, schöne Sachen. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen daran, wo die Telekom noch der große Staatskonzern war. Ne? Mit den ganzen Kupferleitungen, die jetzt überall noch liegen. Ja, gut, da wird ein staatlicher Monopolist gerade aufgebaut, nachdem eine Firma enteignet wurde. Das sind halt schöne grundkapitalistische Werte, die hier gelebt werden auf dem deutschen Energiesektor. Man kann sich nur freuen, dass wir das kompetenteste Wirtschaftsministerium immer hatten. Und ja, wird im Endeffekt dazu führen, dass halt die Fernleitungsnetzbetreiber, die Privaten, sich aus Deutschland zurückziehen werden, weil sie einfach sagen, was sollen wir denn damit? Wir dürfen kein Gas mehr machen, wir dürfen kein Öl mehr machen, Wasserstoff können wir auch nicht machen, weil es da ein Monopol gibt. Und dann wird es die Firmen einfach nicht mehr geben, sondern gibt nur noch die staatliche Monopolfirma. Wann ist das jemals schiefgelaufen? Ne? Ja. So viel dazu. Mayorisch Bakterium verdaut Kunststoff in den Niederlanden. Genau, in Holland haben sie ein neues Experiment gemacht und nachgewiesen, dass die Sonne eben und das Bakterium im Wasser gemeinsam das Kunststoff auflösen, das Plastik auflösen. Das dauert zwar ein bisschen, ist ungefähr 1% pro Jahr, was da aufgelöst wird. Aber sie haben jetzt eben zweifelsfrei nachgewiesen, dass es eben auch das Kunststoff ist, was aufgelöst wurde. Nicht irgendwas anderes oder so bei den Prozessen. Ja, das ist jetzt sozusagen ein Nachweis gewesen, eben noch was Spezielles. Also ein Beweis eben, nochmal nachgelegt. Und ja, das Ausmaß ist auf jeden Fall größer, als man angenommen hat. Und das wird dann in CO2 umgesetzt. Ne? Also das Plastik wird dann hinterher zu CO2 einfach. Und noch so ein paar Kleinigkeiten wie Methan und so. Bekannt war, dass Rhodococcus ruber, was, in der Natur einen Biofilm auf Kunststoff bilden kann. Zudem wurde bereits gemessen, dass Plastik unter diesem Biofilm verschwindet. Na, jetzt haben wir wirklich gezeigt, sagt der Projektleiter, dass die Bakterien das Plastik tatsächlich verdauen. So Gudrian, die Forscherin wertet die Ergebnisse als eine Antwort auf die Frage, wohin ein kleiner Teil des Kunststoffs im Meer verschwindet. Aber sie betont, dass es nicht die Lösung für das Problem der Plastiksuppe in unseren Ozeanen. Ja, fand ich trotzdem ganz nett. Der letzte Satz war noch ganz gut, glaube ich. Genau. Die Forscher wollen nun untersuchen, ob dieser Prozess auch in der Natur stattfindet und haben dazu bereits Versuche mit Schlick aus dem Wattenmeer unternommen. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Plastik auch in der Natur abgebaut wird. Berichtet Gurian. Ja, gehe ich mal von aus, dass es das auch passiert. Wegen UV-Einstrahlung auch und so. Ja, finde ich eine ganz gute Meldung eigentlich. Plastik ist eben nur halb so schlimm, wie man immer meint. Ne? Ja, fand ich ganz interessant hier, dass in den Artikeln aus dem Abendblatt, Hamburger Abendblatt, habe ich mal mitgebracht. Da war ein Professor, der meinte, dass eine Revolution der Nahrungserzeugung ansteht. Und erklärt das mit Mikroorganismen, Mikrobiologie und ja, geht dann aber nur auf im Prinzip Fischfutter ein. Aber Fischfutter ist wohl schon ein wichtiger Punkt, weil die Fische, die gezüchtet werden, mit Fischmehl auch gefüttert werden, das aus dem normalen Bestand kommt. Also die normalen Bestände auch abnehmen, wenn der normale Fisch, den wir so verzehren, eben nur gezüchtet wird. Und dieses Fischfutter herzustellen, diese Proteine, die wir brauchen, das könnte man jetzt als mikrobiologisches Dingsexperiment in irgendwelchen Tanks machen, unterirdisch und so weiter, und damit ganz viel landwirtschaftlichen Platz auch einsparen, sozusagen, dann landwirtschaftliche Fläche anders nutzen zum Beispiel. Und dann stellt das eben als Revolution dar, unter anderem, weil es ein bisschen kostengünstiger ist oder als die Sache mit den Fischen, beziehungsweise weil dann eben die Meere nicht so überfischt sind. Ja, das zieht er dann auch so eine Studie, das war auf dem nächsten Artikel. Habe ich dann nochmal gezeigt, was er mit der Studie meint. Die verlinkte, dass man nämlich Livestock ist, das sind die Tierherden, dass man das abkoppelt von der Landnutzungsmenge sozusagen. Das ist zwar ein bisschen positiv gedacht, aber ja, so soll es wohl sein. Und komischerweise in seinem Finger im Spiel hat auch diesmal das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die sind auch mit vorne dabei, das zu erforschen, wie das so funktioniert. Und in der Beziehung sind die, glaube ich mal, auch ernst zu nehmen. Fand ich ganz gut. Ja, dass sie das da auch dann auf Deutsch mal nachlesen können und so. Ja, es geht ja im Endeffekt darum, diese Agrarbaufläche, die man braucht, um das Tierfutter zu haben, irgendwie zu reduzieren. Ja. Ja, es ist jetzt nicht so die Revolution, dass man irgendwie ja, die Landwirtschaft ersetzen könnte oder so, ne? Was man vielleicht bei Revolutionen dran denkt. Aber immerhin ist es eine Revolution für das, was Tierfutter und so weiter angeht. Und das kann ja schon eine ganze Menge ausmachen, ja. Wenn man bedenkt, dass irgendwie die Schweine irgendwie so ein Powerfood kriegen mittlerweile und so weiter. Ja, hier wird das nochmal beschrieben, dabei Bioökonomie. Auf Deutsch, wie sie das eben dann machen und sich vorstellen. Das Kraftfutter ersetzen, genau. Ein Huften. Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung. Wo stehen Beschäftigung und Fachkräftemangel in 1300 Berufsgattungen in 5 Jahren? Ja, nur ein kleiner Übersicht, wie der Arbeitsmarkt eingeschätzt wird in den nächsten Jahren. Ich denke mal, auf Seite 51 können wir mal ganz kurz hingehen. Da wird im Endeffekt gezeigt, das Basisjahr wird als 2021 angegeben und wie sich die Beschäftigtenanzahl entwickeln wird in den nächsten 5 Jahren. Also es geht hier um die Top 15 und Flop 15. Ne? Also wir haben hier beispielsweise die Kinderbetreuung und Erziehung, die wird sich um fast 20% gegenüber 2021 erhöhen, um 152.000 auf 923.000 im Jahr 2026. Und hier sehen wir verschiedene andere Gruppen, ne? Kaufmännische und technische Betriebswirtschaft wird sich auch um 10% erhöhen. Lagerwirtschaft, Helfer in der Lagerwirtschaft, wenn wir 1 Million haben in 5 Jahren, wird es auch nochmal um 10% sich erhöhen. Fand ich ganz interessant. Logistik also quasi. Ja, Softwareentwicklung, klar, kann man sich ja denken. IT, Anwendungsberatung, Lagerwirtschaft, Altenhilfe, Hauswirtschaft, Fachkraft und Reinigung, Helferinnen werden auch extrem. Ne? Also hier sind wir wieder im pflegetechnischen Bereich auch unterwegs. Klar, Gesundheitskrankenpflegefachkraft, Kinderbetreuung, Erzieherin. Fachkräfte, ja. Hatten wir ja eigentlich schon. Ne? Wir hatten Kinderbetreuung und Erziehung, haben wir sogar Fachkraft und Helferin nochmal unterteilt. Ja. Es gibt so wenig Kinder in Deutschland. Wo kommt das denn her? Das ist die Nachfrage. Ja. Keine Ahnung. Müssen die Babyboomer sein. Ja, oder steigen so viele aus, vielleicht auch. Ja, tja, welche Jobs werden weniger gefragt? Seit Führungs- und Unternehmensorganisation, Strategie, ne? Leitungsinstallation und Wartungsfachkraft wird um mehr als zwei Drittel zurückgehen. Leitungsinstallateure brauchen wir wohl nicht mehr in Zukunft. Hä? Okay. Statt der Wärmepumpen und so. Knapp 20.000, die wir jetzt haben in Deutschland, nur noch 3.000 in Deutschland. Okay. Wie war das mit dem Umbau vom Netz in Wasserstoffnetz? Ja, egal. Weniger Köche wird es geben. Verkauf von Bekleidung, Schuhen, also Einzelhandel, ja klar. Hier haben wir die Hauswirtschaftshelfer. Die werden auch abnehmen, im Gegensatz zu den Fachkräften, die zunehmen werden. Ja, und weniger Metallbau, Metallbearbeitung und weniger Sekretärie, weniger Bankkaufleute. Ja, das sind halt so ein paar Branchen, die im Umbruch begriffen sind. Also insgesamt nichts wirklich Weltbewegendes, aber fand ich ganz interessant, das mal so nach Branchen aufgeschlüsselt zu bekommen, wo so die Zukunftsperspektiven sind. Für manche Leute halt vielleicht interessant bei ihrer Berufsplanung noch, ne? Oder wenn sie am Anfang ihrer Karriere stehen. Ja, ja. Und dann nochmal verschieden aufgeschlüsselt. Kann man sich ja nochmal angucken, wenn man es detailliert sich angucken will. Ja, vielleicht ist interessant. Klar. Tja, ja. Ja, kommen wir zum Wissenschaftsteil. Wissenschaft ist, geht in dem Artikel, mein Hauptpunkt ist, dass wir einfach auf der Erde noch viele Sachen nicht ganz genau wissen. Es wird ja immer geredet über die Ozeane, dass wir die ganzen Ozeane noch nicht erkundet haben, dass wir noch nicht so ganz wissen, was auf dem Meeresgrund so abgeht. Aber wir wissen im Endeffekt auch nicht so genau, was im Inneren unserer Erde tatsächlich abgeht. Ja, also wir wissen ja erst seit dem Jahr 1936 überhaupt, wie das im Erdinneren aussieht. Ne? Dass es halt so einen metallenen Kern gibt, der in der inneren Erde rotiert. Und dann gibt es mehrere flüssige Mäntel und dann kommt irgendwann die Erdoberfläche. Ne? Das haben wir erst 1936 wirklich wissenschaftlich fundiert herausfinden können. Und wir haben seitdem noch nicht so viele neue Erkenntnisse gehabt, wie die Zusammensetzung ist, wie welche Materialien überhaupt ab einer gewissen Tiefe herrschen. Da gibt es nur sehr viele Theorien, die alle noch nicht belastbar sind. Und unter anderem eine Sache, die noch sehr viele Rätsel aufgibt, ist der innere Erdkern, der metallene feste Kern, der rotiert. Aber der rotiert nicht so, wie die Erde sich dreht in der Umlaufbahn um die Sonne, sondern der dreht sich ein bisschen schneller. Und jetzt hat man festgestellt, dass sich in den letzten 10 Jahren diese Rotation verringert hat, dass sie jetzt fast gleich ist mit der Erdrotation und dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es sich in den nächsten Jahren so entwickeln wird, dass sich der Erdkern weniger schnell rotieren und umdrehen wird, wie die Erde außenrum sich dreht, was interessante Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld haben könnte, was ja sowieso schon immer geringer wird. Ja, also 10% wird es ja geringer derzeit pro Jahr, was schon auch nicht sehr wenig ist. Und ja, das einfach nur als kleiner Einwurf. Auch in der Wissenschaft gibt es einfach so viele Dinge, die wir noch nicht wissen. Wir wissen noch nicht mal, was unter unseren Füßen wirklich vor sich geht und wie die ganzen Wechselwirkungen sind. Ja. Ein schönes Bild von der Erde. Ja. Weltraumtechnik, ja, es wurden 2 neue Antriebstechnologien, die in die Erprobung gehen, von der NASA vorgestellt. Hier ist der erste. Da geht es um die sogenannte Pellet Beam Propulsion. Und das heißt im Endeffekt, man nimmt einen Laser und auf diesem Laser werden kleine Teile durch diesen Laser quasi angetrieben. Die fliegen durch die Gegend und treffen auf ein Objekt und beschleunigen es dann dadurch. Das hat natürlich nur eine sehr, sehr, sehr geringe Einwirkung, aber dadurch, dass der Laser halt konstant auf das Objekt gerichtet wird und immer mehr von diesen Pellets das Objekt treffen, ist es halt eine stetige Beschleunigung. Und das ist eine theoretische Antriebsart gewesen, die jetzt in die Praxis umgesetzt wird von der NASA. Also in den nächsten Jahren, ich glaube 2026, wollen die den ersten Satelliten mit dieser Laser-Pellet-Sache quasi durchs Weltraum schießen. Und dadurch, dass man halt eine konstante Beschleunigung bei diesen Antriebsart hat, und dass man eine Energiequelle nehmen kann, die stationär ist, kann man dadurch halt extrem schnelle Geschwindigkeiten erreichen, die keine anderen Antriebsarten derzeit hinbekommen, allerdings natürlich mit einer sehr, sehr geringen Beschleunigung. Für die bemannte Weltraumfahrt lohnt sich das aufgrund dieser geringen Beschleunigung nicht, aber gerade um irgendwelche Sonden sehr weit wegzuschicken von der Erde, ist das eine sehr gute Technologie, weil man halt 10 Jahre lang diesen Satelliten quasi mit dem Laser beschießen kann und der fliegt immer schneller und schneller und schneller. Ab einer gewissen Entfernung nimmt natürlich auch die Intensität ab. Allerdings reden wir hier von jenseits von unserem Solarsystem, solchen Entfernungen, wo sich das Objekt dann befinden wird. Ja, weil halt nicht das Objekt nicht durch das Licht beschleunigt wird, sondern durch die physischen Partikel, die durch das Licht beschleunigt werden. Ja, sonst würde es ja viel schneller abnehmen, die Intensität. Ja, und der zweite Antriebsart ist auch eine Antriebstechnologie, über die viel geredet wurde, und zwar ist das ein atombetriebener Antrieb. Ja, aber nicht so, dass man kleine Atombomben hinter sich rauslässt und explodieren lässt und sich von der Druckwelle, nee, so nicht. Es ist im Endeffekt eine Art von Ionenantrieb, wo halt geladene Teilchen hinten rausgeschossen werden. Hier werden im Endeffekt zwei nukleare Techniken miteinander vereint. Das eine ist das Nuclear Thermal Propulsion System und dann gibt es noch das Nuclear Electric Propulsion System und man hat da jetzt im Endeffekt etwas gefunden, wo man diese beiden Systeme kombinieren kann und das Vorteil vom einen System mit dem Vorteil des anderen Systems vereinbaren kann, und das ist eine Antriebsart, die sich auch für Menschen eignen würde, und man hätte ungefähr eine Verzehnfachung der Reisegeschwindigkeit gegenüber allen konventionellen Antriebsarten, die wir derzeit haben. Gut, das ist jetzt nicht so ein Quantensprung, aber es ist immerhin 10-mal schneller, heißt zum Mars in ungefähr einem Monat von der Erde aus. Und ja, das ist ja schon besser, als es derzeit der Fall ist. Ja. Mal gucken. Interessant, dass die mehrere Antriebsarten vorgestellt haben. Das soll 2027, der erste Prototyp soll fliegen. Und ja, to boldly go where no man went before. Nicht wahr? Schöner Weltraum. Ja, wird's immer voller hier oben. Muss man langsam aufpassen beim Rausgehen, dass wir nicht über irgendwelche Satelliten stolpern oder irgendwelche anderen Sachen. Ja. Tja. So weit kommt es noch. Aber am schönsten ist es doch noch auf unserem Planeten, umgeben von der Natur, von den Organismen und Lebewesen, im grünen Hain, auch Wald genannt. Da könnt ihr eure Seele wieder aufladen. Und da ist ein bisschen kalt für grün. Ist zu kalt im Wald, meinst du? Ja, allgemein, auch außerhalb vom Wald ist es mir zu kalt. Naja, im Moment. Also bei uns liegt kein Schnee, ich weiß nicht, ob es bei euch ist, aber kalt ist es auf jeden Fall. Der soll aber noch ein bisschen kühler werden, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wegen irgendwelcher Polarblasen oder so. Ja, es wird jetzt wieder eine Woche lang ein bisschen wärmer, dann wird es wieder kalt. Dann haben wir Februar. Ja, Februar ist auch nochmal gerne ein bisschen kalt. Dann wird es auch gut. Die ersten Pfeilchen kommen schon raus. Wieder eine Woche geschafft. Juhu. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Lest Nieder pro Kopf. Knicklicht. Geht auf betsafespace.net und beschwert den OPEC. Schaut Mammon Magazin. Ja, genau. Mammon Magazin ist gut. Einzige Magazin, was es sich noch zu gucken lohnt im Moment. So. Tja, lasst euch nicht gendern. No. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Denkt immer dran, das ist Unterhaltung. Mhm. Ganz rein. Wie war das noch? Ohne Kulturmarxismus. Oft Ausdauer machen euch zu einem Kämpfer. Aber erst der Hass macht euch zum Helden. Ne? Freiheitliches Denken voraus. Und wieder mit dem Kulturmarxismus. Das aber... mit Ausrufezeichen.